Guten Abend. Ein Gespenst geht um in Europa. Das Gespenst der Aufklärung. Alle Mächte des alten Europa haben sich zu einer heiligen Hetzjagd gegen dies Gespenst verbündet. Der Papst und die Medienzare, Merkel nicht und Greta, internationale Radikale und europäische Politiker. Zweierlei geht aus dieser Tatsache hervor. Kulturmarxismus und... Sonntagabend, 18 Uhr. Die Weltraumaffen sind da. Guten Abend. Ja. Ändert also eure Passwörter und frohen dritten Advent. Passwörter, genau. Warum soll ich das ändern? Das wird doch nach der Änderung dann gleich wieder an die Bundeszentralstelle für Passwortdaten weitergeleitet, oder? Aus Sicherheitsgründen. Passwortänderungsverordnung wird geschrieben. Genau. Das ist also das Weihnachtsgeschenk für uns. Und auf mein Hasswort kommt ihr nie. Okay, ist doch egal, du musst es rausrücken. Mein Hasswort ist einfach Hasswort. Genau. Echt? Ja. Aber das ist aber total gefährlich, Chris. Aber mit Hass groß geschrieben. Mach noch eine Zahlenkombination dran. Ja, die so, zwei worauf S. keiner drauf kommt. 1, 2, 3, 5, 4. Die zwei, ja. S, 6, 6, 6. Die zwei S sind eigentlich 3. Oh, cool. Ja, ich habe jetzt gelernt, es gab ja diese Woche diese Demo gegen die Polizei in Dresden, was ich sowieso schon mal lustig finde, eine Demo gegen die Polizei. Und dann habe ich gelernt, dass es ja der ACAP-Day ist und dass das ACAP halt auch das Datum ist, 1312, also 13.12. Und dann muss ich mich doch fragen, was in den Köpfen von Antifaschistinnen vorgeht, wenn sie diese Nazi-Zahlencodes übernehmen. So. Oh cool, guck mal, die haben 1488, machen wir 1312. Oh, cool. Ja, machen wir so Klammern vorne und hinten dran, ne? Klammer auf. Klammer auf, Klammer zu. Ja, Klammer auf, Referentenentwurf des Bundesministeriums der Justiz und Verbraucherschutz, Entwurf eines Gesetzes zur Bekämpfung des Rechtsextremismus und der Hasskriminalität sind scheinbar zwei verschiedene Dinge. Zum Glück noch. Hasskriminalität. Aber ja, gehört schon zusammen irgendwie, ja. Hasskriminalität. Oh. Problem und Ziel, ja. Ja, genau, der Hass wird jetzt bekämpft. Das Besondere in den sogenannten sozialen Medien ist eine zunehmende Verrohung der Kommunikation zu beobachten. Ja. Habt ihr euch in dieser Zeit mal beobachten, ja. Wahrscheinlich haben die so einen, gucken die auf so ein Oszillogramm irgendwie von der Kommunikation und sagen dann, oh, das sieht aber verroht aus. Der Rohungsmeter oder so. So äußern sich Personen immer öfter allgemein, vor allem aber gegenüber gesellschaftlich und politisch engagierten Personen in einer Weise, die gegen das geltende deutsche Strafrecht verstößt und sich durch stark aggressives Auftreten, Einschüchterung und Androhung von Straftaten auszeichnet. Das ist aber nicht Hasskriminalität. Das ist ja Drohung und sowas. Das ist eigentlich Beleidigung, Nötigung und solche Dinge, ne? Dadurch wird nicht nur das, ist eigentlich so ein Giffey-Text, ne? Dadurch wird nicht nur das allgemeine Persönlichkeitsrecht der Betroffenen angegriffen, sondern auch der politische Diskurs in der demokratischen und pluralistischen Gesellschaftsordnung angegriffen und in Frage gestellt. Weiß ich nicht. Ja, durch Sachen, die gegen Strafrecht verstoßen, schon. Aber dafür haben wir ja bereits Regeln. In der Öffentlichkeit stehende Personen und für das Gemeinwesen aktive Repräsentantinnen und Repräsentanten werden beispielsweise nach einer politischen Äußerung mit diffamierenden Äußerungen oder Morddrohungen überzogen. Ja, beispielsweise, ne? Das ist aber das einzige Beispiel, was irgendwie zählt. Also Leute, die eben öffentlich in der Öffentlichkeit stehen müssen mit ihrem vollen Namen und manchen Adresse oder sowas, das man so erreichen kann. Die müssen vielleicht ein bisschen geschützt werden, ja. Aber das ist eben das einzige Beispiel, was immer kommt. Und es geht doch in Wirklichkeit um was anderes eben. Das sagst du, aber. Ja, und ich auch denke an dieser mal, Stelle. Ja, es ist ja auch so, dass Leute sich verfolgt werden, die sich, was weiß ich, XYZ111 nennen oder so. Die sollen ja auch irgendwie entsprechend überzogen werden mit dem diese Maßnahmen. Ja, also wichtiger finde ich an dieser Stelle, die Überschrift des Ganzen ist Bekämpfung des Rechtsextremismus. Und dieses Beispiel, was Sie hier haben, das kennen wir genauso auch von unseren wunderbaren Antifaschisten. Mit der Selbstjustiz. Also. Ja, und an Leute zu gehen oder so, genau. Wir kommen ja später noch zu dem Steinwurf auf den Hamburger Innensenator zum Beispiel. Also, das ist offline gewesen sogar. Die haben den nicht online geworfen, den Stein, oder? Ja, genau, oder diese Demo, wie hießen die nochmal, Demo für alle oder so, diese Leute von den, diese Anti-Homo-Ehe waren oder was. Die haben ja auch davon berichtet, dass sie persönlich angegriffen wurden, privat, in ein Auto angezündet und so ein Scheiß. So, Dies kann sogar dazu führen, dass sich Menschen vollständig aus dem öffentlichen politischen Diskurs zurückziehen. Zeig mir einen Fall. Hengame ist noch da. Sibyl ist noch da. Ja, die haben halt zwei, drei obskure Bürgermeister irgendwo hinter sowieso Dorf, die gesagt haben, die haben sich aus dem politischen Diskurs zurückgezogen. Ja. Im Internet. Okay. Nee, im wirklichen Leben. Wahrscheinlich nicht im wirklichen Leben, ja. Ich weiß nicht. Ja, ich meine, wenn die Leute in so einem Kommentarbereich wirklich alle nur Blödsinn erzählen, dann gehe ich da auch weg. Da fühle ich mich aber nicht vertrieben. Das nicht. Ja. Ja, aber also diese zwei, drei Bürgermeister, die sind halt nicht entscheidend für die Demokratie. Also es ist traurig, dass die meinen, sich aus der Sache zurückziehen zu müssen. Aber ob das wirklich das brennende Problem ist, was wir im Moment haben, das wage ich dann doch zu bezweifeln. Ja, vielleicht sind es eher andere Leute, die Schwierigkeiten haben, der Sozialarbeiter vor Ort, im Jugendheim oder sonst was. Dass es eine neue Qualität ist, ist halt auch eine andere Frage. Also das behaupten sie ja immer, dass es das früher nie gegeben hätte. Aber das haben wir jetzt zwar nicht dabei, aber es gab jetzt auch so einen Artikel, wo sie da mal geguckt hatten, woher das jetzt eigentlich kommt. Und da hatten sie dann irgendwelche Bürgerinitiativen, die sich da gegen irgendwelche Leute ausgesprochen haben, irgendwelche Lokalpolitiker. Und irgendwelche Bürgerinitiativen, die irgendwas haben wollten und sich darüber aufregen, dass es anders läuft oder so, die hat es auch schon immer gegeben. Also die brauchen da kein Internet für, um irgendwie zu meinen, dass, keine Ahnung, die Straße nicht gebaut werden muss oder was weiß ich nicht was. Und wenn ich mir halt dann angucke, wie zum Beispiel der Spiegel, hat ja jetzt auch wieder so einen Titel, wo Trump als King Kong von dem Obelisken hier vom Weißen Haus irgendwie runterhängt und brüllt. Aber das trägt nicht zur Verrohung des Diskurses bei. Das ist... Oder halt diese ganzen Berichte, die über Trump oder Johnson verfasst werden oder ähnliche Leute, wo sie halt irgendwie nee, Das Journalismus. Ja. Vielleicht brauchen wir da ein Gesetz. Ja, was ich halt am härtesten an diesem Entwurf finde, ist, dass sie glauben, man müsse härtere Strafen für Internetbeleidigung ausrufen als für normale Beleidigung. Aber wenn die hier sagen, ist ein wesentlicher Grundpfeiler der demokratischen pluralistischen Gesellschaft, dass man sich praktisch mit den zur Verfügung stehenden Mitteln austauschen kann oder so, ja, dann muss das ja auch für alle gelten. Wenn ich einigen den Mund so verbiete sozusagen, dann gilt das nicht mehr für alle. Und außerdem macht das ja so ein Argument vielleicht auch hoffähig, das sagt YouTube oder Twitter oder sonst was, das sind quasi offizielle Plattformen. Das ist nicht staatlich, aber quasi offiziell. Und deswegen ist da so ein Rumgefusche auch über AGB ist eigentlich nicht ganz so einfach, sozusagen neben dem Gesetz zu betreiben. Also sozusagen dürfen die auch nicht einfach alles löschen, was legal ist oder so, nur weil die Bundesregierung das gerne hätte. Ne? Unter Umständen ist es auch nicht möglich, wenn man das, oder ist das kaputt klagbar oder sowas. Ne? Und wie dann hier auch in dem Satz gleich wieder Hasskriminalität mit rechtsextremistischem Hintergrund. Na klar. Mit welcher Begründung verfolgen wir nur diesen Hintergrund? Weil man Hass so schön mit zwei Runen S schreiben kann, wahrscheinlich. Warum ist nicht einfach Hasskriminalität mit jeglichem Hintergrund im Visier? Das ist mir auch nicht so ganz klar. Das klingt schon so ein bisschen nach Geschmäckle. Als würde man da eher halt einer Sorte Leute mundtot machen wollen. Und rechtsextremistisch ist inzwischen ja ein das ist ja dehnbarer als irgendwie die Bauchweckhose von. Genau, wenn die eine Truller von den Grünen meint, sie müsste irgendwie allen Männern den Tod wünschen, dann ist das eben linksradikal oder extremistisch, meinetwegen. Und dann hiervon nicht betroffen. Ne? Ja, das ist doch Empowerment. Ja. Tatsächlich. Ja, genau. Sogar, also dazu ist es sogar so, das Einzige, was hier in dem Punkt gefordert ist, ist Antisemitismus und menschenverachtende Beweggründe allgemein. Das ist das, was explizit hier genannt ist. Das ist, sage ich jetzt mal, noch der Teil des Dingens, den ich noch so ein bisschen für sinnvoll halte, weil es geht nur darum, dass es explizit genannt wird, neben Antiziganismus beispielsweise, das schon genannt wird. Und aber da kommen wir ja gleich noch zu. Hier sind einige Klopper drin, aber die Probleme sehe ich an einer ganz anderen Stelle. Aber kommen wir gleich zu. Oder soll ich jetzt direkt weitermachen? Ja, ich meine, das ist ja hier das übliche Gelabere, ne? Mit dem rechtsfreien Raum, den es angeblich ist. Dabei soll es doch ein rechtefreier Raum sein. Und ein rechtenfreier Raum oder whatever. Das mit dem rechtsfreien Raum ist so lächerlich, wenn man mal guckt, was für Pflichten bei Impressum, Datenschutzerklärung etc. jemandem auferlegt werden, der eine Website betreibt. Also rechtsfreier Raum, ihr seid echt Witzbolde. Ja, erst sollte es nicht beim rechtsfreien Raum bleiben oder so, was ja auch nicht stimmte. Und jetzt soll es das nicht werden und das stimmt ja auch nicht. Ne? Also, ja, komische Propaganda. Ne? Was hat auf einmal kinderpornografische Inhalte? Was haben die damit einmal zu tun? Ulalalala. Ja, dann möchte ich nicht diese sehr rechtsextremen kinderpornografischen Hasskriminalitätsinhalte. Ja, die Bilder von den Mädchen mit Zöpfen oder was? Genau. Ich meine, kinderpornografischer Inhalt, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Von rechts bis, naja gut, die Grünen vielleicht, okay. Ja, ich wollte gerade sagen, Komma, wenn keine Gewalt im Spiel ist. Das BKA-Gesetz. Die Lösung kommt ja. Ach so. Der Entwurf sieht als zentrale Neuerung die Einführung einer Meldepflicht der Anbieter vor. Ja, klar. Nach Absatz 1 Netz.dg, außer die hier ausgenommen sind, da habe ich jetzt nicht weiter nachgeguckt, aber haben die Anbieter nicht eh schon eine Meldepflicht? Oder sind die nur anders? Was ist das Netz.dg auch? Sie haben eine Löschpflicht. Es geht ja darum, dass die Sachen gelöscht werden müssen. Und der Knackpunkt bei der Meldepflicht ist ja. Ich kann auch verfolgen statt löschen, ne? Dass du ja, das ist dieses neue Wort, was sie jetzt überall mit reinbringen, ja. Aber das Hauptproblem ist ja, manche von diesen Sachen sind ja gar nicht sogenannte Offizialdelikte. Also eine Beleidigung ist kein Offizialdelikt. Das bedeutet, der Staat ist an sich gar nicht daran interessiert, das zu verfolgen. Das darf er gar nicht. Genau darum geht's hier. Genau, das ist genau der Punkt. Absolut richtig, was du sagst. Und genau das soll hier geändert werden. Genau. Genau, die wollen das halt so haben, dass der Staat dann in Zukunft halt aktiv diese Dinge verfolgt, auch wenn die Leute, die das betrifft, selber gar nicht daran interessiert sind, dass es verfolgt wird. Und das ist halt eben eine fundamentale Änderung von einem Grundprinzip von unserem Rechtsstaat. Also sich überhaupt was vorgenommen. Also ich glaube, Beleidigungen sind schon ziemlich alltäglich, oder? Zumindest schafft es verwischende Grenzen. Hier, sagen wir mal sowas wie, beispielsweise, es gibt ja, ich gehe jetzt einfach mal durch die vier Paragraphen, die hier genannt sind. Paragraph 126, Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten. Wer in einer Weise, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören, Knackpunkt, in einer Art und Weise, wie sieht das aus mit Twitter, ist Auslegungssache, ne, wenn es da einen Shitstorm gibt. Aber gut, hier sind Sachen drin wie Landfriedensbruch, Mord, schwere Körperverletzung, ja, Straftat gegen die persönliche Freiheit, gemeinschaftliches Verbrechen und solche Sachen. Und hier soll halt noch die Androhung von einer Körperverletzung, was eben kein Offizialdelikt ist, wie du gerade gesagt hast, mit einbezogen werden. So, und das heißt, ich hau dir aufs Maul, ist das dann auch eine Störung des öffentlichen Friedens? Oder man kann zumindest... Also, und dann müsste der Staat, dann ist es nicht mehr eine Sache zwischen zwei Personen, sondern wenn der öffentliche Frieden gestört ist, dann muss die Staatsmacht eingreifen. Ja, und das ist genau der Knackpunkt. Aber ist das 126? Das ist doch das Todesurteil für die Deutschrap-Szene, oder? Ja, das nächste wäre die Belohnung. Nur aus, ich fick deine Mutter, du, und so. Wenn da jedes Mal ein Polizist kommen muss, wenn das Lied irgendwo läuft, wird das anstrengend. Ja, bei der gefährlichen Körperverletzung hier, wer die Paragraph 224 Strafgesetzbuch, wer die Körperverletzung durch Beibringung von Gift mit einer Waffe, hinterlistiger Überfall, mit anderen Beteiligten gemeinschaftlich mittels einer das Leben gefährdeten Behandlung begeht, wird mit Freiheitsstrafe von 6 Monaten bis zu 10 Jahren, blablabla. Ich habe es jetzt ein bisschen abgekürzt. Zweitens, der Versuch ist strafbar und es soll hier noch eingefügt werden. Drittens, die Androhung ist strafbar. Das heißt, es hat einen Grund, dass das hier nicht steht. Bei der gefährlichen Körperverletzung. Ne? So. Das erinnert mich an die Geschichte, als Mario Sixtus wollte, dass die Leute Downing Street Nummer 10 anzünden. Das hieße also, der müsste dann um seine Freiheit fürchten, oder? Da kommt ja noch dazu, dass man gar nicht immer weiß, ob das jetzt ernst ist oder Ironie, ne? Also besonders extreme Sachen, die können ja irgendwie ernst gemeint sein trotzdem. Also wäre das einfach eine extremistische Aussage oder so. Also bei einer Sache, bei einer Sache driften wir da wirklich in die Ironie ab, ja. Der Anwendungsbereich des Paragraph 140 Strafgesetzbuch, Belohnung und Billigung von Straftaten, soll erweitert werden, sodass zukünftig nicht nur die Billigung begangener oder versuchter Straftaten vom Tatbestand erfasst wird, sondern auch die Billigung noch nicht erfolgter Straftaten. Ja, das ist einfach nur Comedy eigentlich. Pre-Crime oder was? Ja, genau, Pre-Crime. Ja, und vor allen Dingen ist das was, wo sie sich auch wieder ihren Linksextremismus drüber schreiben können, weil, also, ich lese jetzt nicht so viel hier, ich sag's Kram dir, ich sag's von wegen, wir müssen die Linken irgendwie dies, das, jenes drin, oder so. Nachdem sie begangen oder in strafbarer Weise versucht worden ist, hat auch einen Grund wieder, dass das hier steht. Also ich widerspreche dir natürlich. Ja. Ach ja. Ja. Also wie gesagt, das ist eigentlich Comedy, das kann man eigentlich kaum ernst meinen. So, weil das wird auf gar keinen Fall umgesetzt werden können, weil das ist noch das wäre noch ein krasserer Rechts. Aber gut, sagen wir es mal so, wir haben ja auch schon die Umkehr der Beweislast wird ja auch in vielen Fällen gefordert. Also tatsächlich meint er es wohl ernst, der Autor. Ja, dieses Ernst meinen, das glaube ich auch. Das gab es ja auch im Morgenmagazin letzte Tage, die Justizministerin. Die gesagt hat, das geht jetzt alles so nicht mehr weiter, das müssen wir alles dringend unterbinden. So, also, ich kann das gar nicht im Wortlaut wiedergeben, aber es war schon eine harte Ansage. Ja, also. Diese Motive des Täters sollen ausdrücklich als weiteres Beispiel für menschenverachtende Beweggründe und Ziele genannt werden, die bei der Strafzumessung besonders zu berücksichtigen sind. Ich meine, okay, ich mag keine Antisemiten, okay, ist alles in Ordnung, aber. Warum nur bei antisemitischen Motiven? Ja, naja, das ist genau der Punkt. Es sind andere schon genannt, aber Antisemitismus nicht. Deswegen habe ich ganz am Anfang gesagt, das ist so einer der wenigen Punkte, wo ich sagen würde, der ist nicht total daneben. Hm. Weil generell bin ich der Meinung, warum muss irgendwas ausdrücklich genannt werden? Aber es sind halt bestimmte Dinge ausdrücklich genannt und andere nicht. So. Okay. Und ja, deswegen, das ist einer der wenigen Punkte. Und der eine Punkt war noch der 241 Bedrohung, wird dahingehend erweitert, dass zukünftig auch die Bedrohung mit einer rechtswidrigen Tat gegen die körperliche Unversehrtheit oder gegen eine Sache von bedeutendem Wert vom Straftatbestand vom Tatbestand erfasst wird. Ja, das ist wieder das, was du vorhin gesagt hast. An sich steht da nämlich drin, wenn mit einem Verbrechen gedroht wird, ist es strafbar. Aber hier wird halt wieder gesorgt, dass halt eine rechtswidrige Tat auch schon strafbar sein soll. Ja. Rechtswidrig heißt auch Ordnungswidrigkeit oder so, ne? Feindlichkeit praktisch. Alles, was alles ist. Ne? Mhm. Alles, was nicht, noch nicht strafbar ist, aber. Dir stecke ich ein Werbeblättchen in den Briefkasten, obwohl du so ein Schildchen dran hast. genau, da hast du ja das wirtschaftliche Gut von dem beschädigt, weil er musste ja den Briefkasten leeren und keine Ahnung. Wenn das dann schon strafbar ist, ja, ist halt eine Sache, ob dann das Unternehmen eine Geldstrafe zahlen muss wegen Verletzung von irgendwelchen Postrichtlinien oder wenn halt die Leute dann noch persönlich haftbar gemacht werden und der Staat das halt verfolgen muss, weil es ein Offizialdelikt ist. Ah. Also ich habe mir jetzt hier gerade diesen Paragraph 46 Strafgesetzbuch mal aufgerufen und da ist nichts explizit genannt. Da steht die Beweggründe und Ziele des Täters, besonders auch rassistische, fremdenfeindliche oder sonstige Menschenverachtende. Aber da ist keine Auflistung von bestimmten Gruppen jetzt dabei. Sicher? Ja. Okay. Gut, vielleicht habe ich das dann in einem Kommentar gelesen oder so. Aber gut, dann stimme ich dir natürlich zu. Als eins, ich bin ja der Ansicht, es sollte gar nichts stehen, hatte ich auch gesagt. Und, ja, ist jetzt so. Wie gesagt, dann habe ich das woanders gelesen, steht es nicht im Paragraphen und dann stimme ich hier zu. Es sollte nicht im Paragraphen stehen. Aber es ist schon prinzipiell schwierig, Beweggründe an sich ja, daran zu ziehen für ein Strafmaß, ne? Finde ich. Ja, aber dafür, so. Darum geht es bei diesem Paragraph 46, den ich bis heute auch noch nicht kannte. Also war mir auch nicht bewusst. Aber ja, da gibt es noch die Gesinnung, die aus der Tat spricht und bei der Tat angewendet wurde, das Maß der Pflichtwidrigkeit, die Art der Ausführung und die verschuldeten Auswirkungen der Tat, das Vorleben des Täters, seine persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse, sowie sein Verhalten nach der Tat, besonders sein Bemühen, den Schaden wiederzumachen, sowie das Bemühen des Täters, einen Ausgleich mit dem Verletzten zu erreichen, Umstände, die schon Merkmale des gesetzlichen Tatbestandes sind, dürfen nicht berücksichtigt werden. Steht da. Kompliziert. Ja, es ist halt sehr allgemein gehalten, aber ich finde, das ist besser. Ach, ich habe jetzt gerade in meinem Verlauf geguckt, wo ich das gelesen hatte mit dem. Ich kann mich genau daran erinnern, aber es ist. Vielleicht finde ich es ja noch. Ja, es ist schon mal ein Absicht, was anderes, wenn du jemanden mit Absicht was kaputt machst, als wenn du es eben aus Versehen machst oder so. Das ist schon klar, aber das ist ja nun, das ist ja nicht, glaube ich, was anderes, als es dann gemeint war. Eine Alternative wäre die Beibehaltung des bisherigen als unbefriedigend empfundenen Rechtszustands. Ja, ja. Ich weiß gar nicht, 70% der Leute finden das nicht gut, was da das Vorhaben ist. Also hier mit dieser Einschränkung und so weiter. Habe ich jedenfalls gelesen. Und von daher ist das die Frage, ob das wirklich unbefriedigend empfunden wird. Ne? Ja, jemand hat eine Ahnung, was das hier bedeuten soll? In der Strafprozessordnung sollen die Regeln über die Verkehrs- und Bestandsdatenerhebung gegenüber Telekommunikationsanbietern auf Maßnahmen gegenüber Telemediendienstanbietern erweitert werden. Das wären halt Dienstanbieter sind die ISPs, also die Service Provider. Und die Telemediendienstanbieter sind sowas wie Twitter, Google, Facebook etc. Okay. Das heißt, die sollen dann auch ihre Daten rausgeben, also nicht nur Verbindungsdaten oder ähnliches, sondern auch halt solche Daten. Aus solchen sozialen Netzwerken oder ähnlichem. Ja. Gib mal den Account rüber. Ja, und das alles vor dem Hintergrund, dass in Berlin Leute freigelassen werden nach echten Straftaten, weil nicht genug juristische Kapazität da ist. Ja, das habe ich mir auch schon gedacht, dass wir damit doch gar nicht, dass wir gar nicht hinterherkommen. Ja. Was auch noch automatisiert gemacht wird oder so. Weil so ein Twitter wird sich das bestimmt nicht irgendwie mit einzelnen Personen oder so machen müssen oder machen können. Dann werden das irgendwie algorithmisch regeln, ne? Da muss ich schon von ausgehen. Dann darf man wieder nichts sagen, was falsch ist. Alter Schwede, mal kurz Meta. Wer auch immer meint, mit Downvotes brigadierten Downvotes hier irgendwas erreichen zu können, den kann ich nur auslachen. Ihr seid ja, echt lächerlich, Kinder. Also auch Downvotes steht ja für eine hohe Interaktivität und von daher wird das gar nicht so schlecht bewertet. Zumindest bei YouTube ist das so. Es ist sicher wieder dieser Don Alfonso gewesen, der seine rechtsradikalen Follower auf so einen kleinen Account wie die Weltraumaffen gehetzt hat. Könnte ich wetten. Was ist Paragraph 188? Ja, okay, das ist jetzt hier dieses wird ersetzt und wird, das macht einen eh nur völlig wahnsinnig, weil man genau den ganzen Absatz vorangestellten, ne? Was im Rest steht. Strafprozessordnung ändern, ja sicher. Ja, hier ist zum Beispiel schön, in dem neuen Satz werden nach dem Wort Verkehrsdaten die Wörter und Nutzungsdaten eingefügt. Das zielt auf das, was ich eben gesagt habe, ne? Dass du nicht nur rein hast, okay, von der IP kam zu der und der Zeit irgendwas, sondern dass auch noch genau nachgeschaut wird, also die, was du da gemacht hast. Ja. Die Anbieter werden verpflichtet zu petzen, das ist einfach Blockwart-Scheiße, ist das in meinen Augen. Ja, aber man kriegt ja immer noch den Aluhut aufgesetzt, wenn man von DDR-Verhältnissen spricht. Aber ich denke, die Leute werden auch leiser werden irgendwie. Nach und nach. Ja. Okay, das ist aber nur ein Vorschlag, oder was? Bisher. Ja, aber... Das ist der sogenannte Referentenentwurf. Also das ist immer so der erste Aufschlag quasi, wo dann als quasi die Grundlage für die weitere Diskussion, dann geht das ja dann irgendwie in die Ausschüsse oder im Bundestag, dann gibt es irgendwelche Expertenanhörungen und dann wird es geändert und dann gibt es dann irgendwann eine Endfassung, die dann die Koalitionsparteien wahrscheinlich durchboxen werden. Müssen wir ganz schnell noch vor Ende der Legislaturperiode machen. Ja, man hat das ja... Über Nein heißt Nein und so. Das gehört ja zu dem Aktionismus, der rund um die Halle-Geschichte da ins Leben gerufen wurde. Da wurde ja sofort hinterher von den Innenministern getagt und gesagt, ja, uns ist das alles recht, macht mal einen Entwurf, wir müssen unbedingt irgendwie dem Herr werden, weil das ist ja alles das Internet schuld. Durchsetzung der Rechte am geistigen Eigentum. Was das wiederum damit zu tun hat, ne? Fragt man sich dann. Zu durchsetzen der Rechte am geistigen Eigentum. Was hat das in so einem Ding mit Rechtsextremismus und Hass geredet? Ja, geistiger Eigentum. Ja, meine Beleidigung sind mein geistiges Eigentum. Gott, Telemediendienste, dass wir dieses Wort immer noch in unseren Gesetzen haben. Das klingt, als wäre ich hier in den 70ern. Das gilt auch für Bestandsdaten, genau. Mit denen der Zugriff auf Endgeräte oder Speichereinrichtungen, die in diesen Endgeräten oder hier von räumlich getrennt eingesetzt werden, geschützt wird. Mhm. Ja, und das ist dieses Ding mit Zugang zu irgendwelchen E-Mail-Postfächern, Zugang zu irgendwelchen Cloud-Diensten. Ja. Ja, klar. Macht den Bürger gläsern, das haben sie euch ja vorausgesagt. Das war genau das Schlagwort, mit dem die Grünen damals noch gegen diese ganze Digitalisierung waren. Der gläserne Bürger, wenn sich jemand erinnert, damals Volkszählungsboykott und solche Sachen. Und jetzt haben wir es hier in Gesetzesvorschlagsform. Nicht mehr als Verschwörungstheorie. Ja, aber jetzt machen es doch die Guten. Nur wenn die Leute doch so eine Wut haben, dass sie ihren Hass da rauslassen, ja? Bei Gefahr im Verzug darf die Auskunft auch erteilt werden, wenn das Verlangen nicht in Textform gestellt wird. Also nachvollziehbar, da muss es auch nicht mehr sein, oder was? Kurz anrufen, hier, ich brauche eine Auskunft, das ist Gefahr im Verzug. Wie das in so Krimis immer ist, wenn der Typ dann bei seinem Kumpel in der Autobehörde anruft, sag mal, hier, guck mal für mich gerade mal das Kennzeichen nach. Jemand könnte... Ja, ich weiß, das darfst du nicht, aber ich bin noch bei der Polizei. Jemand könnte eine strafbare Beleidigung machen, Gefahr im Verzug. Ja, genau. Der ändert seine IP-Adresse, Gefahr im Verzug. Irgendeine Feministin hat was Dummes getwittert, Gefahr im Verzug. Ash ist entsperrt worden. Sehr schön. X-Ray Enraged im Chat sagt gerade der gläserne Bürgi. Oh, ja. Der Mittelstandsbürgi. Der das ist die neue Daily Show. Kann der denn gläsern und weiß gleichzeitig sein? Weil dann kann man ja nicht mehr reingucken. Wäre doch praktisch Milchglas, ne? Naja, er kann ja nicht gläsern und schwarz sein. People of Obsidian. Höchstens, wenn in dem gläsernen Bürger zu oft eine Kerze angezündet wurde, dann ist er vielleicht auch schwarz. Ist das nicht Blackburgying? Ja, das ist wegen dem ganzen Feinstaub. Ist auch ganz schlecht für die Umwelt. Stellen im Sinne des Absatzes sind Behörden. Behörden. Straftatsbehörden nach Polizei. MAD, BND. Ja, habe ich auch gesehen. MAD vor allen Dingen. Das ist ganz wichtig. Ja, für die ganzen militärischen Beleidigungen. Ne? Du blöder Soldat oder was? Über das Auskunftsersuchen und die Auskunftserteilung haben die Verpflichteten gegenüber den Betroffenen sowie Dritten stillschweigend zu wahren. Mhm. Wir sagen euch nicht, was passiert. Wir dürfen euch nicht darauf hinweisen, dass ihr gerade denunziert worden seid. Achso, da kriegt man noch nicht mal eine Info drüber, oder was? Anscheinend. Dass man dann angezeigt wurde, oder was? Das ist doch die Geilheit. Nee, du kriegst irgendwann halt den Brief von der Behörde, wenn sie dich anklagen oder ja, sie entschieden haben, ne? Dich vorladen. Jo. Dass du dich dann rechtfertigen kannst, ja. Das sagst du, ey, war ich nicht, mein Account war leider offen. Wer mehr als 100.000 Kunden hat, hat für die Entgegennahme der Auskunftsverlangen wie für die Erteilung der zugehörigen Auskünfte eine gesicherte elektronische Schnittstelle bereitzuhalten. Alter Schwede. Ja, und der Witz ist... Meine Provider eigentlich schon. So der BND sein Hinterzimmer hat, wo er alles abgreifen kann. Und Zugangsdaten und so. Also, wenn die vernünftig arbeiten, dann haben die Kennwörter gar nicht im Klartext. Kein Mensch, der irgendwie daran interessiert ist, eine sichere Plattform zu bauen, speichert Kennwörter so, dass sie irgendwie zurück entschlüsselt werden können oder so. Ja, weiß das die Regierung nicht? Oder? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht, dass sie das wissen. Bei denen auch schon nicht anders. Oh Mann. Überschrift geändert vom Erzählungsgesetz oder was? Naja. Jawohl. Eine Beschwerde über rechtswidrige Inhalte ist jede Beanstandung eines Inhalts mit dem Begehren der Entfernung des Inhalts oder der Sperrung des Inhalts, des Zugangs zum Inhalt. Mann, Mann. Und dieser Satz danach ist völliger Blödsinn, dass mit der Beanstandung erkennbar nicht geltend gemacht wird, weil das ist ja, wir kennen ja diese Meldeformulare, da steht immer genau, wo musst du anklicken, worauf du dich beziehst. Mann, wenn sie die Anbieter mal verpflichten würden, Steuern zu zahlen, anstatt diesen Scheiß, ey. Die wollen echt jeden Blödsinn, jeder Blödsinn soll übermittelt werden, der gemeldet worden ist. Alles müssen die wissen. Alles. Müssen sich mit allen beschäftigen und alle bestrafen, die was Falsches gesagt haben. Jeden Unverzüglich einzelnen. Muss geprüft werden. Unverzüglich, sofort. Ob die Daten weitergegeben werden müssen. Die IP-Adresse, einschließlich der Portnummer. Ja. Yeah. Was wollen die denn mit der Portnummer? Ja, das frage ich mich auch. Also, Port 80. Vorsichtshalber oder so, keine Ahnung. Wenn noch eine andere Nummer zu nehmen. Port 443. Ja. Ich meine, keine Ahnung. Ich weiß, dass es für irgendwelche Trojaner oder solche Eindringungsversuche vielleicht relevant ist, aber jetzt mal ernsthaft, wofür wird das sonst benutzt? Ja, der Bundestrojaner ist ja auch existent. Hm, falls jemand über den Bundestrojaner Hass verbreitet, oder wie? Nee, kannst du dann vielleicht sehen, ob der schon da ist. Ob man ihn vielleicht gar nicht mehr hinschicken braucht. Ja, wahrscheinlich ist das die Zukunft des Hasses, Pop-Ups. Sie haben etwas geschrieben, das nicht statthaft ist. Bitte überlegen Sie nochmal. Oh Mann. Unser Keylogger-Algorithmus hat festgestellt, dass sie gerade ein Hasswort zu Ende tippen wollen. Ja, wir haben sie vor dem letzten Buchstaben gestoppt. Sie brauchen sich nicht zu bedanken. Und dieser Post kann nicht abgeschickt werden. Weil das falsche Wort vorkommt oder so. Diese Formulierung ist nicht statthaft. So geht das nicht. Und dann kriegst du 10 Minuten lang zur Strafe, wie bei uns, wenn wir uns das Stream machen, dann kriegst du dieses Schwesig-Bild eingeblendet. Ja. Und die dich voll ansehen. Nichts sonst geht am Rechner, ne? Das wird dann ein Revival von Nagging Screens. Government-funded Nagging Screens. Ja. 14 Tage nach der Übermittlung an das Bundeskriminalamt sollen dann die Nutzer informiert werden. Interessant. Das gilt nicht, wenn das BKA binnen 14 Tage anordnet, das bla. Ja. Das ist ja Geheimhaltung. 14 Tage nach der Drohung, oder wie? Wegen der Gefährdung des Untersuchungszwecks des Lebens der körperlichen Unversehrtheit oder der persönlichen Freiheit von einer Person. Von bedeutenden Vermögenswerten zurückzustellen ist, na gut. Ja. Also nicht Bescheid sagen. Wir wollen ihn länger beobachten. So. Mhm. Das geht auch. Ja, und auch bei diesem ganzen Kram. Also ich habe das jetzt gerade erst letztens immer wieder durch den Kopf gehen lassen. Dann gab es auch Anfragen von der FDP-Fraktion zu diesen ewigen Ankündigungen, dass man jetzt mehr Polizisten einstellen will. Das gibt es ja in jeder Legislaturperiode von jedem Innenminister immer eine große Ankündigung, wie viel 1000 Polizisten man da einstellen will. Aber das ist halt... Meistens entspricht die Zahl doch der Polizisten, die auch in Pension gehen, oder? Das ist der große Unterschied zwischen irgendwelchen Zahlen, die man einfach mal aufruft und Leuten dann gewinnen, die da auch Bock drauf haben, der ist halt eben ziemlich groß. Ne? Also du willst ein paar tausend haben und du kriegst ein paar hundert. Und von den paar hundert schaffen es auch nicht alle, wenn du nicht die Anforderungen komplett runterschraubst gleich. Und dann gibt's noch diverse einen ziemlichen Wettbewerb zwischen Bundespolizei und Landespolizei und den Polizeien der unterschiedlichen Länder, was teilweise irgendwie Berlin, Brandenburg, Bremen, Niedersachsen, Hamburg und so jetzt auch quasi ja halt möglich ist, ohne dass man jetzt groß umzieht in Deutschland. Und das sorgt alles dafür, dass du halt dieses ganze Wünsch dir was sie da immer machen, halt nicht hinkriegst. Und dann hast du halt die Leute und jetzt schon mit den ganzen Sachen gibt es halt alle möglichen Dinge, denen man nicht nachgehen kann. Leute, die eigentlich schon verurteilt wurden, die man jetzt aber nicht ins Gefängnis bringt, weil man einfach die Leute dafür nicht hat und die Kapazitäten nicht hat und lauter so ein Zeug. Und jetzt überlegen sie sich hier, ach ja, lass mal hier irgendwie jetzt jedes Wort auf die Goldwaage legen in Deutschland und hier irgendwie einen riesen Apparat hochziehen, der sich das dann alles angucken und überprüfen und daraufhin dann irgendwie die Leute dann Beweise sammeln, Verfahren anleiern. Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass man so die Zahl der Gefangenen überhaupt hochkriegt, der Leute oder der gelösten Fälle dann hochkriegt. Und dann vollziehen, nee, das, ja, wenn sie jetzt alles andere ignorieren oder wenn sie als nächstes. Ja, dann, wenn sie tausendfach diese Pillepalle da versuchen zu regeln. Naja, ja. das ist ja auch alles ein Riesenaufriss, zumindest im Moment. Also ja, das Einzige, wie das sein kann, ist, wenn sie als nächstes dann das nächste Gesetz dann machen, ist dann das, dass wir wissen ja genau, was Sache ist, easy Juristerei-Gesetz irgendwie so, wo sie die Strafprozessordnung dann soweit verschlanken, dass du dann irgendwie so ein Judge Dredd-Charakter fürs Internet dann irgendwie hast, der die Hasskriminalität feststellen, das Urteil sprechen und dann auch direkt vollstrecken kann. Ausführen kann, ja. Ja, dann kriegst du damit vielleicht die Zahlen hoch, ansonsten aber nicht. Also nicht mit diesem riesen Apparat, den wir in Deutschland ja haben, ich meine, haben müssen, weil Strafordnung ist nun mal eine aufwendige Geschichte und sollte halt auch für wichtige Dinge sein und nicht für, oh, da hat mich jetzt jemand beleidigt. Also, ja, ist ja auch der Grund dafür, dass das kein Offizialdelikt war. Ne? Judge Dredd fürs Internet ist auf jeden Fall gutes Marketing. Das darfst du nicht zu laut sagen. Nicht, dass es der Falsche hört. Naja, ich meine das ja eher so als Negativbeispiel, so wie man von 1984 redet oder so. Aber bei der Polizei... Manche Leute finden das gut. Bei der Polizei, die machen es eigentlich den Leuten schon recht leicht. Soweit ich weiß, kann man da auch ohne Ausbildung anfangen, bis 35 oder so. Das kommt drauf an. Muss man so Sachen machen, wie am Stadion rumstehen oder so. Es kommt drauf an. Also es gibt Bereitschaftspolizeien, es gibt halt die Bundespolizei, es gibt Landespolizeien und zwischen den Ländern gibt es auch große Unterschiede deswegen. Also ich habe das jetzt gerade erst neulich mal wieder gehört, weil ich bin ja auch nicht drin in dieser Welt, aber mir wurde das mal erklärt. Das ist schon, ja, ist schon so einiges da los in diesem ganzen Justizbereich. Ja, und vor allem gibt es immer das strukturelle Problem, dass du generell zu wenig geeignete Bewerber hast, ja. Aber dann gibt es nochmal die Riesenspaltung, wie viele Leute bewerben sich als Polizist oder springen auf eine Bewerbung in einer großen Stadt an, gegenüber einer kleinen Stadt, wo man vielleicht, wie du es vorhin schon gesagt hast, man muss vielleicht sogar umziehen oder sowas. Das ist nicht so gut. Neben diesem ganzen Cherry-Picking, dass es in unterschiedlichen Bundesländern unterschiedliche Konditionen gibt, ist das auch noch ein sehr großes Problem, weil die Polizei da dann eben dadurch gegensteuert, dass sie A, Leute verschickt, was wieder den Polizeidienst noch unattraktiver macht und dass sie halt Förderprogramme machen, die die Finanzierung der Polizei in den Städten weiter schwächt. Ja, also, ja. Großes Problem. Und wenn sie Tausende fordern, dann müssten sie halt die Voraussetzungen dafür schaffen. Und das muss ein 15-Jahres-Programm sein. Man kann nicht sagen, wir schaffen in 2 Jahren 2000 Stellen. Das ja. Und trotz alledem machen sie solche Gesetze hier. Das, es sei denn, man spricht halt, wie du schon gesagt hast, nicht nur von Ersatzeinstellungen, weil die Leute in Rente gehen. Ja. Das ist realistisch darstellbar. Aber sonst... Und ich kann mich auch an eine Zeit erinnern, wo alles so toll war, dass Tausende von Polizeistellen gestrichen wurden und Polizisten in Frührente geschickt wurden. Das, wie sich das geändert hat, ist schon seltsam. Ne? Und die Leute, die damals gewarnt haben, dass das in 15 Jahren krasse Folgen haben wird, ja, keine Ahnung. Ne? Ja. Notwendigkeiten des Gesetzes, das würde mich noch interessieren. Das ist begründen. Ich hatte jetzt so einen Titel noch nicht. Okay. Ist aber echt ein Blabla wie von der Giffey. Ja, aber das sind alles, es geht hier weiterhin immer nur um strafrechtsbewährte Sachen und dann stehen halt im eigentlichen Entwurf Sachen drin, wo es schon um Ordnungswidrigkeiten geht. Das ist schon irgendwie nicht ehrlich. Was meinst du jetzt mit Ordnungswidrigkeiten? Nee, wir hatten doch eben diese Geschichte, dass es nicht nur Dinge strafbar sein sollen, die strafrechtlich relevant sind, sondern auch Sachen, die einfach nur widerrechtlich sind. Nee, ich glaube, du verwechselst es gerade mit diesen offiziellen Delikten. Ja, es geht zwischen dem Unterschied zwischen Verbrechen und Ordnungswidrigkeiten. Ja, genau. Ja. Ordnungswidrigkeit geht dann in Geldstrafe, Verbrechen muss irgendwie, ja, ist ja auch ein Eintrag in dein Führungszeugnis und sowas. Ja, schwere Straftaten. Ja, und dann halt diese Erhöhung von der Bestrafung für Beleidigung, Höchststrafe 1 Jahr auf 2 Jahre. Das muss man ja dafür sagen, ey. Falls du das im Internet machst. Ja, das finde ich auch, ob ich jetzt, das heißt, ich kann eine Plakatwand buchen, auf der ich sage, mein Nachbar ist ein dummes Arschloch, aber ich darf es nicht im Internet machen. Ja, was muss ich denn jemand sagen, dass ich dann ein Jahr für den Schatten komme, ey. So. Ja, im Internet könnten das ja auch Leute lesen, die deinen Nachbarn gar nicht kennen. Die vielleicht auch gar nicht wissen, wer dein Nachbar überhaupt ist. Wenn du schreibst deinen Nachbar, dann ist es ja besonders schlimm, weil da gibt es ja dann noch mehr Opfer, weil jemand, der überhaupt nicht weiß, wer der Nachbar ist, wenn der hört, dass der Nachbar doof ist, das ist ja nicht auszudenken, wie das sein Leben beeinflussen wird. So wie wenn die Leute dich bei Twitter beleidigen unter deinem Twitter-Namen, der nicht mit deinem richtigen Namen verbunden ist. Naja, damit man liest das und man weiß gar nicht, wer ist das? Huch, vielleicht ist das ja mein Nachbar. Mein Nachbar hat mich gerade beleidigt und dann gibt es eine Anzeige. Gefährlich. Ja, und wie gesagt, ich finde es halt okay, klar, Antisemitismus, Kinderpornografie, aber ich finde es irgendwie unehrlich, das hier mit zu verquicken. Also mit diesem ganzen anderen merkwürdigen Kram. Den ja, wir haben einen Vorfall und dann müssen wir Gesetze machen? Heidewitz. Nee, sie sagen hier, sie haben hier im Absatz vorher haben sie explizit das Ansteigen der antisemitischen Straftaten genannt mit Zahlen. Achso, ja, und auch das Ansteigen der Hasskriminalität im Internet haben sie auch genannt, daran stimmt aber nichts, glaube ich. Naja. christenfeindliche Einstellung. Genau, das war hier diese, das war die Kommentierung dazu, warum das Gesetz so geschrieben wurde, wie es geschrieben wurde. Und da stand halt das drin, dass es nicht notwendig sei, weil es halt Auslegungssache ist. Ja, stimmt. Ich habe es als PDF, deswegen habe ich den Link nicht gefunden. Ja, das mit dem EU-Recht, das müssen wir alles prüfen, aber ansonsten brauchen wir uns keine großen Gedanken machen, weil sinnvoll ist es ja auf jeden Fall. Aber das Vereinfachung. Ach, nicht betroffen. Warte mal, lass mal, kannst du mal noch eins hoch wieder? Auf die 21, was war das da? In der größeren Absatz hier, genau. Der Entwurf steht im Einklang mit den Leitgedanken der Bundesregierung zur nachhaltigen Entwicklung im Sinne der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie. was wollt ihr von mir? Ja, genau, ich wollte gerade sagen, dass das Level an Beleidigung muss im Internet konstant gehalten werden. Denkt man an die Daseinsvorsorge. Also, Sie wollen ja sagen, dass das nicht im Widerspruch steht, glaube ich. Das ist alles. Sozialen Zusammenhalt in einer offenen Gesellschaft wahren und verbessern. Leute, dafür seid ihr nicht zuständig. Ja, und vor allem wie denn, damit ich indem ich den Leuten den Mund verbiete, oder was, will ich dann den sozialen Zusammenhalt verbessern? Komm. Der Entwurf dient auch dem Ziel, eine diskriminierungsfreie Teilhabe am gesellschaftlichen und politischen Leben zu fördern. Oh Gott, Vereinte Nationen, unabhängig von bla bla bla. Aber es ist völlig in Ordnung, Leute aus dem Job zu mobben, die mit jemand von der AfD gefrühstückt haben. Oder den Leuten die Fenster einzuwerfen, die Autos anzuzünden. Das ist alles völlig in Ordnung. Ich würde sogar dem ersten Punkt nochmal widersprechen. Aspekte der Rechts- und Verwaltungsvereinfachung, das ist diese Hashtag Bürokratieabbau, sind durch den Entwurf nicht betroffen. Ja, natürlich ist es doch betroffen, weil es wird ja das wird gerne ignoriert. Verwaltungsaufwand. Also und dann Punkt 3. Das ist ein Riesenaufwand. Aufgaben ohne Erfüllungsaufwand sind für Bund, Länder und Gemeinden durch den Entwurf nicht zu erwarten. Hört sich an, wie es kostenlos. Nur was heißt ein Erfüllungsaufwand? Erfüllungsaufwand sind alle zusätzlichen Kosten, bürokratische und Folgekosten, die aus einem neuen Gesetz entstehen. Deswegen hier Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand, das überhaupt hier zu schreiben. Ich weiß nicht, ob das eine Standardklausel ist, aber das ist eigentlich Nonsens. Weil natürlich, es gibt zusätzliche Haushaltsausgaben. Kann ja immer anders kommen. So. Ne? Also es müssen keine Maschinen angeschafft werden oder keine Ahnung was. Obwohl hier ja eine Schnittstelle sogar gefordert wird. Also naja, ziemlicher Nonsens. Ja. Nochmal, vielleicht ist das Standard-Klausel. Ja, die Schnittstelle, die programmiert sich doch von selbst. Nee, die Schnittstelle muss ja nicht Bund, Länder oder Gemeinde irgendwie zur Verfügung stellen. Das müssen ja die Firmen machen. Ja, das interessieren die Kosten ja nicht, ne? Nee, das BKA muss die ja machen, die Schnittstelle. Das ist ja eine Schnittstelle zum BKA quasi, wenn ich das richtig in Erinnerung hatte, wie das hier stand. Aber ja, wahrscheinlich läuft das dann auch so irgendwie, keine Ahnung. Gibt es dann Ausschreibungen und kann ja einer aus China machen oder so. Wirklich. So, ich hab noch mal kurz nachgeguckt, weil ich dachte, vielleicht irre ich mich doch, aber nein, der Erfüllungsaufwand umfasst die gesamten Kosten sowie den gesamten messbaren Zeitaufwand, die durch die Befolgung einer rechtlichen Vorschrift des Bundes entstehen. Also jetzt für Bund. Also alle Kosten. Also zu schreiben hier, es gibt keinen Haushaltsaufwand, außer alle Kosten, die anfallen. Geiler Satz. Was ist ein Erfüllungsaufwand? Darunter kommt ja noch ein Satz über den Erfüllungsaufwand. Müssen wir nochmal. Wieso der nichtig ist. Kein Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger. Nein. Die Wirtschaft wird doch bestimmt. Wir müssen dann auch bestimmen, was die Wirtschaft machen muss. Mhm. Ja, es gibt Erfüllungsaufwand beim Bund, genau. Ah, wird noch ermittelt, okay. Weitere Kosten. Beim Bund. Deswegen haben sie oben den Bund rausgelassen. Länder, Mehr Kosten sind im geringen Umfang zu erwarten. Ja, gering. Mhm. Die Regelungen werden keine Auswirkungen für Verbraucherinnen und Verbraucher haben. Warum? Gibt's die dann? Auf die Preise, Verbraucherpreise oder was? Ja, die ganze Welt wird jetzt befriedet, aber keine weiteren Auswirkungen. Moment mal. Ja. Sie sind geschlechtsneutral und betreffen Frauen und Männer in gleicher Weise. Und die ganzen anderen? Hallo? Wird nicht inklusiv genug für mich. Ja, aber ich denke, es heißt immer, Frauen sind am meisten von der bösen Rede im Internet betroffen. Also wenn die jetzt eingedämmt wird, müsste dir das doch eigentlich mehr helfen, denen. Ja, und weil die Frauen mehr vom Hass betroffen sind, müssen die Männer mehr bestraft werden, um das proportional zu halten. Deswegen, ah. Mit dem Entwurf soll der allgemeinen Verrohung des gesellschaftlichen Klimas begegnet werden. Offen. Eine Befristung der Regelungen würde diesem längerfristig angelegten Ziel zuwiderlaufen. Eine Evaluierung erscheint im Hinblick auf die geringen Folgekosten der Regelungen nicht erforderlich. Ach, wie praktisch. Das ist so nicht praktisch. Evaluieren braucht man schön. Nicht. Ist nicht unbefristet. Egal, ja. Einfach mal machen und die Bürger werden es schon verletzen. Ja, evaluieren braucht man das ja nicht, weil es kostet ja auch eigentlich nichts. Also von daher braucht man ja nicht gucken, ob es sinnvoll ist. Es könnte ja nur riesen Auswirkungen haben, die man sich ja auch erwünscht scheinbar, weil sie sagen ja, dass sie Auswirkungen haben wollen auf den Diskurs, der ja angeblich jetzt so verroht ist. Merke ich nicht viel von, aber ja. Oder zumindest. Die leugnen für etwa den gesellschaftlichen Klimawandel? Ja, wahrscheinlich, ja. Ja, aber ich leugne nicht, dass der Menschen gemacht ist. Ich sage nur, der hat es schon immer gegeben. Ach Mann. Nochmal, das ist, liest sich alles sehr lustig im ganzen Kontext hier, aber es sind halt irgendwie Standardklauseln, glaube ich. Das ist der Normie gemachte Diskussionsverschiebungswandel. Ja, die flache Diskussionskultur. Du meinst, sie ist eine Scheibe? Eine flache Scheibe. Eine flache Scheibenwelt. Okay, dann kriegen wir nochmal ganz genau erklärt, was Antisemitismus ist. Als Orientierungshilfe. Okay. Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Straftatkatalog soll um die Androhung einer gefährlichen Körperverletzung. Ja, das hatten sie schon mal im Gesetz, habe ich gelesen. Und extra rausgenommen, dass man, nee, gar nicht wahr, das Androhung nicht, sondern die Befürwortung von Straftaten oder so, dass das strafbar wäre. Ja, das war so ein Anti-RAF-Gesetz. Und ja, irgendwie sowas. Wir haben gejubelt, was das für ein Fortschritt für die Demokratie wäre, als das 1982 dann rausgenommen worden ist. Genau, das heißt, jetzt wieder reinzumachen, das wird schwierig werden. Ja. Evaluiert. Ganz wichtig, Strafprozessordnung. Ausdrückliche Erfassung. Ja, die Bedeutung von Telemediendiensten ist in den letzten Jahren beständig gewachsen. Ach was. Also, rein da. Ja. Da muss der Staat aber rein. Plattform und Chatdienste. Ja, auch in-game-Chats zum Beispiel gehören auch zu, ne? Chatdienste, ist klar, ne? Ja, das meinen sie auch. Wird in der Strafprozessordnung nicht ausreichend abgebildet. Zeiten, dass man sich hinter seinem Avatar oder so verstecken konnte, sind vorbei, hat er gesagt von der SPD. Und das ist wahrscheinlich gut so oder so, ich weiß nicht mehr genau. Ja, ja. Oh mein Gott. Auch in der Übermittlung von Signalen bestand. Auch bei Diensten, die funktional ein Äquivalent zu Telekommunikationsdiensten darstellen. Okay. Was soll das sein? Zukunftsvisionen oder so. Ja gut, das sind ja so technische Abläufe hier, ne? Wo das wo wie beantragt werden muss. Oder ja, so. Mit dem Port, ne? Das ist ganz wichtig, ist dass wir die Port nochmal wissen. Ja, Leute, achtet auf eure Portnummern, sage ich dann nur. Ja, man soll die Portnummer ja regelmäßig wechseln, nicht zu lang und nicht bei allen Geräten dieselbe benutzen und ganz wichtig auch Sonderzeichen verwenden. Genau. Bei der Portnummer geht das aber nicht. Ach, Mammon! Und setzt euer Hasswort zurück. Noch. Ja, YouTube Official Blog, an update to our harassment policy. Vom 11. Dezember diesen Jahres, also von. Wann war der 11.? Vorgestern? Nee, schon länger her. Letzte Woche. Vor vier Tagen. Genau. Oh ja. Und wir sind immer noch da. Ja. Auch ein gutes Zeichen. Ich hatte nicht geguckt, ob mein Kanal auch noch da ist. Ja, sie schreiben jetzt hier, dass sie in der Vergangenheit ja schon schnell Sachen entfernt haben wegen Community Guidelines. Schönen Gruß an dieser Stelle an Top Hats and Champagne, unseren exil-deutschen Gamergator da unten in Australien, dem sie ja seinen Kanal damals auch schon wegen Hassrede irgendwie weggestrikt haben aus Gründen, die mir absolut schleierhaft sind, aber gut. Und ja, jetzt wollen sie hier noch mehr tun, weil sie müssen ja noch mehr tun. Zum Beispiel sagen sie hier in dem Ding auch, dass sie jetzt auch keinen Unterschied mehr machen wollen, ob die Leute jetzt irgendwie, wie war es hier, also mit Gender Expression, Race, Gender Expression, Sexual Orientation haben sie extra nochmal rausgenommen bei dieser Sache jetzt. Ah ja, genau. Also es gilt für everyone, also für jeden, egal ob Privatpersonen oder YouTube-Creators, also sogar halt eben deren bestehende Partner oder Public Officials. Also wenn der Trump auf seinem YouTube-Kanal böse zu den Leuten ist, dann wollen sie den auch sperren. Ja, es gab schon mehrere Q&A-Sessions, die Wojcicki. Oh Gott, jetzt können wir einen Strike wegen Hate. Nein! Oh mein Gott. Nein. Aber gesehen, unter anderem auch mit einem Gamer, mit einem größeren Gamer, der halt Fragen, was Videospiele betroffen hat. Und die hat die Fragen halt sehr ausweichend beantwortet und unterm Strich gesehen, alles, was irgendwas mit Gewalt, Waffen oder sonst was zu tun hat, muss gelabelt werden von sich aus, sonst fällt das unter diesen Algorithmus. Und unter dem, was gelabelt wird, wird nochmal ausgesiebt, wenn es Werbepartner gibt, die beispielsweise sagen, okay, wir akzeptieren Gewalt, weil das unsere Zielgruppe ist, zum Beispiel für ein Add-on von dem Computerspiel, was da beworben wird. So. Also wenn es einen Pool von Werbepartnern gibt, die Werbung zur Verfügung stellen, dann dürfen sie weiterhin im Partnerprogramm sein. Aber wenn, also quasi, die müssen einen Werbepartner finden. Die können, und es sollen auch Tools zur Verfügung gestellt werden, dass die Leute selbstständig Werbepartner neu akquirieren können für YouTube. Und dann können sie auch bleiben. Also okay. Abenteuerliche Sachen werden da im Hintergrund geschaffen. Und Grundlage des Ganzen ist einfach, dass YouTube mehr Kosten erzeugt als Nutzen für Google. Mhm. Und deswegen halt jetzt auch wenn hier nur von den Creators geredet wird, geht es im Endeffekt nur um die Werbepartner. Weil die Leute sind, die Geld reinbringen. So, die YouTube-Red kann man ja, denke ich mal, vernachlässigen. Ja. Ich weiß ja nicht, wie viele von unseren Zuschauern YouTube-Red benutzen, aber... Gibt es das in Deutschland überhaupt? Ich glaube, man kann sich auf jeden Fall dafür anmelden, aber... Naja gut, es gibt YouTube-Premium. Ja, okay, ja, aber also auf jeden Fall... Es geht um die Werbepartner... Und es geht darum, dass wenn man sich selber labelt und alle Regeln befolgt, wenn man keinen Werbepartner findet, dann wird man rausgekickt. So. Und diese ganze Sache mit der Hate Speech Sache, das kommt auch nochmal dazu. Ja, aber das mit den Werbepartnern hat halt zumindest von YouTube-Unternehmensseite, denke ich mal, den höheren Stellenwert. Und diese Hate Speech Sache, das ist halt eine gute Ausrede, um die anderen Sachen enforcen zu können. Und gut, ja, auf jeden Fall Harassing Behavior, das hatten wir ja auch schon mehrfach. Das gibt es ja auch schon seit Jahren, dass man Leuten, die halt über andere Leute Videos machen und zum Beispiel zeigen, was die halt für Bullshit reden, das gab es ja damals schon als in den Anfangszeiten von YouTube mit diesen ganzen Flavors zwischen Fundamentalchristen und Atheisten und so. Früher gab es sogar eine Funktion bei YouTube, die hieß Antwort aufnehmen oder so. Also ging es darum, dass man kommuniziert miteinander und sich miteinander auseinandersetzt. Ja, lang ist es ja. Genau. Und, ja. Und das sind alles so Sachen, die dann auch irgendwie als Harassing Behavior verstanden werden können, wenn das jetzt jemand irgendwie böse auslegen will, so nach dem Motto, ja, du hast ja über mich geredet und gesagt, dass ich Bullshit rede, das ist Harassment und deswegen das denn. Wenn ich das richtig mitgeschnitten habe, hat es auch schon die ersten Leute erwischt. Hier der Crowder, glaube ich. Dem noch sind, glaube ich, Sachen gesperrt worden. Wo okay. Es sich über irgendeinen Journalisten. Ja, sind ja allen möglichen Leuten irgendwelche Sachen gesperrt, aber ich finde es ein bisschen komisch, dass man vor allen Dingen irgendwelche Sachen rückwirkend sperrt. Also, was weiß ich, 3, 4, 5 Jahre alte Videos sind dann plötzlich nicht mehr angemessen und die werden dann auch gesperrt. Das ja. Ist richtig blöd. Ja, weil man es vorher halt nicht gefunden hat, ne? Wie das halt immer so ist. Und insgesamt muss ich auch mal sagen, wer es nicht schafft, sowas wie YouTube rentabel zu machen, weiß nicht, wie, also. Ja, das liegt aber in der Natur der Sache, von, dass halt diese ganze Geschichte mit den Videos, ich meine, es gab ja jetzt schon genug Plattformen, wo die Leute irgendwie gemeint hatten, sie könnten das als Alternative nehmen, aber das ist halt die Masse einfach von Storage-Speicher, die du schon alleine brauchst, um die Videos zu hosten und dann den ganzen Aufwand, die Sachen halt alle irgendwie umzurechnen, den Rechenaufwand, dann die ganzen Verkehrsaufwände, die da entstehen, wenn die Leute halt en masse drauf zugreifen, auf das ganze Zeug, das ist schon, das sind schon astronomische Kosten und von daher sowas wie Google ist halt auch das Einzige, die sich sowas überhaupt leisten können. Also ich kann das schon gut nachvollziehen, ja. Also keiner kann natürlich so richtig jetzt sagen, was jetzt passiert wäre, wenn sie diese komische Adpocalypse, obwohl die ist ja wahrscheinlich auch irgendwie von den Werbetreibenden ausgegangen. Ja, was jetzt passiert wäre, wenn man da einfach mal auf seinem Standpunkt gestanden hätte und gesagt hätte irgendwie, ja, wir ändern jetzt hier aber nichts und dann geguckt hätte, ob die Leute nicht zurückgekrochen wären, weil die Reichweite, die sie halt bei YouTube haben, die ist halt schwer zu kopieren. Aber ja, keine Ahnung. Man sitzt ja nicht am Tisch mit den Leuten, man kann ja nur drüber mutmaßen, was sie da meinen. Ja, man munkelt ja auch, dass Rupert Murdoch vielleicht dahinter steckt, weil er selber was vom Werbekuchen abhaben will oder ein bisschen mehr oder so. Na, Sky TV, Rupert Murdoch. Ja, aber der ist doch jetzt auch aus vielen Sachen schon ausgestiegen. Okay. Ist ja nicht nur im News-Business jetzt drin. Ja, ist ja auch schon eine Weile her, ne, mit dem Apokalypse. Habe ich auch nochmal gelesen. Jetzt stimmt es eben noch nicht. Keine Fake News. Addressing toxic comments. Ja, genau, sie wollen auch irgendwie, dass man die Kommentare besser durchdingsen kann und irgendwie ein Feature, um die Sachen erstmal zu sperren, soll irgendwie jetzt per Default enabled werden, aber ja. Das sagt weiß, der ist Matt. Ist mit der Bundesregierung ausgearbeitet worden oder so? Vizepräsident und der globale Kopf von Trust and Safety. Okay. Wisst ihr Bescheid? Ja, Matt. Ja, die Siebel, die hat hier eine Petition gestartet, die angeblich schon über 10.000 Leute unterschrieben haben. Und behauptet hier, im März 2018 schrieb ein rechtsgesinnter Blogger einen Text bei Fazblog über mich. Zuerst begann ein Shitstorm auf Twitter, weil mein Account in seinem Text verlinkt war. Dort hatte er aber nicht nur meinen Twitter-Account verlinkt, sondern auch geschrieben, wo ich arbeite. Der Shitstorm auf Twitter verwandelte sich rasch in eine Hasskampagne mit teils unterschwelligen, teils offenen Gewaltdrohungen. Später wurde meine Wohnadresse und meine Telefonnummer ins Netz gestellt. Diese Methode hat System. Man nennt sie System Don Alfonso. Nein, Doxing. Ja. Ich fordere besseren Schutz der Betroffenen vor Online-Kriminalität und bessere Präventionsmaßnahmen. Und warum ist das wichtig? Kennen Sie die Szene aus dem ersten Harry Potter-Film? Nein. In dem sie zu Sagebriefe für die Hogwarts-Schule an Harry ins Haus hineinregnen. Ich hatte letztes Jahr eine ähnliche Erfahrung. Es regneten Versandtaschen in mein WG-Zimmer hinein. Allerdings handelte es sich nicht um erfreuliche Zusagen, sondern um etwas ganz anderes. Meine Adresse wurde geleakt. Die HaterInnen kamen bei vielen Unternehmen angemeldet, wo man Broschüren bestellen kann. Ja, das ist schlimm, ne? Dass man das zurückgehen lassen. Auf die Annahme verweigern oder so. Ja, das ist ja auch bescheuert, aber diese Verbindung, die halt hergestellt wird, mit dem rechtsgesinnten Blogger. In der Regel ist ja so, dass die Leute Scheiße erzählen und dann Kontra kriegen und ja. Das ist halt eben wieder so ihr Projekt der Woche, ne? Und mal abgesehen davon, also ich kann nämlich schon den Kommentare wieder sehen, oh, ihr macht euch drüber lustig, die arme Frau und so weiter und so fort. Ja, ich mache mich hier drüber lustig, weil diese Dame halt prima im Austeilen ist und deswegen glaube ich auch kein Wort. Tut mir leid. Tut mir sehr leid. Weißt du, wer dahinter steckt oder was? Anderen Leuten würde ich das erstmal glauben, aber solchen Berufsaktivisten, die alle Nase lang austeilen, den glaube ich das erstmal nicht. Tut mir leid. Vor allen Dingen, wenn sie hier so einen Krempel starten, um hier gegen irgendwelche Leute wieder vorzugehen selber. Da habe ich dann meine Zweifel. Also. Ja, man muss doch nochmal ganz deutlich sagen, dass die Frau ja auch nicht, also die teilt nicht nur aus, sie teilt auch richtig derbe aus mit Sachen wie All Men Are Trash und Rassismus gegen Deutsche ist richtig und wichtig und so. Also das ist, die schreit danach. Und dann versteckt sie sich hinter ihren Freunden und einem Patreon und einem GoFundMe und sagt, ich werde ganz doll harassed. Und wenn das Geld alle ist, macht man das dann halt wieder. Ich will auch nicht, dass irgendjemand diese Pizza bestellen und den ganzen, das ist Kinderkram. Braucht keiner, aber... Hilft das denn gegen Harassment so, wenn man Geld kriegt? Das macht es erträglicher, ne? Geld macht immer alles erträglicher. Oh Mann. Der ist auch schön, ja. Schnell nochmal was nach vorne, genau. Hier hat die Siebel geschrieben, wisst ihr noch, als ich fragte, ob ich Kopfhörer oder Staubsauger kaufen soll und ich mich für Kopfhörer entschieden habe, hab die später gegen Staubsauger getauscht und war Tolle mir Kopfhörer. Zu schade zuzugeben. Jetzt brauche ich tatsächlich Kopfhörer. Wer beitragen mag, PayPal, Siebel schickt. Und dann sagt hier die Lea, ich bräuchte jetzt tatsächlich auch noch ein paar dringend neue AirPods Pro, aber ich gehe lieber arbeiten und kaufe sie mir selber. Ihr könnt das Geld eher an Menschen geben, die das brauchen, gerade jetzt, wo es kälter wird zum Beispiel, und dann Link Berliner Obdachlosenhilfe und diesen Kommentar da unter dem von Siebel Schick. Wie man hier sieht, ausgeblendete Antworten ausgeblendet von Siebel Schick. Also, die gute Frau Schick hat die Berliner Obdachlosenhilfe ausgeblendet. Im Kram. Ja, aber so wirklich, ne? Ja, und vor allen Dingen muss ich auch nochmal sagen, hier die gute Lea, auf jeden Fall Folgeempfehlung, ist von den Julis in Berlin, die scheint ganz vernünftig zu sein und ne, hier FDP, aber für die Obdachlosen was machen. So viel zum Thema Raubtierkapitalismus und so. Pay Siebel Schick using PayPal Me. Ja, genau. Also krass. Die kommt irgendwann auch noch mit so einer Susie Grime Zahlsklaven-Nummer um die Ecke. Hear my words. Ja, und hier haben wir den wunderbaren internen Konflikt, nämlich haben wir hier Korallenherz, seines Zeichens einer der ersten Leute, die mich auf Twitter geblockt haben, weil ich freundlich mit ihm gesprochen habe. Der regt sich hier auf über Franziska Schreiber, das ist dieses Mädel, was mit Ex-AfD-Mitgliedschaft und jetzt bei Funk halt so eine Medienkarriere hingelegt hat. Und Korallenherz hat festgestellt, dass 144 Personen, die ihm folgen, auch Franziska Schreiber folgen und sagt dann ernsthaft, was stimmt mit euch nicht? Weil Funk, man kann ja, also, Funk man kann stimmt nicht, da wahrscheinlich nicht. Die Dame hat ja einen Funk, arbeitet jetzt bei Funk und da gibt es sicherlich jetzt genug Leute, die außerdem ja auch dieses Buch geschrieben, dieses AfD-Enthüllungsbuch. Und es wundert mich überhaupt gar nicht, dass man der folgt, aber das scheint ja alles noch nicht genug zu sein. Das haben alles alleine gemacht, ne? Und dann kommt Kollege Alex Urban um die Ecke, den wir noch aus Das System Don Alfonso Teil 1 und 2 kennen. Der hat da den Bösen gespielt. Ernst gemeinte Frage, wenn wir Don Alfonso kritisieren, warum dann hier so ein Tweet? Was ich ja relativ reflektiert finde. Also warum geht jemand mit Korallenherz, der ziemlich viele Follower hat, warum geht der hin und prangert hier die gute Frau Schreiber an? Aber der kann das gar nicht verstehen. Hä? Was ist an der Frage unverständlich? Und er erklärt, ich glaube, wenn du da auf die 10 weiteren Antworten klickst, genau. Hier, genau. Okay, dann helfe ich. Wir kritisieren zu Recht, dass Don Alfonso irgendwelche Screenshots von Profilen seinen Followern hinwirft. Und Korallenherz versteht es einfach nicht. Da muss ich Alex Urban dann doch mal zunicken, zumindest. Ja? Respectful. Weil das zumindest ein bisschen, also mehr Selbsterkenntnis, als ich von den meisten Leuten aus seiner Blase kenne, dass man hingeht und sagt, okay, wir müssen das aber für alle Leute, wenn, durchsetzen, dass das nicht richtig ist. Und dann auch Leute aus der eigenen Blase darauf hinweist, wenn sie diesen für ihn Fehler begehen. Ich sehe das nicht so problematisch. Ich denke, wenn jemand auf Twitter was hinwirft, provokant, dann muss er auch mit dem Echo zurechtkommen. Aber gut, ja. Ich fand es einfach mal wieder einen schönen Beweis dafür, dass die sich alle irgendwann selber fressen werden, gegenseitig. Kommen wir nun zur Meinungsfreiheit. Oh. Freut euch Oh. alle schon? Ich hab ihn die Tage geliked und retweetet. Ja, habe ich gesehen, habe ich Was auch geliked und retweetet. Was ist waren das der coole nochmal? Liberalist? Was ist los mit euch? Wir sind gar nicht so schlimm. Naja, wir sind halt, Liberalist? wenn die Leute was Vernünftiges sagen, dann kann man das ja auch akzeptieren. Und Ja, auch also. wenn es Konstantin Kuhle oder Alexander Urban sind. Ne? Also seht ihr Ja, mal, gut. wie Ich offen weiß auch gar nicht, ob ich die und jetzt wirklich so in einem Satz nennen will oder so. Ne? Also, naja, aber ja. sie haben beide schon Mist geredet, aber sie haben auch schon vernünftige Sachen gesagt. Ja, das ist mal wieder Mist hier. Deswegen ist es auch bei uns in der Sendung. Okay, ich fahre mal ab. Dieses weinerliche Gewäsch von rechts ist eine Verhöhnung der Opfer jeder Diktatur. Übrigens auch der Diktatur, die es zuletzt auf deutschem Boden gegeben hat, der DDR. Vorwurf. Wir sprechen Ja, heute über das Thema seitenhieb gegen das Meinungsfreiheit. Zentrum für politische Schönheit, ne? Weil die haben ja gesagt, letzte Diktatur auf deutschem Boden war der Adolf. Ja, aber das hat er hier korrekt gesagt. Ein Grundrecht, das viele Menschen in Deutschland bewegt und ein Grundrecht, das für unser demokratisches Miteinander und für die politische Kultur in Deutschland enorm wichtig ist. Unsere Gesellschaft. Ja, das mag ich ja schon wieder nicht so, weil das hat schon wieder so diesen Anflug von, ich sag erstmal drei richtige Dinge, die für jeden offensichtlich sind. Und dann spinne ich mir ein bisschen Bullshit zusammen, aber dadurch, dass ich erst diese drei richtigen Dinge gesagt habe, klingt das dann direkt viel richtiger. Das ist ein, ja. Gesellschaft wäre sehr arm und ihr würde etwas fehlen ohne dieses wichtige Grundrecht, das in Deutschland gelebt werden kann. Die Meinungsfreiheit ist auf der ganzen Welt bedroht und ist heute Gegenstand von Protesten überall auf der Welt. Und weil das auf der Welt so ein Thema ist, müssen gerade wir. Ich weiß auch gar nicht, was mit dieser Shaky Cam hier heute los ist. Hat er die letzten Male nicht irgendwie festgeklebt da in ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich irgendwo eine BIP oder so, ne? Vielleicht Denke ich unterwegs. mal, aber das ist irgendwie so, als ob der Praktikant jetzt gerade losrennen will, weil er gehört hat, die Meinungsfreiheit wäre in Gefahr oder so, keine Ahnung. Finde ich ein bisschen merkwürdiges Stilmittel, aber gut, ist ohne Oberflächlichkeit. In Deutschland, in einem Land, das einen demokratischen Rechtsstaat hat und die Meinungsfreiheit schützt, diese Meinungsfreiheit auch mit Leben füllen. Und deswegen ist es überhaupt nicht zu verstehen, warum Demonstranten in Göttingen versucht haben, den ehemaligen Bundesminister Thomas de Maizière davon abzuhalten, aus seinem Buch vorzulesen. Deswegen ist es ein Fehler, dass Christian Lindner, der FDP-Parteivorsitzende in Hamburg, nicht an der Universität sprechen durfte, nicht mit Studierenden diskutieren durfte. Was für ein Unsinn! Wir leben in einem Land, in dem Jugendliche teilweise mit 16 und 17 schon an öffentlichen Wahlen teilnehmen. Und gleichzeitig versucht man 16, 17, 18-jährige Schülerinnen und Schüler vor politischen Diskussionen zu bewahren. Das ist doch absurd. Wenn man will, dass junge Menschen sich einmischen, dass sie sich engagieren, dass sie teilhaben an der politischen Debatte im Land, dann muss man gerade in Schulen und in Hochschulen die politischen Debatten fördern. Meinungsfreiheit ist etwas Großartiges und sie sollte gelebt und ausgeprägt werden, damit die Streitkultur in Deutschland sich weiterentwickelt und damit die Streit. Also weit so richtig. Abgesehen von den Aber. Schwungplatz. Genau, da kommt jetzt nämlich das große Aber. Ach was. Streitkultur in unserem Land nicht verkümmert. Aber eines ist völliger Quatsch, dass die Meinungsfreiheit in Deutschland heute nicht gelten würde. Und eines ist überhaupt nicht zu akzeptieren. Das sagt ja auch niemand, dass sie nicht gilt. Aber. Wer sagt denn, dass sie nicht gilt? Naja, ich meine, wir werden jemanden finden, der dann sagt, es ist doch auch noch Kriegsrecht, kein Friedensvertrag, wir haben doch keinen Personalausweis. Ja gut, so, aber auf jeden Fall nicht die Leute, die ihr jetzt gleich nennt, oder vor allen Dingen einen davon. Es gibt Extremisten, insbesondere von der rechten Seite, die versuchen, den ganzen Tag der Bevölkerung zu erzählen, dass alleine rechtsextreme Parteien diejenigen wären, die sich noch trauen, den Mund aufzumachen angesichts der übergreifenden politischen Korrektheit. Dieses weinerliche Gewäsch von Rechten. Ja, also tut mir furchtbar leid, aber dafür habe ich schon zu viele Papiere da irgendwie gesehen von den Grünen, von dieser Gewerkschaft der Lehrer, diesen ganzen Kram mit von wegen hier, ja, der Rollback und das ganze Zeug hier und wir brauchen Gendersprache und diese Sachen. Also da gibt es schon jede Menge Leute, die an der Sprache rumdoktern wollen und das ist politisch korrekt. Die Leute haben schon ein paar Punkte, die sie benennen können, die auch Hand und Fuß haben, das finde ich auch, ja. Das ist politische Korrektheit, genauso wie dieser ganze Krempel, der von so AA-Stiftungen und so kommt, oder dieser ganze, hier mag ich auch immer mal wieder dran erinnern, aber schon lange nicht mehr gemacht, dass der von diesen neuen deutschen Medienmachern so ein richtiges Wörterbuch quasi gibt mit Formulierungshilfen, wie das da genannt wird, wo dann irgendwie gesagt wird, wie Journalisten zu reden hätten über verschiedene Themen, da größtenteils über das Migrantenthema halt. Und das ist politische Korrektheit, also wie es im Buch steht, wenn man da irgendwie sagt, so, ja, das muss jetzt so und so, muss es benannt werden, weil alles andere wäre Hass oder was weiß ich nicht was. Also, und das sind jetzt keine Randphänomene. Diese neuen deutschen Medienmacher werden von der Bundesregierung beauftragt, da irgendwelche Dinge auszuführen, hier dieses No-Hate-Speech-Movement und so vom Europarat. Und ja, also das ist kein Fringe-Krempel, so wie irgendwelche Scheiße, die irgendwelche Leute in irgendwelchen, wie heißt dieser Fuzzi da von den Rechten mit dem Verlag und so. Ja, Bachmann heißt er, ne? Lutz Bachmann meine ich. Nee, ich meine eigentlich diesen anderen, der auch diesen Verlag hat und wo es da irgendwelche Seminare gibt und so ein Zeug, irgendwie, das ist Fringe-Krempel. Hm. Und da kann man sich auch mit beschäftigen, absolut, und sollte man sich auch mit beschäftigen, und kann man alles kritisieren und so, aber dieses Zeug hier mit der politischen Korrektheit, das ist im Moment ein Problem und das muss thematisiert werden und, lieber Konstantin Kuhle, das muss vor allen Dingen von den Liberalen, muss das endlich angegangen werden, dieses Thema, weil das, was nämlich diesen Rechten nämlich fehlt, ist nämlich genau dieses Ding, mit dem Liberalismus, den die auch blöd finden, und der Moderne, die so blöd finden. Und das wäre eigentlich genau der Punkt, wo man da ansetzen kann, um da eine vernünftige Kritik anzubringen, die auch was zieht und wo die Leute dann mal wieder merken, was überhaupt der Unterschied ist. Und dann sich vielleicht auch mal überlegen, ob das mit diesen ganzen rechten Ideen jetzt wirklich so eine wunderbare Idee ist. Aber es wird ja nicht gemacht, sondern man stellt sich halt auf die Seite von den politisch Korrekten und sagt dann irgendwie so, ja, hier, die anderen sind ja Nazi und das ist ja halt pfui und dabei lässt man es dann bewenden mit diesem moralischen Argument und das wird es halt auf die Dauer nicht bringen. Tut mir leid. Rechts ist eine Verhöhnung der Opfer jeder Diktatur. Übrigens auch der Diktatur, die es zuletzt auf deutschem Boden gegeben hat, der DDR, wo Menschen ins Gefängnis. Nee, also ich finde, diese Parallele kann man durchaus ziehen mit diesem Anspruch des antifaschistischen Schutzwalds und der Deutschen Demokratischen Republik, wenn jetzt heutzutage auch wieder alle naselang von Antifaschismus geredet wird. Kann man dann wieder erkennen, ja. Wenn die SED quasi in ihrer neuen Inkarnation als Linkspartei im Bundestag deren Fahnen da hochhält von der Antifa und quasi diese Selbstjustiz von der Antifa da irgendwie gutheißt, dann kann man das schon ziehen, diese Parallele. Also das ist keine Verhöhnung. Das ist angebracht, Konstantin. Warum ziehst du diese Parallele nicht? Die ist offensichtlich. Gefängnis gesperrt worden sind, wo Menschen verfolgt worden sind für eine eigene Meinung. Ja, das passiert jetzt noch nicht, mit Betonung auf noch, weil wir haben ja gerade den entsprechenden Referentenentwurf gesehen, der mehr in diese Richtung geht, der genau das sagt, dass man mehr Leute eigentlich im Endeffekt einsperren muss wegen irgendwelchen Dingen. Also sicherlich natürlich auch wegen Dingen, die man zu Recht verfolgt, aber halt eben auch wegen Dingen, die übertrieben sind, wie zum Beispiel Beleidigungen oder das als Offizialdelikt zu machen, dass man sagt, es ist eigentlich egal, ob die Leute sich beleidigt fühlen oder so. Wir als Staat gehen hin und sagen, das ist jetzt eine Beleidigung, wir müssen das jetzt verfolgen oder so. Und es ist auch eine Verhöhnung der Menschen, die heute für ihre Meinungsfreiheit auf der Welt demonstrieren. Und von der Meinungsfreiheit Gebrauch machen übrigens gerade diejenigen, die uns den ganzen Tag erzählen wollen, dass es in Deutschland angeblich keine Meinungsfreiheit gibt. Und dass das so... So, ne, Stichwort Verhöhnung der Menschen, ne? Jetzt kommt ein bisschen Verhöhnung von den Menschen auf jeden Fall. Ist, das können wir doch an den ganzen Büchern sehen, die verbreitet werden und die veröffentlicht werden von dieser Truppe. Fangen wir doch... diese Truppe... mal an. Was haben wir denn hier? Thilo Sarrazin, der neue Tugendterror über die Grenzen der Meinungsfreiheit in Deutschland. Genau. Hättest du mal lesen sollen, lieber Konstantin, hast du scheinbar nicht gelesen, weil da steht nämlich drin, warum er das so nennt und was diese Probleme da sind. Da stehen diese ganzen Sachen da drin, die passiert sind als Response halt eben auf die Bücher von Thilo Sarrazin. Und ja, also es ist erschreckend. Und es ist halt eben nicht, also es kommt leicht das Wort mit der inhaltlichen Auseinandersetzung. Die inhaltliche Auseinandersetzung ist da überhaupt nicht passiert. Sondern man zeigt auf den Typen und er sagt, er sieht irgendwie komisch aus und er hat irgendwie hier von seinem Schlaganfall oder so und alter weißer Mann und was weiß ich nicht was. Das ist so ein Kram, den man sagt. Oder Rassismus, ja, weil das ja Rassismus ist. Gemacht. Wenn man sich die Ergebnisse anguckt, in diesem Fall halt eben, ist das ja Rassismus. Und das sind die Argumente, die man hat. Argumente von, das kann ja nicht sein, weil das ist ja nicht politisch korrekt, das ist ja nicht gut, das lässt die Leute nicht im guten Licht dastehen und deswegen ist es falsch. Und das ist die Auseinandersetzung, die es da gegeben hat. Und seitdem wird da jetzt Kampagne gefahren und probiert dagegen irgendwie vorzugehen, weil es ja Fulfoy-Mensch ist, Thilo Sarrazin, und die Ideen Fulfoy-Ideen sind. Und dann wird das so gemacht. Und deswegen, also, Buch auf jeden Fall nicht gelesen. Sonst würdest du das nicht aufschlagen und sagen, guck mal, was der hier behauptet. Ja, wie kommt der denn da drauf? 400 Seiten, ein Buch darüber, dass er keine Bücher schreiben darf in Deutschland. Ja, vollkommener Humbug. Aber ja, lustig machen, ne? Ja, hier, der Ai Weiwei, hier, der ist hier in Deutschland und macht sich hier, schreibt, sagt hier irgendwelchen Krempel hier. Das ist Verhöhnung von Leuten, die wirklich in der Diktatur gelebt haben. Oder der Snowden, der sitzt da in Russland und verhöhnt alle und so. Und er meint irgendwie, er könnte sich nicht äußern, aber dafür sitzt er in Russland und kann sich äußern. Und es ist alles okay, hat er Internet und so. Ein Interview nach dem anderen, ne? Ja. Oh, nochmal Thilo Sarrazin. Deutschland schafft sich ab, wie wir unser Land aufs Spiel setzen. Islam, Migration, das ist das Übliche. Ja, ne? Das ist alles Fulfoy-Ideen, ne? Das Übliche. Aber mach dich mal nicht lustig, ja. Udo Olfkotte, Mekka Deutschland. Oha, jetzt wird's hart. Ja, und das ist. Was hat das mit dem Sarrazin zu tun? Also, das wird. Rechts so, und rechts so, eben. Ja, so dargestellt, das ist ja der hier sagt Islam und der hier sagt auch Islam. Also, es ist alles das gleiche Argument mit Sicherheit, ne? Definitiv. Also, ohne dem Olfkotte zu nahe treten zu wollen, aber das ist schon ein ziemlicher Sprung im Niveau auch. Ja. Ich bin da ziemlich gerecht. Ja, das würde ich auch meinen. Also, ich meine, was denken die Leute eigentlich, warum der Sarrazin in der SPD ist? Weil er die SPD nach rechts ziehen will oder. Weil er seinen Neoliberalismus an dessen ausgeht. Ja, keine Ahnung, ne? Also. Genau so einen Gedankensprung, den mit in Richtung Olfkotte, nochmal, ohne dem zu nahe treten zu wollen, den in Richtung Olfkotte zu stellen, das ist ja genau eine von den Techniken, die der sogar kritisiert, der Sarrazin in dem Buch. Also der hat es definitiv nicht gelesen. Ja. Ich habe es auch nur auszugsweise gelesen. Ich habe es gelesen. Okay, cool. Also das vom Ulfkotte habe ich nicht gelesen, aber das vom Sarrazin habe ich auf jeden Fall gelesen. Art, die stille Islamisierung. Willkommen in Eurabien, Islamisierung, die Fakten, der Unter... Ja genau, sowas ist nämlich Polemik Und das ist nämlich das, was der Sarrazin nicht macht. Polemik. Ja, was im Ulfgotte nämlich passiert ist, und nochmal, es ist nicht satisfaktionsfähig, ja. Ich kann das überhaupt, ich muss mich da distanzieren, aber der ist einfach so in die Ecke gedrängt worden und so deplattformt worden und sonst was, dass die einzige Art und Weise, wie er überhaupt noch weiter publizistisch tätig sein kann, ist, sich halt bestimmten Leuten an den Hals zu schmeißen, um sich halt weiterhin finanziell am Leben zu halten. Ja, ich meine, das kann man jetzt gut oder schlecht finden, es ist einfach so. Wer jetzt? Ja? Ulfgotte. Ach so, ja, dem bin ich gar nicht so vertraut. Das ist ja die Folgen der Willkommenskultur, Lügenpresse auch dabei, klar. Also alles im Grunde dabei, aber keine Meinungsfreiheit, klar. Aber Bücher schreiben von morgens bis abends, das geht natürlich. Ja, macht euch nicht lustig, ne? Macht euch nicht lustig über die Leute in den, in den Regimen, ja. Politische Korrektheit von Gesinnungspolizisten und Meinungsdiktatoren. Ein ganzes Buch darüber, dass man keine Bücher schreiben darf. Und ja, Gesinnungspolizei, ja, also was soll das denn alles sein? Das dieses ganze Zeug da, die ganzen Aktivisten und dieses ganze Gedöns, das ist doch Gesinnungspolizei. Das ist nicht vom Staat. Das ist nicht Kakao, ist nicht nur, wenn es der Staat macht. Das ist aber das Klima. Das ist eure Verrohung und diesen ganzen Kram. Ne? Ich meine, gut, das kommt jetzt nicht unbedingt von ihm jetzt, aber das ist ja das, dieses Zeug mit der Verrohung und diesem ganzen Kram. Aber in diesem Punkt, da soll das dann jetzt nicht gültig sein, oder wie? Wenn man sich hinstellt und sagt, das Klima hier für die Meinungsfreiheit, das ist nicht so gut. Dann geht das alles nicht, weil, Meinungsfreiheit darf man ja nur sagen, wenn's der Staat irgendwelche Leute da, Regime und so, dann ist es erst in Ordnung, vorher ist nicht in Ordnung. Ich bin ja letztens bei so einer Veranstaltung gewesen mit diesem Dennis Yüksel, der Journalisten. Und der hatte gesagt, als er in der Türkei im Knast gesessen hat, hat er sich sowas geschworen wie, ich lasse mir auf keinen Fall den Mund verbieten von den Leuten. Ja. Und das ist, glaube ich, was viele Leute so haben, diese Trotzreaktion. Und wenn dann da irgendwie Strafen aufgerufen werden oder so, dann gehen sie meinetwegen hin und zahlen die Strafe und sagen es trotzdem oder so. Also diese Trotzreaktion soll man noch nicht unterschätzen. Ja, für den Jützel ist ja zum Beispiel hier der Herr Kuhle auch irgendwie im Berlin-Marathon gelaufen, glaube ich, wenn ich mich da richtig erinnere. Also da war er auf jeden Fall auch mit dabei. Also, besser als erwartet, aber, ja. Und also ich finde es auch unmöglich, das haben wir ja mehrfach ja auch thematisiert. Ne? Also es gibt da halt zwei Sachen dazu. Das eine ist diese Heldenverehrung dann plötzlich von dem Jützel, die ich halt nicht so gut finde, weil dafür hat er halt auch genug Bullshit gemacht. Aber dass das absolut nicht da geht, so jemanden da einzusperren, das ist mir übrigens vollkommen egal, ob der Journalist ist oder sonst wie was, das ist keine Frage. Also, ne? Ja, genau, dass die Leute sich dann eben auch wehren und trotzdem entwickeln so dabei, das finde ich auch normal. Ne? Und ich muss beim Yüksel noch auf eine Sache hinweisen, viele hacken ja auf den einen wegen den Sachen, die er schreibt. Das ist nicht mein Problem. Mein Problem ist, dass nachdem er freigekommen ist, was gut ist, das ganze Thema mit den inhaftierten Journalisten in der Türkei einfach nicht mehr Thema ist. Ja, es sind inhaftierte Journalisten in der Türkei heute und die Journalisten hier interessiert das nicht. Ja, noch nicht nur Journalisten. Ne? Das hatten wir ja hier bei uns auch mit dabei, als das alles noch lief. Dass ja die Türkei da auch teilweise die ganzen Familien von den Leuten direkt mit einsperrt, wenn die da besuchen kommen und so, also solche Tricks. Das habe ich auch nie wieder gelesen. Ich gerne sage, genau zu der Zeit, wo das mit dem Dennis Yüksel war, hat ja die ehemalige ukrainische Regierung quasi Listen rausgegeben mit Journalisten, mit Berufsverboten und. Ob er sich da nochmal drum kümmert, das kann schon sein, das wird man dann sehen. Er war jetzt bis zuletzt auf Lesereise und hat das erst abgeschlossen. Das heißt, das ist das, was mich am Yüksel gestört hat. Ja, und jetzt. Ja, entweder man fordert es für alle oder man läuft halt einen Marathon nur als PR-Gag, ne? Ja, der Coole, ja. Woll. Frauenquote, ganz schlimm. Islam, Öko-Investment, alles dabei. Oh ja, hier, der Klimaschwindel, Klimawandel, die Fakten, die wahren Fakten, die verschwiegen werden von politisch korrekter, schlimm vielleicht nicht, aber falsch, ne? Altparteien. Frauenquote ist vielleicht nicht schlimm, aber ist auch nicht richtig halt. Naja, darf man auf jeden Fall drüber reden. Also ich meine, oder darf man das nicht? Ist es nicht politisch korrekt? Ich weiß es nicht. Aber ja, irgendwie diese Regime, ne? Ja, da gibt es ja sowas da teilweise bei irgendwelchen KPs und so ein Kram. Da kannst du ja die ganze Gesellschaft, die wird dann da schön durchquotiert. Das kann man da machen, aber das hat mit Liberalismus halt nichts zu tun. Sollte man vielleicht auch mal sich überlegen. Er ist FDP-Mann oder was? Ja, ja, er ist ja mein Generalsekretär quasi hier in Niedersachsen halt. Und ich kenne ihn ja auch und er kennt mich auch. Hallo Konrad. Ja, er ist auch, ja, also ganz im Ernst, ne? Er ist jetzt auch kein schlechter Typ, aber so wie er halt sozialisiert ist, ich blame die Gesellschaft. Also viele Sachen kriegen halt die Leute nicht mit. Ne? Wenn man da irgendwo in Göttingen sitzt oder so, da hat man halt andere, ja, andere Sicht. Du willst und andeuten, dass er ein soziales Konstrukt ist. Ja, genau, er ist ein soziales Konstrukt. Ja. Das ist schwierig, ist einer von vielen, Fall, ne? Aber ist leider, ja, und, muss man auf jeden Fall mal. Wenn man die Propaganda sieht und auch mal ein bisschen davon ausgeht, dass sie ein bisschen funktioniert, ist es doch verständlich, dass es davon viele Leute gibt. Aber ich sag mal nochmal, ja, ich hatte, 70% der Leute sind dagegen. Bis vor gar nicht allzu langer Zeit, also als ich damals bei den Piraten noch war, habe ich ja halt diesen ganzen Krempel da auch mal gefressen gehabt mit den Frauen und dem Pay Gap und diesem ganzen Zeug, ne? Also. Das ist ja auch, wenn man halt so eine Gruppe um sich rum hat, das war auch quasi das, was ich eben gerade meinte, bevor es so ein bisschen ins Lächerliche abgerutscht ist. Ich kenne das ja, ne, wie das ist, wenn die Leute alle so einem was erzählen, aber muss man dann vielleicht auch mal das, und das ist dann wahrscheinlich wieder der Unterschied zwischen ihm und mir, dass er das dann aber nicht gern haben mag, wenn er dann mal, ja, wenn die Leute an sowas Zweifel üben oder so, das dann lieber direkt in seinem Weltbild mit integriert in der Weise, dass er sich halt eben so denkt, so ja, das sind jetzt die Feinde oder so und die Ja, aber angesichts der Masse der Informationen ist es ja gar nicht einfach, immer eine klare Meinung zu entwickeln. Oder der Masse auch der Propaganda, die dann dagegen spricht, gegen die Informationen oder sonst was. Ja. Ne? Ja. Verstehen kann ich das schon auch, ne? Ein Mainstream und so weiter. Gekaufte Journalisten, die Politiker, Geheimdienste und Hochfinanz Deutschlands Massenmedien lenken. Oh ja, Kopfverlag, ganz besonders zu empfehlen und zu guter Letzt. Ja, Moment mal, will er mir erzählen, dass die Hochfinanz nicht die Medien lenkt? Also das, ach Gott, coole, echt. Naja, es ist wahrscheinlich dieses Wort Hochfinanz und da kann man ja auch sich wieder fragen, was da dahinter steckt oder so. Ja, alles antisemitisch. Worte, ja, sicher. Ja, das kann halt sein. Ne? Also auf der anderen Seite, du hast halt auch so gewertet, ne? Irgendwie ein Axel Springer Konzern wurde jetzt von so einer Heuschrecke da gefressen. Ne? Und da gibt es dann auf jeden Fall ja, die haben den halt. Ne? Was sie damit machen, keine Ahnung. Kann man nicht sagen, weiß man nicht. Aber ja, ich würde jetzt auch da eher ein bisschen vorsichtig sein, wenn die Leute halt sowas da immer meinen mit ja, hier da und dauert und dieses und jenes treibt die Leute auf jeden Fall an und ist das und das, aber ich meine, das, wo ist der große Unterschied zwischen die Hochfinanz hier leitet die Medien und die alten weißen Männer leiten die Medien, ja. Ne? Also das ist, da kannst du auch sagen, ja hier, da gibt es irgendwie die Heuschrecke, die hat einen Springer Verlag gefressen und auf der anderen Seite kannst du halt sagen, so ja, beim WDR, da sitzen aber in den Führungsetagen, das sind alles nur Männer oder so, wie dieser Vassili mir da erzählt hat bei dem Journalistenkongress und so, ne, und so haben dann alle Leute irgendwie ihren Bullshit, ne, aber er knallt den Kram da so hin, so nach dem Motto, so, ja, hier, das ist halt typisch so, ne, aber das könnten wir auch machen, wir könnten ja auch jeden Sonntag hier unseren Kram machen und sagen, so, ja, hier, ist aber wieder typisch hier, die alten SJWs und so, ne, aber das bringt's ja nicht, ne, und das ist auch nicht die Art und Weise, wie man irgendwie argumentiert oder diskutiert oder so, das ist erstmal diese ganze Vermischung, der Kopfverlag hat überhaupt nichts mit dem Sarrazin zu tun, meines Erachtens nach, überhaupt gar nichts. Und auf die Idee kann man nur kommen, dass das was miteinander zu tun hat, wenn man sich überhaupt nicht damit beschäftigt hat und einfach nur sieht so, ja, okay, das ist irgendwie mein Feindbild und da gehört das halt mit dazu, also hier, Sarrazin, Kopfverlag und so weiter, Frauenquote. Ich muss auch sagen, der gedankliche Spagat, einerseits den Kapitalismus überwinden zu wollen, aber dann bei jeder Kapitalismuskritik irgendwelche niederen Motive zu wittern, ist auch für mich überhaupt nicht nachvollziehbar. Kann ich auch nur sagen, vor 10, 15 Jahren, da gab es sowas wie Occupy Wall Street. Ich weiß nicht, wenn sowas heute stattfinden würde, würde da auch gesagt werden, oh, die demonstrieren gegen die Hochfinanz. Was meinen die denn damit? Naja, ich denke mal ja nicht, weil zum einen würde es ja von links kommen und von daher ist es ja auch schon mal gut. Und zum anderen, dieses Occupy-Ding, das war ja in Deutschland auch ganz anders als im Ursprünglichen. Im Ursprünglichen hat es ja meistens noch Sinn gemacht, weil wenn man sich mal anguckt, wie das in Amerika mit diesen Studentendarlehen da läuft, das ist ja wirklich eine Riesensauerei. Also, das ist eine Riesensauerei. Aber das hat sehr viele Gründe und das wird auch bald geregelt werden. Das Problem an den Studentenkrediten ist, dass es gibt keine faire Lösung, das zurückzuwiegeln. Weil sollen jetzt alle Studenten da Ausgleichszahlungen oder sonst irgendwas bekommen und alle, die sich dagegen entschieden haben zu studieren, wegen den Studienkrediten, kriegen gar nichts? Ja, das ist auch frech. Das ist die Diskussion gerade. Deswegen glaube ich, wird da gar nichts passieren, leider. Für die armen Studenten. Ich kenne persönlich auch Leute aus Amerika, die extrem unter ihren Studentenkrediten leiden. Ich habe absolute Sympathie für die, aber es gibt da keine gute Lösung für. Ja, es würde ja vielleicht sogar schon mal reichen, wenn man das wenigstens so fair regelt, weil das ist ja sogar da so, dass die Sachen von der Insolvenz komplett ausgeschlossen sind. Also du kannst. Genau, ja, klar. Das ist ganz anders als hier. Wobei in Deutschland gibt es auch viele Sachen, die ja strenger gehandhabt werden, als sich die Leute bewusst sind, vor allem wenn es um Immobilien geht. Aber gerade die Studentenkredite, man kann sich halt von denen nicht entschulden, auch nicht durch Privatinsolvenz. Das ist sehr, zumindest für amerikanische Verhältnisse, was ganz Neues. Weil das amerikanische System basiert auf High Risk, High Reward, was das Kreditsystem angeht. Deswegen haben die meisten Amerikaner halt 10 Kreditkarten und balancieren das. Und gehen halt durch Insolvenzverfahren viel, viel, viel häufiger als hier in Deutschland. Ich habe da keine Zahlen im Kopf oder nur sehr alte Zahlen, aber es gab so Zahlen, dass 15-18% der amerikanischen Bevölkerung schon mal eine Privatinsolvenz hingelegt haben, was astronomisch hoch ist. Okay. Und es ist viel normaler da und diese Studentendarlehen haben das Ganze einfach einerseits dieses Insolvenzsach, dass man die Schulden nicht loswerden kann, ist ganz schlimm, aber die ganzen Studiengebühren sind dementsprechend astronomisch auch gestiegen. Ja, das auch. Ja, und das ist halt eben der Grund, warum die da damals überhaupt protestiert haben. Und ja, und dann hieß es irgendwann Female Bodied Person und Trans Rights und dieser ganze Krempel da obendrauf, ja. Ja, stimmt. Und das kann man durchaus vergleichen mit der Hochfinanz, finde ich schon auch, ja. Ja, wenn man sich jemanden vorstellt, der 80.000 US-Dollar Studentenschulden hat, weil er einen Gender Studies Abschluss gemacht hat, ja, ne? Denkt einfach auch an diese Person. Sarazin-feindliche Übernahme, wie der Islam den Fortschritt behindert und die Gesellschaft bedroht. Also. Ja, ist keine Polemik. Ist keine Polemik? Lies mal das Buch. Dann weißt du. Ja, geht überhaupt nicht auf nichts ein, ne? Auf gar nichts. So, keinen einzigen Punkt mal rausgegriffen oder sowas. Ja. Ich könnte mir auch jetzt 5, 6 Romane auf den Tisch legen, dann lese ich mir den Titel durch, sag ja, was ein Blödsinn, und dann lege ich die zur Seite. Das ist irgendwie wenig überzeugend. Ja, aber Meinungsfreiheit, Mensch. Zeigt er uns gerade den Mittelfinger hier? So cool. Wahrscheinlich, ja. Wenn du es so empfindest, ne? Nee, ich denke mal, das sollte gemeldet werden. Das ist eine freudsche Verfingerung wahrscheinlich. Also alles Bücher, in denen in Deutschland publiziert darüber gesprochen werden darf, wie schlimm der Islam, wie schlimm die Diskussion über den Klimawandel, wie schlimm die Diskussion über die Gleichberechtigung der Frau für unsere... Nee, wo die Diskussionen darüber geführt werden. Und in einer Weise, die nicht politisch korrekt ist. Und deswegen ist das schlimm, ja. Deswegen ist das schlimm. Deswegen kommen Leute nicht klar. Deswegen kann die Frau vom Sarrazin nicht mehr Lehrerin sein, weil sie die Frau vom Sarrazin ist. Und deswegen regen sich die Leute tierisch drüber auf. Und die haben da Probleme. Und die sind er hat doch auch erst veröffentlicht, als er kurz vor der Pension stand. Ja. Der Sarrazin jetzt, oder wie? Ja. Ja, mag gut sein, ne? Aber ich meine, es ist halt, also ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ich wäre da auch nicht für geschaffen, irgendwie so ein Buch zu schreiben und dann hassen einen alle. Also. Ja, hätte ich auch keinen Bock drauf. Verstehe ich. Aber ich meine, und das, ja, also diese ganze Links-Unten-Geschichte und so, alle möglichen Leute hier von öffentlich-rechtlichen Medien und so haben uns erzählt, dass der Journalismus da stattfindet. Auf so Plattformen. Und dann kommst du daher und sagst mir irgendwie, das wäre jetzt hier überzogen, dass die, oder Verhöhnung von Opfern von Diktaturen, dass die jetzt meinen, dass sie jetzt hier nicht publizieren können, was sie ja nicht meinen, sondern dass halt eben Meinungsfreiheit in Gefahr ist, wegen politischer Korrektheit, was definitiv stimmt, weil ja da alle möglichen selbsternannten Blockwarte da irgendwie sind, die meinen, dass sie gegen solche Leute vorgehen müssten, weil es ja der Staat nicht tut oder whatever. Ja, aber andere Leute tun es ja, und wie frei ist man in seiner Meinung, wenn man dann seinen Job fürchtet oder so. Also, ja, weil wir ja vor der nächsten Diktatur jetzt schon wieder stehen, was irgendwelche Leute ja meinen. Deswegen sind ja alle Mittel dann irgendwie recht oder so. Ja, ich habe auch den Eindruck, dass wir da vorstehen könnten, aber nicht unbedingt aus der Nazi-Richtung so ungefähr. Ja. Ja, man entwickelt sich zu denken oder so, zu Nazi. Auf der anderen Seite ja Bedrohung wegen Rechtsextremismus, weil jetzt mehr gegen Bedrohung vorgehen. Aber diese ständige Bedrohungslage von allen Leuten, also ich kann mich noch erinnern, das muss 2014 gewesen sein bei der Europawahl, damals war ich noch bei der Piratenpartei, da bin ich zu einer Demonstration gegangen bei einer Veranstaltung von der AfD, bei der öffentlichen, unter freiem Himmel ausgetragenen. Und da stand ich dann auch neben so Antifa-Leuten. Die haben mich ziemlich da übel angeguckt. Und der eine war schon dabei, irgendwie wollte schon auf mich los. Bis dann irgendein anderer, der mich kannte, dann irgendwie gesagt hat, so, nee, den kenne ich, der ist beim Piraten, der ist in Ordnung, so nach dem Motto. Und weiß ich auch nicht, was da passiert wäre, wenn der das nicht gesagt hätte oder so. Und ich stand da nur. Ich stand da nur bei einer Demonstration quasi gegen die AfD. Du musst meine Bomberjacke zu Hause lassen. Nee. Ganz normal angezogen. Das war wahrscheinlich auch das Problem. Ich war wahrscheinlich nicht schwarz genug angezogen oder so. Ja. Eine Antifantenuniform. Ja, das haben wir einfach. Wir haben so Leute, die da gewaltbereit sind und irgendwie selber meinen, sie wüssten alles und sie wüssten genau, welche Dinge irgendwie nicht okay sind und so, nämlich diese politische Korrektheit. Und die da dazu bereit sind, absolut auch die Leute fertig zu machen, wenn sie können. Das haben wir, das Problem. Tut mir furchtbar leid. Das Problem haben wir auch von rechts, ja, das haben wir auch von rechts. Aber man braucht sich da nicht hinstellen und irgendwie sagen, es ist eine Verhöhnung, wenn die meinen, dass sie da irgendwie Probleme haben, weil die haben sie. Also, und das liegt an der politischen Korrektheit. Unsere Gesellschaft und für unser politisches System sind. Es kann alles verbreitet werden von morgens bis abends. Ist alles erlaubt. Nur es gibt in der Gesellschaft Menschen, die das anders sehen. Menschen, die eine andere Auffassung vertreten und die das eben nicht hinnehmen wollen. Ja, die gibt es und die haben ja diese Bücher geschrieben. Naja. Was in solchen Büchern verbreitet wird und die dann sich mit den Argumenten der Autoren dieser Bücher auseinandersetzen. Ja, da war ein Jump Cut. Da würde ich mich mal interessieren, was er da ursprünglich gedacht hat, was er sagen soll oder ob er da groß überlegen musste. Weil die Auseinandersetzung mit diesen Dingen, die in den Büchern stehen, die sieht so aus. Klimawandel, Islam, Also das ist die inhaltliche Auseinandersetzung. Ja, bitte regelt das, Staat. Also. Und das ist doch der Sinn von Meinungsfreiheit. Gefahr, Gefahr, Gefahr. Das ist der Sinn von Meinungsfreiheit, ja. Dass in der Gesellschaft darüber debattiert wird, was man für Argumente vorgebracht hat und was es vielleicht für Gegenargumente gibt. Das hast du ja nicht gemacht. Du hast ja die Argumente nicht diskutiert hier. Ja, ja, auch nicht. Aber er redet ja auch irgendwie von Dritten da an dieser Stelle. Aber ich meine, da fühle ich mich jetzt auch mal angesprochen und hier mit der Sache, wo wir uns damals mit dem Daniel Fies unterhalten hatten, hier den damaligen Sprecher von der IB und dann uns da unseren links unten in die Media-Artikel da eingefangen haben mit dem Kram, ne? Also, und das wäre ja genau so ein Punkt, was er meint, beschäftigt und so, weil wir haben uns damit beschäftigt, mit dem Zeug. Es ist ja auch nicht so, ich glaube, dieser Eindruck entsteht auch dadurch, dass zwar geredet wird, aber am Ende steht dann immer jemand da und sagt, es ist aber alternativlos, dass wir das so machen. Und ohne dass ein Kompromiss gefunden wird, wird irgendeine Maximalforderung durchgedrückt. Wie Grenzen aufmachen oder ja. irgendwas. Und diese Diskussion, dieser Diskurs, der findet zwar statt, aber halt nur auf der Ebene, wo man, ja, wo er halt niemandem wehtut. Oben drüber wird sofort gemauert, da wird ein Boris Palmer sofort angegriffen oder diese Werdeunion wird angegriffen oder wer auch immer. Wenn man in den Zentren der Macht seine Meinungsfreiheit nutzt, ist man ganz schnell raus. Ja, ist alles heftig moralisiert bis zum Abwinken. Eine öffentliche Diskussion. Der ganz gut die Woche. Diesen Montana Black, der hat ja irgendwie gesagt, nach diesem Hundevergleich, auf den sie sich alle eingeschlossen haben, dass ihm das im Endeffekt egal ist, wenn einer ihn für einen Sexisten hält, deswegen, dann soll er das eben machen. Peng. Ja, gut, ich meine, bei dem ist es ja auch Aufmerksamkeitsgedöns und so, obwohl ja. Ich das auch nicht weiß. Könnte ich mir sogar gut vorstellen, dass ja, es da auch Leute gibt, so sehen, Leute dass sich da auch Leute so gibt, die halt jetzt in diesen Krempel da direkt fallen würden von dem neuen Gesetz da und dem dann auch irgendwie geschrieben haben, dass sie ihn umbringen wollen oder so, weil er Frauen mit Hunden verglichen hat oder so. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Das ging schon ab. Uff. Über die Thesen dieser Bücher und dass es die gibt, ist kein Angriff auf die Meinungsfreiheit, sondern Ausdruck der Meinungsfreiheit. Wenn ich sage, dass die... Ja, aber das ist ja gar nicht das, was sie in ihren Büchern da schreiben, dass sie hier keine Bücher schreiben dürfen. Und diejenigen, die uns erzählen, wir erinnern uns alle an die Fälle mit Lucke und de Maizière und so. Hm? Also ja, Bücher auch schreiben darfst du, Internetanschluss haben darfst du, aber komm nicht auf die Idee, das hier öffentlich auch noch aufführen zu wollen. Nicht unwidersprochen, so. Na gut, das ja, hat er ja am Anfang nicht mal, gesagt. Also es sind ja, die Sachen sind ja verhindert worden. Und bei Lucke ging es nicht mal darum, dass er irgendwas Politisches sagen wollte, der wollte einfach nur seine Arbeit machen. Ja, dachte ich auch, wenn er Volkswirtschaft unterrichtet, was ist daran so zu kritisieren, ne? Ja. Ja, vielleicht leugnet er den menschengemachten wirtschaftlichen Klimawandel. Ja, irgend sowas muss es sein. Er leugnet die menschengemachte Meinungsfreiheit. Wollen, dass es angeblich keine Meinungsfreiheit gäbe in Deutschland, die wahren Feinde der Meinungsfreiheit sind, weil sie gering schätzen, weil sie sich lustig machen in Wahrheit über die Opfer von Diktatur und Repression, dann mache ich was. Ja, also das hat auf jeden Fall mit dem Sarrazin überhaupt nichts zu tun. Und das ist sich lustig machen über den Kram, der dem passiert ist und über diese ganzen Leute, die hier im Schrecken leben müssen von der Antifa und diesen Heinis, die es halt auch gibt und wo es mehr von gibt als von irgendwelchen Listen, die es angeblich gibt von den Rechtsextremen, also die es wahrscheinlich gibt, denke ich mal. Es gibt auch bestimmt Leute, die meinen irgendwie, dass sie da, keine Ahnung, Deutschland retten müssen vor denen dann oder so. Bestimmt, ja, aber... In der Gegend, da musste so ein Lehrer oder was wegziehen dann. Ja. Aber es gibt auch auf jeden Fall auch ja, dieses ewige Grundrauschen, da wo die Medien auch groß mitspielen und so mit der politischen Korrektheit und dass man das alles nicht hinnehmen kann. Also da kannst du dich noch so oft hinstellen hier. Das kann man ja auch auf den Demos ungefähr sehen, ne? Wenn da 200 Leute von den Rechten aufmarschieren und 10.000 von der Stadt, dem normalen Bürger oder so. Ja, so ungefähr ist das, glaube ich, das Verhältnis. Ja, normaler Bürger, keine Ahnung. Also ich war ja auch bei dieser Demo da gegen diese NPD-Demo in Hannover und das war ja auch teilweise gruselig, was da für Leute rummarschiert sind, ne? Und dann so Sprüche von unserem Innenminister hier in Niedersachsen, Pistorius, dass er meinte, er will in Deutschland kein Fox News haben und so, ne? Ja, also ja, da wäre ich vor ein paar Jahren, hätte ich das auch noch mehr verstanden als heutzutage, ne? Aber so sage ich, das reicht halt nicht. Irgendwie nur so ein Gensing oder so, diesen Haltungsjournalismus von Öffentlich-Rechtlichen, das genügt nicht. Da hat man zu viele Kampagnen dann irgendwie, die da einfach fahren, wo man dann, ja, die sind halt nicht die wissen auch nicht alles. So, ne? Selbst wenn man das jetzt so wohlwollend wie möglich irgendwie auslegen müsste, dann haben die immer noch ein Problem, weil sie halt eben ja, ihre Augen nicht überall haben und auch in ihrer Blase da irgendwie hocken. Also ich war ja bei dieser Vielfaltskonferenz und ich hatte das Gefühl, ich bin da auf einer Parteiveranstaltung. Und das ist ja auch dieser Dings von den Grünen war ja da auch hier die, ich vergesse mal, wie diese dämliche Stiftung von denen heißt. Böll-Stiftung, genau, ja. Die hatten da ja auch ihren Stand und so. Und dann höre ich die da reden von irgendwelchen Gremien und so ein Zeug. Und das ist Parteigerede so. Das ist kein Gerede von Leuten, die irgendwie die Gesellschaft neutral betrachten wollen und mir da irgendwie dabei helfen wollen, dass ich das verstehe, was da passiert, was da irgendwie wichtig ist und so, sondern das ist Gerede von Leuten, die Politik machen wollen mit ihrer Plattform da im Journalismus. Und, ja, vor allem wollen die nicht, dass du dich daran beteiligst, sondern die wollen entscheiden, was gut für dich ist. Ja, genau, top-down halt, diese Kampagnen halt, ja. Und das kann, können auch alles, ich gestehe dir das doch durchaus zu, dass sie das alles aus hehren Zielen machen, also was sie da verhalten zumindest. Aber das ändert halt nichts an der Tatsache, dass man dann einfach nochmal ja, selber gucken muss, leider, ne, trotz diesen ganzen Dauerbeschallungen, die man heutzutage halt hat, aus allen möglichen Richtungen, muss man halt am Ende im Endeffekt dann doch sich alles wieder selber angucken, um sich da irgendwie ein Urteil drüber bilden zu können. Und ja. Das. Ja, so gesehen ist er hier Fake News, ne? Wenn er diese Fake News richtig vergleicht, dann müsst ihr erleben. Ja. Macht er selber Fake News. Hm. Ja, es ist nur Riso und Timon, sag ich da. Ne? Ja, nun, er verfestigt aber unter Umständen eine Meinung, die einfach nicht korrekt ist, ne? Nicht politisch korrekt. Ja. Nee, die ist nicht korrekt. Die geht von ja von Dingen aus, die nicht existieren oder ja, teilweise nicht existieren. Religion. Hm. Nee, die Kritik der Meinungsfreiheit der Allgemeinen zum Beispiel. Nee, angeblich nicht vorhanden. Naja. Oh, Dieter Nuhr schreibt jetzt auch für die Welt. Die legen sich aber mit allen an. Ja, ich glaube, sie haben ihn interviewt oder so. Und er hat dann sich geäußert dazu, dass er das unschön findet, dass da, oder beziehungsweise, dass er von beiden Seiten so eine Art ja, faschistischen Staat aufziehen sieht, von rechts und von links, die beide aber eben natürlich was anderes wollen. Und dann hat er sich noch geäußert zum Sonneborn. Der Sonneborn hat nämlich gesagt, das finde ich auch sehr interessant, dass man jemanden wie den Nuhr am besten nicht mehr auf dem Schirm lassen sollte. Dann sollte man das verbieten oder so, glaube ich sogar. Oh, gerade der Sonneborn. Ich aber auch, ne? Aber ja. Von wegen Klimaaktivisten, ihr habt mitgekriegt, was Greta auf ihrer Rede vor 2 Tagen gesagt hat? Wenn die Politiker nicht reagieren und das nicht hinkriegen, dann stellen wir die alle an die Wand. Ach so, ja. Ja, deswegen, die hat sich inzwischen zwar dafür entschuldigt, was ich auch lustig finde, dass man sich für so eine Äußerung entschuldigen kann und nicht einfach seinen Hut nimmt. Ja, sie hat ja behauptet, das wäre ein schwedisches Sprichwort einfach, was so viel bedeutet wie unter Druck setzen. Aber ja, was auch immer. Ja, aber da finde ich dann das ganz interessant, dass man noch vor 2 Wochen dem Nuhr auf die Füße treten wollte, weil er angeblich sie in die Nähe zu Stalin und Hitler gerückt hat, was er gar nicht getan hat. Und dann kommt die Dame um die Ecke und mit einem, wir stellen die alle an die Wand. Das finde ich fantastisch. Ja, der Nuhr bezieht sich aber wieder auf die Klimageschichte. Also er sagt, auf der linken Seite sieht er diese Bestrebungen, die Meinungsfreiheit einzudämmen, von denen aufziehen, die glauben, die Demokratie sei nicht schnell genug im Kampf gegen den Klimawandel. Und rechts eben von den Völkischen. Ja, das ist auch nicht ganz verkehrt. Jo. Der Nuhr, der wird bestimmt noch für Ärger sorgen, sozusagen. Aber es ist gut, dass er sich einmischt mit einer brauchbaren Meinung, finde ich. Nun, es ist eine valide Meinung, nur dass das Problem ist, dass es immer mehr danach aussieht, dass dieser ganze Klimaaktivismus halt einfach nur eine Methode des Kulturmarxismus ist. Ja, das ist aber ein bisschen schade. Ne? So, hier habe ich eine Leseempfehlung. Create Dangerously Albert Camus and the Power and Responsibility of the Artist. Ist ein sehr interessanter Artikel. Der gute Camus hat sich sehr viel damit beschäftigt, wann ein Künstler halt ein Künstler ist und wonach ein Künstler streben sollte. Wenn du mal ein Stück nach unten scrollst, kommt dann ein Tweet von der Cathy Young, den ich gern zeigen würde. Dadurch bin ich nämlich auf den Artikel aufmerksam geworden. Hier geht's. Is it time Gauguin got cancelled? Fragt hier die New York Times. Weil der hat ja angeblich da in Polynesien mit Mädels unter 18 geschlafen und hat außerdem von Wilden gesprochen, die er gemalt hat. Und deswegen sollte der gecancelt werden. Und Cathy Young sagt dazu, no, it's time you all fucked off. Und das ist auch die einzige Antwort, die man geben kann. Und der Artikel beschäftigt sich halt damit, dass ein Künstler halt immer unbequem sein sollte und dass er eben nicht danach streben sollte, irgendwie sich schön einzurichten und so, weil dann ist er kein Künstler mehr, sondern er sollte halt Er sollte wehtun und er sollte seinen Finger in Wunden legen und halt nicht mit dem Mainstream schwimmen und dem alles nachplappern. Sehr, sehr schöner Artikel, kann ich nur empfehlen, wenn man Englisch kann. Ja. Jerusalem Post schreibt hier, dass eine Facebook-Gruppe angeblich eine Influential Corbyn Supporting Facebook Page, also eine wichtige Facebook-Seite, die den Corbyn in England unterstützt hat, also von der Labour-Partei, den Typen, ja, von einem Aktivisten aus Gaza, der mit der Hamas zu tun hat, da betrieben worden sein soll, mit 72.000 Mitgliedern auf der Facebook-Seite. Dabei habe ich gelesen, dieser ganze Antisemitismus und Israel-Feindlichkeitsvorwurf wäre doch eh nur erfunden gegen den Corbyn. Komisch. Und jetzt schreibt sowas die Jerusalem Post. Das ist in der Galloway eingerichtet. Der sieht aus wie so ein magerer Martin Schulz. Ich mag den nicht. Genau wie diese Stasia-Esken. Ja, hier haben wir einen offenen Brief, unter anderem von der Sheran Artes, von der Ibn Rushd Goethe-Moschee in Berlin. Von Frauen und vielen anderen. Und zwar geht das an die EU-Kommissionspräsidentin. Die Kommission hat den europäischen Islamophobie-Report 2018 unterstützt. Und die Gruppe hier um die Sheran Artes, die möchte, dass das in Zukunft nicht mehr passiert. Und die liefert dafür auch ganz gute Argumente. Da sind wir. 126.951,81 € aus dem Fonds Unterstützung des zivilgesellschaftlichen Dialogs zwischen EU und Türkei sind geflossen für diesen Bericht. Die Vergabe der Mittel jedoch obliegt allein dem türkischen Außenministerium. Die EU hat hier die Kontrolle aus der Hand gegeben. Das hat zur Folge, dass die Gelder der EU unter anderem dazu verwendet werden, die türkische regierungsnahe Stiftung SETA mit Geld zu versorgen. Regierungsnahe Stiftung. Ja, gibt's bei uns ja nicht. Der Report 2018 liefert ein gutes Exempel darum, warum die Vergabe dieser Mittel dringend überdacht und Förderkriterien entwickelt werden müssen, die eine Zweckentfremdung von EU-Geldern durch die Türkei in Zukunft verhindern. Eine Unterstützung von SETA-Studien durch die Europäische Kommission ist aus mehreren Gründen unangebracht. Erstens, die SETA-Stiftung ist ein politisches Instrument der türkischen Regierung. Zweitens, der European Islamophobia Report reiht sich in die Denunziationsberichte von SETA ein. In dem Report werden undifferenziert viele Persönlichkeiten und Institutionen aus ganz Europa als islamophob und als Vertreter und Beförderer von sogenanntem antimuslimischen Rassismus bezeichnet. Drittens, dieser Report ist keine wissenschaftliche Publikation. Also es ist einfach, hält den Kriterien nicht stand und man hält ihn dort viertens für demokratiepolitisch gefährlich. Ziel des Islamophobia Reports ist es, jede kritische öffentliche Beschäftigung mit dem Islam und islamistischen Strömungen hintanzuhalten, zu verhindern oder jedenfalls zu diskreditieren. Damit wird das Recht auf freie Meinungsäußerung und Gedankenfreiheit in Europa ernsthaft in Frage gestellt. Ja. Finde ich vernünftig, würde ich unterstützen. Sieht natürlich der Herausgeber des Berichts anders. Wenn du mal weiterklickst, dann sehen wir das wahrscheinlich als nächstes. Rassismus diskutieren ist demokratiepolitisch notwendig, heißt die Antwort. Das finde ich schon mal grandios. Es werden falsche Behauptungen aufgestellt von den Leuten, die den offenen Brief, den ich eben zitiert habe, geschrieben haben. Nirgends werden Personen dafür kritisiert, weil sie angebliche türkische Regierungspolitik kritisieren. Sie werden nicht denunziert. Sie werden lediglich für ihre Produktion und Reproduktion von antimuslimischem Rassismus kritisiert. Dabei greift der Einwand zu kurz, in einen Topf mit Rechtsradikalen geworfen zu werden. Es ist völlig unerheblich, ob jemand aus völkisch-rassistischen oder säkulären Positionen heraus eine Ungleichbehandlung von Musliminnen fordert oder unterstützt. Solange eine einzige Gruppe im Fokus der öffentlichen Debatte steht und ihre Ungleichheit das Ziel diskriminierender Politiken ist, solange bleibt die Ungleichheit eben Ungleichheit. Die Kritikerinnen bemängeln, dass der Bericht weder eine quantitative noch qualitative Studie sei. Das ist richtig. Wie der Titel auch verrät, handelt es sich um ein Policy Paper, das für Politik und Zivilgesellschaft gemacht wurde. Sehr schön. Dieser wurde zudem überwiegend von einem akademischen Personal zusammengestellt. Ja, dann ist ja alles gut. So verwundert es auch nicht, dass die Kritik nicht am Inhalt unserer Kritik orientiert ist, sondern man den institutionellen Rahmen kritisiert. Bei SETA waren Personen, die heute bei der AKP sind, das stimmt. Bei SETA waren aber auch Personen, die aus der AKP ausgetreten sind oder heute zur türkischen Regierung gegenüber verfeindeten Gülen-Bewegung zählen. SETA ist eine formal unabhängige Denkfabrik. Und sie als Regierungsorgan zu beschreiben, ist im besten Falle eine verfehlte Wahrnehmung. Das haben die gar nicht getan. Die haben gesagt, regierungsnah. So wie die wie in Deutschland halt auch Stiftungen sind, manche. Ja. Warte mal, wo war es hier? Dabei unterschlagen sie, dass einer der Unterzeichner mehrere Male an verschiedenen Stellen meines Arbeitsplatzes interveniert und auf meinen Arbeitgeber ausübte. Sie sehen auch nicht, dass nach der ersten Welle von Artikeln über den Bericht eine Morddrohung an meine und nicht ihre Adresse gelangt ist. Vielmehr inszenieren sie sich nun als Opfer, um Kritik am Rassismus mundtot zu machen. Sagt Farid Hafez, habilitierter Politikwissenschaftler an der Universität Salzburg. Herausgeber des European Islamophobia Reports. Könnt ihr euch jetzt überlegen, ob ihr für den offenen Brief seid oder für die Diskussion über Rassismus als Notwendigkeit. Oh ja, Knecht Rupert. Genau, no, Ruprecht Pollens von der CDU hat geschrieben, genau das ist jetzt demokratische Herzensaufgabe. Bis weit in die Union und ihre Wählerschaft hinein ein Verständnis dafür zu entwickeln, dass jeder alerte Antifaschista-Rufen da begrüßenswerter ist als der freundliche AfDler von nebenan. Wisst du Bescheid? Ja, aber der Ruprecht hat ja schon seit längerer Zeit auf Twitter auch so einen Lauf, wo Helmut Kohl hätte ihn irgendwie in eine Kiste getan und wie bei Indiana Jones so in die Lagerhalle schieben lassen, glaube ich. Also das ist wirklich, der könnte genauso gut bei den Grünen oder bei der SPD sein, der Mann. Ich weiß nicht, was er bei der CDU will. Alter weißer Mann. Oh ja, genau. Und die haben wir das Gegenteil von alten weißen Männern. Die haben wir junge österreichische Nazi-Jägerinnen. Wir hatten ja so eine Wahl die Woche. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Der Boris ist jetzt Premierminister in Großbritannien. Und ich hatte hattet ihr auch so ein Trump-Gefühl irgendwie, wie die Medien alle von Kopf an Kopf rennen und das wird aber spannend in England und so und dann kommen die mit einer absoluten Mehrheit raus. Und auch hinterher dieses Geweine, wenn man das Wahlrecht von Malta mit dem von Tansania gekreuzt hätte, hätten die Grünen 2 Sitze mehr bekommen, weil das englische Wahlrecht so gemein ist. Und am besten fand ich eigentlich die Tagesschau. Das ist eine Splitterpartei da. Die Tagesschau hat aber geschrieben, die haben 60% Stimmenzuwachs. Das heißt, sie sind von 1, irgendwas auf 2,7%. Wenn das nicht Fake News ist, ey. Und ja, vor allem mit 2,7%, da gibt es ja in Deutschland so eine Regel, ne? Da wären die Grünen gar nicht im Parlament. Mhm. Ganz, ganz traurig. Ja, gut, aber Natascha hier, die hatten wir, glaube ich, auch schon öfter mal. Die hat auf Twitter diesen wunderbaren Rant geschrieben. Ich bemühe mich jetzt um eine Analyse des Wahldesasters von gestern und Ableitungen für links. Es ist bitter, sehr. Es gibt nur Ja oder Nein. Die Zeit der Differenzierung ist vorbei. Linke machen das gern. Und hier und unter uns können wir das machen, politisch nicht. Das hören wir nicht gern, aber wenn wir als Linke bestehen wollen, können wir nicht in Schönheit auf einer super differenzierten Position sterben. Wie Rup schon sagte, Klarheit ist besser, auch wenn ein weniger ideales Ergebnis rauskommt. Bitter, aber ist so. Man darf niemals unterschätzen, was die Millionärsklasse bereit ist zu tun, wenn sie Angst haben. Man könnte ihnen was wegnehmen. Es braucht neue Strategien, wie man gegen die geballte Form der reichen Special Interest Medien ankommt. Das betrifft in UK auch große Medienhäuser. Ich würde sagen, Konstantin Kuhle to the rescue. Reiche Special Interest Medien. Das ist antisemitisch, würde ich sagen. Wo war denn meine Lieblingsstelle? Hier ist auch eine schöne. Kein Verlass auf Liberale. Wie andere richtig angemerkt haben, Liberale freuen sich mehr über die Niederlagen von links, als dass sie rechts fürchten. Gilt mit wenigen Ausnahmen immer und immer wieder. Anything goes. Die Rechten und wir links leben mit einem sehr unterschiedlichen Set an Regeln. Wir halten immer noch fest an so, wie wir das im bürgerlichen Nachkriegsrechtsstaat gelernt haben. Wie Politik geht, Lügen fallen dir auf den Kopf. Du musst dich um gute Argumente bemühen. Du musst alles untermauern können. Wenn du keine Zahlen hast, dann kannst du es nicht bringen. Das ist sehr brav und richtig. Es sind den Rechten aber nur scheißegal. Offenes und überführtes Lügen stört genauso wenig wie die absurdeste und schmierigste Abtominem-Kampagne. Es funktioniert. Heißt das, wir können das auch so machen? Nein, Lügen geht sich nur für rechts aus. Linke dürfen nicht lügen. Unfair, aber das ist so. Aber weniger brav, mehr offenes Visier und weniger Schockstarre. Die kämpfen ganz tief und in der öffentlichen Arena gibt es keinen Schiri mehr. Point of no return, ich habe es gestern schon gesagt, ich glaube, dass es in jeder Gesellschaft einen Breaking Point gibt. Irgendwann gibt es einen Point of no return. Irgendwann sind weite Teile so verhetzt und leben in ihrer von rechts konstruierten Realität, dann ist es vorbei. Dann gibt es kein Zurück mehr zu normal und gesittet. Dann sind so niedere Instinkte bestimmt, dass es nur noch ein nach vorne durch die Katastrophe gibt. Das hängt alles natürlich an den materiellen Umständen, aber die werden instrumentalisiert. Ein Beispiel gibt es da nicht für, ne? Was er da meint oder so? Sie. Das ist kein Spiel mehr. Es dreht sich immer schneller und wir haben überhaupt keine Zeit für Übungen oder lieb zusammensetzen und alles grundsätzlich besprechen. Keine Zeit für Naivität oder treuherziges Herumprobieren mehr. Do or do not, there is no try. Es wird schierig, sehr schierig. Blut wird fließen, viel Blut, wie Erik Hobsbawm es so düster prophezeit hat. Und an dieser Perspektive und Realität müssen wir uns messen, uns vorbereiten und gegenhalten. Schnell lernen, schnell adaptieren und versuchen, was geht. Das geht über jeden von uns hinaus. Die alte Welt geht zugrunde, die neue ist noch nicht geboren. Es ist die Zeit der Monster, sagt Gramsci. Aber bis zuletzt müssen wir uns darum bemühen, dass die neue Welt eine gute und solidarische ist. Aufgeben ist keine Option. Und ja, wir werden es in den USA genauso sehen. Liberale, die lieber für Trump sind, wenn Sanders der Gegenkandidat ist. Desinformationskampagnen. Ende nie und Lügen, Lügen, Lügen. Das wird grausig. Ja, das wird grausig, wenn Hillary wieder in den Wahlkampf einsteigt. Das bezweifle ich nicht. Bei dem Gramsci-Zitat musste ich lachen. Blut wird fließen. Viel Blut. Sag mal, Natascha. Komische Fantasie, ey. Sag mal. Aber blühend. Ja, aber es sind ja die Rechten, die diese ganze, haben wir ja bei Konstantin Kuhle eben gehört, die irgendwie diese ganzen Fantasien haben davon, von Bürgerkrieg und Untergang und Radikalisierung. Alles ja. Nur rechts. Ja. Danke, Natascha. Neutralität an Schulen. Wäre ich neutral, würde ich meinen Job nicht gut machen. Komisch, aber wahr. In der Zeit schreibt Hanna Hübner, ich glaube, die war doch auch irgendwie letztens erst in irgendeinen Shitstorm verwickelt. Also, Shitstorm ist scheint's gut, um einen Schreibjob bei irgendeiner Zeitung zu bekommen. Wenn ich mich mit meinen Kommilitoninnen und Kommilitonen unterhalte, nehme ich in letzter Zeit Verunsicherung wahr. Dürfen wir uns als angehende Lehrkräfte kritisch gegenüber der AfD äußern? Nein. Kann ich äußern, ich soll den Kindern was beibringen. Ja, aber... Ja, nur so Lehrer sind immer gezwungen, sich irgendwie zu äußern. Ich lese von Lehrerinnen und Lehrern, die von Eltern bedroht werden, wenn sie im Unterricht Reden von Alice Weidel oder Alexander Gauland kritisieren. Vor einigen Wochen empfahl ich auf Twitter einen Text der Autorin Sibyl Schick, in dem sie unter anderem über Rassismus und Sexismus in Deutschland schreibt. Ach nein, das ist schon was die anderes, hat was ne? über Rassismus und Sexismus geschrieben. Das muss ich lesen, das ist ja ganz was Neues. Daraufhin schickten mir rechtsextreme User Nachrichten. Sie würden dafür sorgen, dass ich niemals vor einer Klasse stehen könne. Auch mein Institut, eine kurze Frage. Ist das normal, dass Lehrer ihren Schülern irgendwelche Zeitungsartikel geben? Also ich kann mich da nur an sehr, ja, vielleicht sehr schon, aber das jetzt erinnern. Und nur so in wirklich sachbezogenen historischen Kontexten oder so. Dozierende, die sich in ihrer Forschungsarbeit zur AfD äußern und im Bereich Gender arbeiten, werden online und offline beleidigt und bedroht. Wie alle, oder was? Oder wie viele und wie haben die sich vorher geäußert, oder? Je nachdem für was, ne? Also, wenn sie da Sibyl Schick mitbringt, Gedichte oder so, dann ist es, glaube ich, eher fragwürdig, ja. Das Neutralitätsgebot, wie es die AfD auslegt, ist ein Mythos. Es gibt noch das Kontroversitätsgebot. Es besagt, dass Lehrkräfte gegensätzliche Argumente in einer politischen Diskussion auch im Klassenraum abbilden müssen. Ja, wenn ich mich aber hinstelle und die AfD immer nur als schlechtes Beispiel sozusagen als Lehrer bringe, dann habe ich ja auch nicht irgendwie die gegensätzlichen Argumente. Wenn die... Nun, die AfD ist immer sehr geeignet als schlechtes Beispiel. Das ist, glaube ich, nicht das Problem. Aber politische Meinungsbildung im Unterricht zu vermitteln, ist doch eigentlich nicht Teil des Lehrauftrags. Man soll eigentlich die Werkzeuge dazu bekommen, dass man sich eine politische Meinung bilden kann. Ja gut, ich meine, dann mal Texte durchzugehen, ist ja nicht verkehrt, als Werkzeug sozusagen in Textanalyse. Ja, aber Texte kritisch im Unterricht zu befassen, erstmal, wie kritisch das dann gehandhabt wird, ist sowieso immer meinungsgefährdend. Erste Frage ist wie, ne? Das ist eingestellt. Also da ist Spielraum. Aber den Schülern zu sagen, hier, lest mal die Artikel, so in eurer Freizeit oder als Hausaufgabe oder und halt unkritisch das zu empfehlen, das ist doch politische Agitation schon fast. Ja, und vor allem wird es dann schön verquickt mit rassistischen Äußerungen in der Schule in dem Artikel. Wenn ein Schüler einen anderen Schüler beleidigt, der im Rollstuhl sitzt oder dessen Eltern aus Nigeria kommen, wird dieser in den Grundpfeilern seiner Identität verletzt. Er wird herabgewürdigt und kann nicht mehr gleichberechtigt am Diskurs teilhaben. Tja, Citation needed. Aber gut. Ja. Und da, finde ich, sollten Lehrer dann auch ganz klar eingreifen und sollten sagen, hey, solche Worte will ich hier nicht hören. Rassistische Scheiße hat hier keinen Platz. Völlig in Ordnung. Aber wenn jemand sich über jemanden lustig macht, der behindert ist, und dann als Lehrer einzuschreiten, das hat nichts mit Neutralität zu tun. Ja, finde ich auch. Ich habe, glaube ich, einen falschen Begriff. Ja, es ist halt, ich finde es ein bisschen frech, wie die Dame hier von der AfD auf solche Sachen kommt und am Ende sagt, es ist doch toll, was wir machen, oder? Also es fragwürdig. Und ich weiß auch gar nicht, in welcher Klasse will ich denn jemand über aktuelle Wahlkampfprogramme von Parteien sprechen lassen. Die müssen doch erstmal ein Grundzeug haben. Die müssen doch überhaupt erstmal mit sowas umgehen können. Und ich wette, dass ihnen nicht gezeigt wird, wie leicht man auch die Propaganda in anderen Parteiprogrammen entlarven kann. Nur bei der bösen AfD. Ja, das Problem ist ja, dass viele Schüler mit 16 schon wählen dürfen und deswegen die politische Bildung der Methoden und des Prozesses durchaus angemessen ist, aber halt nicht die Empfehlung von irgendwelchen Sachen. Das ist ja eigentlich das Normale der Neutralität. Es geht nicht um die politischen Inhalte, sondern es geht um die politischen Methoden. Die sollten beigebracht werden. Tja. Aber wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, was da im Curriculum steht. Da muss ich mal jemanden fragen. Das ist LE 1312. Hier haben wir Jule Nagel zu der Demo, die ich eben schon mal erwähnt hatte, Leipzig 1312. Jule Nagel ist Stadträtin und Mitglied des Landtags in Sachsen. Resümee der Debatte zu Leipzig 1312. Eine emanzipatorische Gesellschaft geht nur ohne Polizei. Trotzdem braucht es externalisierte Instanzen, die Gewalt einhegen und Konflikte regeln. Diese müssen rotieren und an demokratische Entscheidungen rückgebunden sein. Also jeder darf mal eine Woche Polizist sein, muss seine Festnahme aber vorher dem Plenum vorlegen. Das Monopol zur Gewaltausübung muss zersplittert und unter demokratische Kontrolle gebracht werden. Ach du Scheiße, was soll das denn? Die Antifa soll dann auch, ich wette, das bedeutet das im Kopf von Linken, genau, dass die Antifa dann auch Patrouille gehen darf. Es wird ja immer behauptet, dass die Antifa sich so selbst organisieren würden, aus dem Nichts entspringen würde. Ja, ja. Ne? Das habe ich auch gedacht. Die Antifa ist dann die Polizei, ja? Wenn es ein Problem gibt, dann rotten die sich spontan zusammen und dann wird das Problem gelöst. Yeah. In Umbruchssituationen entstehen neue Verbindungen, die für eine andere Form des Zusammenlebens jenseits von Staat und Kapital funktionieren. Wenig hilfreich sind Gangstrukturen, die den Willen weniger exekutieren. Die Linke darf nicht dabei stehen bleiben, die Polizei aus Vierteln vertreiben zu wollen. Denn entscheidend ist, was danach kommt. Entscheidend ist der Weg zu einem gemeinsamen anderen. Das funktioniert nur kollektiv und transparent. Mitglied des Landtags, Stadträtin, möchte Polizei aus den Vierteln vertreiben, das Gewaltmonopol des Staates zersplittern. Wunderbar. Freut mich. Apropos Kommunalpolitik. Das ist der Thomas Ney, den hatten wir schon eine ganze Weile nicht mehr. Aber der hatte damals, als mit der NetzDG-Debatte losging, hatte der auf jeden Fall ein paar sehr gute Sachen geschrieben. War, glaube ich, auch bei Mobile Geeks mal einen Artikel von ihm veröffentlicht, beim Sascha Pallenberg, als er da noch bei Mobile Geeks war. Und ja, hier hat er jetzt, also er ist hier wohl Stadtverordneter in dieser Kommunalgeschichte hier, Stadtverordnetenrat irgendwie von Oranienburg, und hat dann hat da jetzt einen Antrag eingebracht gegen die Gendersprache, die man da jetzt auch gerne in der öffentlichen Verwaltung einführen wollte. Und er hat jetzt hier also geschildert, was damit passiert ist, nämlich dass die da irgendwie im Dreieck gesprungen sind. Und also der Arbeitskreis sozialdemokratischer Frauen hat sich tierisch aufgeregt in der extra Pressemitteilung. Und die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Oranienburg hat eine Stellungnahme verfasst zu seinem Antrag. Und deswegen hat er hier nochmal eine Rede gehalten, um das zu bekräftigen. Und die hat er hier nochmal publiziert. Und das ist einfach meine Leseempfehlung, weil das hat er hier als sehr gut. Das sind eigentlich die besten Argumente gegen diese Gendersprache, die man so haben kann. Also ein paar davon kannte ich schon, ein paar waren mir sogar auch noch neu. Hat er hier sehr gut zusammengetragen, und bookmarkt euch am besten diese Seite, wenn ihr da mal irgendwo so eine Debatte führen müsst. Hier habt ihr auf jeden Fall eine super Grundlage, dagegen zu argumentieren, warum die Gendersprache halt eben nicht so eine gute Idee ist, beziehungsweise die Dinge, die man halt damit machen will, halt das dafür gar nicht geeignet ist. Sehr gute Sache auf jeden Fall. Thomas Ney, guter Mann. Ja. Ja, das passt ja. Das ist meine Leseempfehlung. Das kommt von der NZZ, die ja gerne mal ein bisschen genderkritisch sind. Und da sind sie auch in dem Fall, da kritisiert eine Frau, meine ich, ja genau, die Frau Vukadinovic, die Gender Studies. Ja, und leitet her, warum die frauenfeindlich sind, auch häufig. Nämlich zum Beispiel, wenn sie den Frauen da die Jobs verbieten in der Formel 1 und solche Dinge. Also da, wie gesagt, das ist mein Lesetipp. Wenn man gegen die Gender Studies gut argumentieren möchte, findet da Hinweise und Möglichkeiten, sozusagen sich zu kopieren. Ja, der Arne Hoffmann hat geschrieben von dem ersten MeToo-Urteil in Deutschland. Das werden wir durch vorlesen so ein bisschen. Der Mauser, Pianist und Musikwissenschaftler, lässt uns wissen, oder wird über ihn geschrieben, es geht ihm nicht gut. Depressionen, Sehstörungen, Schwierigkeiten beim Formulieren. Ich, der ich immer so eloquent war, Herzrhythmusstörungen, seine Frau hat Angst um ihn. Was ihn zusätzlich bekümmert, das ganze Leben sei ruiniert, resümiert er bei einem Treffen in München in allen Bereichen, im akademischen, im institutionellen und auf dem freien Markt. Vorträge wurden abgesagt, die meisten Konzerte storniert, Vorlesungen gecancelt. Ja, und es geht so weiter. Ja, ich kann hier mal reingucken in den Artikel, da kannst du mal runterscrollen. Im zweiten, dritten Absatz, da erzählt er nämlich, wie das mit dem Gericht war. Genau, vom Vorwurf der Vergewaltigung hat man Mauser freigesprochen. Am Ende des Verfahrens blieben drei unerwünschte Küsse. Vor 12 Jahren, 2007, soll er als Präsident der Münchner Musikhochschule in seinem Büro eine bekannte Bewerberin um eine Professorenstelle überfällig auf ein Sofa gestoßen, sie zu küssen versucht und an die Brust gefasst haben. Zeugen dafür gibt es nicht. Im Sekretariat, durch das man hindurch musste, wollte man zu ihm ins Büro, hat niemand etwas bemerkt. Auch der nächsten Besucherin, die draußen wartete, fiel keine angeblich verstörte Flüchtende auf, die mit offener Bluse und einem verrutschten Rock aus seinem Dienstzimmer geflüchtet wäre oder rausgerannt. Ja, und trotzdem hat er jetzt 2 Jahre, 9 Monate, glaube ich, dafür gekriegt. Also der muss richtig einsitzen dafür, für Kussversuche. Die Frau ist mehrmals bei ihm gewesen, wollte unbedingt die Stelle haben. Es ist eine Glaubenssache, das fiel schon bei der Beobachtung des Prozesses in München auf. Es wurde viel geglaubt und wenig nachgeprüft. Die Strafkammer, die gegen Mauser eine Gefängnisstrafe für angemessen hielt und der sich der BGH jetzt anschloss, also vom Bundesgerichtshof auch noch bestätigt, war über vieles hinweggegangen und hatte viele Fragen nicht gestellt, die sich aufdrängten. Als Zeugin vor Gericht zum Beispiel behauptete die Geschädigte, wie sie im Juristendeutsch genannt wird, Mauser 2013 erzählt zu haben, dass sie vor 30 Jahren schon mal von einem Dirigenten gegen ihren Willen in ein Gebüsch gezerrt und geküsst worden sei. Und dass sie diesem Mann eine Ohrfeige gegeben und ihn angezeigt habe. Auch die Richter des Bundesgerichtshofs erwähnten diese Episode in ihrem Urteil. Hätte jemand nachgefragt, ob sich die Sache wirklich so zugetragen hat, man hätte erfahren, dass es sich offenbar um eine reine Erfindung handelt. Der besagte Dirigent versichert mittlerweile an Eidesstatt, einen solchen Vorfall habe es nie gegeben. Er erinnere sich noch sehr gut an die Dame, die damals die Carmen hätte singen sollen, wegen schlechter Leistung aber entlassen worden sei und statt des ihr entgangenen Honorars eine Entschädigung bekommen habe. Also für diesen übergriffigen Vorfall hier scheinbar. Es gebe noch Unterlagen dazu. Ja. Und dann kommt nochmal, ja, vielleicht nochmal den letzten Absatz. Ich glaube, da kommt noch einer, wenn du nochmal runterscrollst. Wer akzeptiert mich denn? Es muss doch auch mal ein Ende haben, sagt der Mauser. Mit dem Prozessieren und dem Bestraftwerden. Sein Vermögen ist weitgehend aufgebraucht. Die drei Küsse haben ihn auch noch seine Altersversorgung gekostet. Denn als Beamter verliert er als gesetzliche Folge einer Verurteilung zu mehr als einem Jahr den Anspruch auf seine Ruhebezüge. Man hat ihm dies sofort nach der mündlichen Begründung des BGH-Urteils mitgeteilt. Ja, finde ich also super krass. Und für so einen Kussversuch oder zwei, und selbst wenn er so angekrapscht hat, 2 Jahre, 9 Monate in der Kiste. Und das BGH bestätigt das auch noch. Komme ich nicht mit. Nicht. Ja, vor allem ohne Zeugen offensichtlich. Ohne, weißt du? Richtig. Ja, ohne Beweise. Was braucht man normalerweise, wenn man einen verurteilen will? Beweise. Ja, braucht man nicht. Ne? Also im Zweifel für den Angeklagten gibt es nur dann, wenn Zweifel vorhanden sind. Und die Richter hatten irgendwie keine Zweifel. Weiß ich nicht, wie glaubwürdig die Frau das dargestellt hat, dass das ganz, ganz doll schlimm war oder so. Aber ich glaube, das kann man auch überleben, ohne dass jemand ins Knast muss dafür. Hey Gott, nee. Finde ich echt krass. Also Finger weg. Lasst euch auf jeden Fall oder das Konsensformular. Noch schlimmer, nicht mit einer Frau allein im Raum sein oder so. Lasst euch das Konsensformular unterschreiben. Ne? Ja. Ja, und die Frau Hein-Schöne-Hösek, oder wie sie heißt, aus Österreich, die ist auch immer sehr bekannt schon bei den Antifeministen oder so, sag ich mal, oder mit damit Vertrauten, sagen wir mal. Ja, und die hat jetzt den Grünen vorgeworfen, ja sozusagen nicht mitgeholfen zu haben, Frauenmorde zu verhindern, weil sie irgendwie noch ein bisschen was verhandeln wollen zu dem Gesetz, das es da aktuell geht. Die wollen also irgendwie noch Frauenschutz oder sowas irgendwie durchführen oder so. Und die, das ist, glaube ich, die führende Ministerin hier, die Hein-Schrosek oder wie sie heißt. Und die hat dann eben gesagt, wenn das hier so lange dauert, dann können wir ja die Morde, können wir ja gar keine Morde verhindern oder so, oder verhindern wir einfach weniger, als wenn wir das jetzt schnell durchziehen würden. Und die Grünen sind ein wenig pikiert und ja, fragen, ob es das wirklich ernst ist, so ungefähr, aber die nimmt das nicht zurück, sondern sie sagt nur, man hätte das falsch interpretiert, das war kein Vorwurf an die Grünen. Sie wären schuld an Frauenmorden, aber im Prinzip ist es ja dann doch so dargestellt worden von ihr. Ganz schöne Nummer in Österreich. Die kämpfen mit ganz schön harten Bandagen, habe ich den Eindruck. Nicht schön, ne? Was für Vorwürfe das also. Und dann an die eigenen Leute. Sozusagen. Ja, aber auch wieder typisch Selbstzerfleischung. Ja. Hm. Eigentlich ziehen die doch an einem Strang, nur einer will noch heiliger sein als der andere. Ja, aber was für einen Vorwurf musst du dir denn dann geben, wenn du noch was verhandeln willst? Wenn du mit dem Ergebnis noch nicht ganz zufrieden bist, wenn du noch drüber reden möchtest, demokratischerweise. Ne? An so einen Vorwurf, also. Ja, da, wenn man das so sieht, ist halt auch die Justizministerin Deutschland an jedem Hasskommentar mitschuldig, der in den nächsten Wochen veröffentlicht genau. wird, weil sie ganz halt genau. das Gesetz nicht schnell genug durchführt. Die früheren Justizminister waren alle an den Vergewaltigungen schuld, die in der Ehe passiert sind oder was auch immer. Ey. Ja. Ne? Unmöglich. Und die Schwesig war schuld an Team Gina Lee. Ach nee. Ja, Pornos bei Twitter sind das Thema. Ach du Scheiße, das ist ein total dringendes Problem, wa? Ja, genau, ist jetzt auch unseren Medienwächtern aufgefallen, mhm. Dass da ja eventuell explizite Inhalte bei Twitter gibt. Und da wollen sie jetzt was machen, beziehungsweise berufen sich da auf deutsches Recht und Strafrecht sogar, die Verbreitung von pornografischen Schriften, so Zugänglichmachung für Minderjährige. Gibt es ja auch einen Paragraphen für. Und ja, ich bin gespannt. Das ist dann mal wieder ein Fall für einen deutschen Sonderweg, tippe ich mal. Naja, die Briten hatten ja auch schon sowas. Die haben ja zum wiederholten Male auch versucht, irgendwie den Pornozugang einzuschränken. Also, ja, hier geht es halt speziell um Twitter. Ja gut, aber ich meine, ist klar, die Gesetze sagen, die Minderjährigen dürfen das nicht zu sehen bekommen. Und wenn du auf Twitter bist, kann dir das halt schon passieren, dass du entsprechenden Kram siehst. Ja, aber Twitter, in sehr vielen Ländern ist gerade das eine sehr große Einkommensquelle für Twitter. Ich sag mal gerade in Ländern, wo in der Gesellschaft Pornografie noch etwas verpönter ist als hier, aber die Leute es natürlich trotzdem wollen. Und ob die da eine länderspezifische Lösung für machen, weiß ich nicht. Aber Twitter macht ja sehr viel nicht. Es ist ja immer wieder auffällig, was bei Twitter alles zu finden ist, was auf anderen Plattformen sofort gesperrt wird. In bestimmten Kontexten. Ja, wenn es um irgendwelche Gewaltsachen, Straftaten oder irgendwelche Videos geht. Ja. Und Pornos natürlich. Seltsam, ha? Vielleicht muss Twitter einfach mal zum Sexualtherapeuten. Kleine Überleitung. Ja, genau. Ja, wie man hier lesen kann, es gab da einen Prozess gegen 7 Angeklagte wegen einer mutmaßlichen Vergewaltigung. Und da haben sie jetzt geurteilt, dass, ja, da jetzt, also ich glaube, einen haben sie jetzt richtig da irgendwie ausgemacht. Zwei müssen jetzt zum Therapeuten, die anderen sind freigesprochen. Dass so ein Verhalten nicht noch einmal vorkommt. Ne? Nee, ist was Bescheid, mich halt sehr komisch gestimmt hat, war halt. War ja auch nicht nur 3 Küsse, ne? 3 Küsse wären dann natürlich schlimmer gewesen. Also. Ja, 2 Jahre, 9 Monate. Ja, wieso ist das eine mutmaßliche Vergewaltigung? Ja, weil was die hier nicht aussprechen wollen, weil dann die Bude brennt, ist halt, dass sie nicht ausräumen konnten, dass das Mädel das freiwillig gemacht hat. Das wird nur halt so in wenigen Artikeln halt kolportiert, weil es natürlich Victim Blaming auf der anderen Seite klar, wieder wäre. Ja, auf jeden Fall. Also auch der Polizei wurde Vorwürfe gemacht, die hätten das nicht vernünftig ermittelt, aber im Endeffekt konnte man halt einfach nicht nachweisen, dass es eine Vergewaltigung war. Ja, kommen wir zu Harvey Weinstein. Der ist ja der Alpha-MeToo. mit dem hat diese ganze Bewegung ja ihren Anfang genommen. Was ist denn jetzt überhaupt aus dem geworden? Ja, Prozesse gegen den laufen. Er hat schon verschiedene Zivilklagen gegen ihn mit Settlements quasi mit Vergleichen beendet. Ja, dass es nicht zu wirklichen Gerichtsprozessen gekommen ist. In millionenfacher Höhe. Einmal musste er, glaube ich, 7 Millionen aus eigener Tasche bezahlen. Einmal 40 Millionen hat eine Versicherung bezahlt. Und jetzt im letzten Fall geht es um 25 Millionen plus 12 Millionen Anwaltskosten. Und auch das muss Harvey Weinstein nicht selber bezahlen, sondern das wird aus der bestimmt reichlichen Insolvenzmasse seiner Filmproduktionsfirma bezahlt. So. Und er hat bis jetzt in allen Vergleichen niemals ein Schuldanerkenntnis abgegeben. Und es kommen jetzt noch einige Zivilklagen und es kommen noch einige kriminelle Anklagen. Da geht es dann um den Staat gegen Weinstein. Der Punkt ist, wenn er halt in dem Prozess sagen kann, okay, ich habe mich ja schon gütlich geeinigt mit allen in Anführungszeichen Opfern, deswegen, wo ist der Schaden? Dann wird er da auch keine nennenswerte Strafe bekommen. Ich finde das ja auch mal total widerlich eigentlich von den Leuten, die ihn da angeklagt haben, sich mit Geld abspeisen zu lassen. Wo es ja, doch um die Rechte aller Frauen geht und bla bla bla. Und das ist, wie gesagt, das ist jetzt ja schon, es geht schon um mehrere Klagen. Ich glaube, du gehst auf den ersten Fall, da wo es um die 40 Millionen ging. Da waren einige Leute dabei, die meiner Meinung nach frivole Beweggründe hatten, auf jeden Fall. Jetzt in dem Fall ist es halt doppelt doof, weil einerseits kein Schuldanerkenntnis, ja sowieso nicht, aber 25 Millionen aufgeteilt auf sehr viele Opfer. Und das Problem war, dass denen quasi mehr oder weniger durch die Blüte vom Justizsystem gesagt wurde, es wäre schon gut, wenn ihr diesen Vergleich annimmt, weil was ihr später vor Gericht bekommen würdet, könnte geringer sein. Ja, aber wie gesagt, warum geht es denn überhaupt um Geld? Hieß es nicht, sie wollten die Welt besser machen und irgendwie... Du redest jetzt noch von anderen, nicht in dem, das war die erste Sache wahrscheinlich. Ja, aber egal. Also wer unter MeToo sein Leid daraus gebrüllt hat, der wollte doch, dass die Leute bestraft werden. Also der wollte diese Leute, dass irgendwie denen auch die Schuld nachweisen. Und wenn man sich da halt, egal mit wie viel Geld abspeisen lässt, finde ich das unehrlich. Egal von wem. Ja. Und wenn es nur 2000 Euro wären. Also nochmal, ich sehe es halt so, dass in der ersten Welle halt die ganzen frivolen Klagen waren und jetzt tatsächlich Leute, die halt wirklich behindert wurden oder halt auch wirklich nachweislich bestimmte Sachen nachweisen konnten, ja, und die sind jetzt halt besonders gedürfen. Nochmal, das wird aus der Insolvenzmasse der pleite gegangenen Produktionsfirma bezahlt. Wie wahrscheinlich ist es, dass sie überhaupt das Geld bekommen? Ja, naja, also, gut, die hat ja Filmrechte, oder? Die haben ja, Miramax hat ja einen Haufen... zahlt nichts. Die Firma zahlt. Ja, aber die Firma besitzt doch, die Weinstein Company besitzt doch einen Rechtekatalog. Also da ist schon, müsste eigentlich schon Masse da sein. Ja. Ja, aber man kann sicher, man findet sicher irgendeinen Rechtsanwalt, der das so weit dreht, dass man am Ende irgendwie nur noch 30 Cent in der Kasse lässt. Ja, also bei der anderen Sache war es halt von Versicherungen abgedeckt. Das war jetzt nicht der Fall. Was, die Vergewaltigungsanklageversicherung des Staates New York oder was? Mann. Es war tatsächlich Arbeitsschutzversicherung. Der Cosby hatte auch seine Versicherung, die hat aber nicht gezahlt. Die hat im Gegenteil, die hat ihm noch Ärger gemacht und so. Ja, der ist ja auch im Knast jetzt, ne? Ah, der bedient du. Das darf man nicht vergessen, der sitzt gerade im Gefängnis, hallo. Das war ungefähr so gerecht wie mit dem Mauser vorhin, das Ding. Genau so war das auch. Er ist auf jeden Fall mit der Knaststaffel schon früh dran. Im Gegensatz der Weinstein, auch so eine pikante Sache, trotz aller, der, wie gesagt, der, die kriminellen Strafverfahren, die laufen ja auch noch. Das heißt, der müsste theoretisch in Untersuchungshaft sitzen. Er ist aber auf Bewährung da draußen, weil er halt Geld hinterlegt hat. Und die Bewährungsauflage, die ist gerade verdoppelt worden auf 2 Millionen Hinterlegungssumme, was für ihn halt aus privaten Mitteln gar kein Problem ist, weil er mehrmals halt nicht zu irgendwelchen Terminen erschienen ist oder seine elektronische Fußfessel einfach mal für ein paar Tage entfernt hat und solche Sachen. Ne, mit solchen Dingern kommt er auch durch, nur so am Rande erwähnt. Ja, mit der Fußfessel bist du auf Epsteins Ranch nicht reingekommen. Aber er kommt mit sowas durch und der kostet mich nicht und dann, ja, dann glaubt so ein schwarzer Amerikaner schnell, dass das mit Rassismus was zu tun hat. Ne? Ich finde, dass das auch ein bisschen echt danach riecht so. Vielleicht haben die Amis auch ein Problem, was wir so glauben. Ich weiß es nicht. Ja, genau. Die Leute sind aber auch schon unterschiedlich. Also Cosby soll die Leute ja irgendwie unter Drogen gesetzt haben und der Weinstein hat sich ja im Endeffekt dann nur in Anführungsstrichen nur wegen... Ja, das stimmt schon. Ein bisschen wegen ja, Begrapschen und so weiter. Ne? Hm. Und ich glaub, wegen der irgendwelchen Vorteile machen oder so. Ne? Ja, dass er die Leute irgendwie gesagt hat, so hier, mach mal dies, das und jenes, dann kriegst du eine Rolle oder sowas. Ja. Das denke ich schon nochmal zwei verschiedene Dinge, ob man da jemand wirklich irgendwie willenlos macht, um sich dann an dem vergehen zu können. Ja, es ist nicht richtig nachgewiesen, aber okay, lassen wir das. Beim Cosby ist das, glaube ich, schon nachgewiesen. Nee, das ist nicht wirklich nachgewiesen. Nee. Ist egal, dann mach ich mal ein Video drüber, die Tage. Dann zeig ich dir das. Was ist deine Zahl? Ja, hatten wir das letzte schon mal mit der Zahl? Ja, ich meine auch. Ja, so ja, dieses Ding, wo du dann eingibst, wie viele, und dann sagen sie jede dritte. Und ja, genau. Da gab es noch irgendwas Interessantes auf der Seite. Wurdest du schon mal geschubst? Ja. Zeig mir an der Puppe, wo du geschubst wurdest. Hast du schon mal gesehen, dass jemand geschubst wurde? Ich habe das von einem Zuschauer bekommen. Das kannte ich noch nicht. Vielleicht war ich da nicht, als ihr das besprochen habt oder so. Aber ich fand es halt. So, wir hatten dieses Video geguckt damals und das war ja dieses mit dem jede dritte Video irgendwie. Aber dafür geben wir Geld aus, für so einen Blödsinn. Wir müssen dafür sorgen, dass Gewalt an Frauen so früh wie möglich erkannt wird und Frauen schnell Hilfe bekommen. Gewalt an Frauen geht uns alle an. Mut bedeutet sprechen. Hilfe beginnt mit Reden. Hilfe beginnt mit Helfen, ne? Man könnte ja allen Menschen irgendwie Gewaltprävention, also man könnte versuchen, die Gewalt irgendwie zu, aber nein, es muss um Frauen gehen. No, tippst du mal als Zahl die 42 ein. Es muss um Frauen gehen. Muss ich da meine Portnummer jetzt eingeben oder was? Stimmt. Gute Idee. Gewalt gegen Frauen ist keine Privatsache. 122 getötete Frauen. Ich habe gelernt, ich darf Frauen nicht unaufgefordert meinen Port schicken. Ich möchte mal wissen, wie viel. Warum hier nie. Dieser Gender Death Gap irgendwie. Also 122 Frauen, dann möchte ich jetzt mal die Männerzahl gerne daneben stellen, aber gut. Klar, die Täter sind im häufigsten. Die Männerzahl ist 38, glaube ich. Und die Zahl der Kinder ist 138 oder sowas in der Art. Okay. Also die Kinder werden zum Großteil von ihren Müttern, aber. Also da wäre vielleicht die Gap, dass man. Leibliche Kinder wohlgemerkt. Ja, sicher. Adoptivkinder ist ein bisschen anders. Okay. Ja. Die armen Frauen haben ihre Kinder verloren. Schäm dich. Das ist aber auch eine interessante Unterscheidung, weil ich meine, Adoptivkinder gibt es ja nur. Der Cock ist Partner der Kampagne. Ja, das habe ich auch gesehen. Jups. My Cock is bigger than yours. Oh, ja. Wie viele Mitarbeiter haben Sie denn in Ihrem Rekord? Er macht es falsch hier. Er sagt, viele Frauen und Männer werden in ihrem Leben Opfer von Gewalt. Boah. Stefan, so nicht katholisch, sozialdienstkatholischer Männer. Bist du ein MIA oder was? So ein weinender Nazi, Trump, was auch immer. Unglaublich. Ja, unsichtbar im Internet oder so, ne? Das Thema zu entstigmatisieren, ich weiß nicht. Jemand, ja, der Gewalt erfährt, wird der stigmatisiert in unserer Gesellschaft? Ja, nicht wirklich. Und die Gewalt, die wird zu Recht stigmatisiert. Also. Ja, das Gewalt, Thema, ja. Ja. Ja. Ja, ja, tut mir leid, dass ich das doppelt angeschleppt habe. Tut mir wirklich leid. Aber ich fand es sehr unterhaltsam. Da war doch die Franziska. Was sagt die Franziska? Kock immer was Richtiges. Sie sagt immer was Richtiges. Kockgesetz. Ja, nicht so. Wir tun das Gemeinsame, das ist schon mal gut. Ne? Gemeinsam, ja. Kock ist stärker als. Bei Gewalt gegen Frauen müssen wir alle mit anpacken. Ja, wie ist es eigentlich? Ist stärker als Gewalt ein Teil von Demokratie leben oder kommt die Kohle davon noch mal, dafür nochmal extra? Ist extra. Oh, guck mal, Peter Mayhew, der hat Chewbacca gespielt. Cool. Claudi, das ist kein Name. Geh weg. Claudi. Unglaubbar. Jetzt haben wir die Bilder alle durch. Aber ja, jetzt regnet Sterne. Ja, aber die muss auch ein bisschen dran arbeiten. Die hat aber das falsch gesternt. Oder will die dann den oder Stern nur benutzen, um und Mädchen zu betonen? Nee, Frauen. Der Stern gehört immer zu den Frauen dazu. Das bedeutet, dass die auch einen Penis haben können. Genau. Das bedeutet, dass die auch einen Stern haben können. Ja, Istanbul-Konvention. Freu dich bloß nicht zu früh. Hui. Hier ist noch so einer. Auch von Gewalt betroffene Männer, wenn du den Informationen, Unterstützungs- und Beratungsangeboten. Jeder und gibt's jeder Betroffene hat ein Anrecht auf bedarfsgerechte Hilfe. Ist das auch wieder einer von den Katholen? Bundesweite Fach- und Koordinierungsstelle Männergewaltschutz. Ist doch auch wieder so. Ich meine, warum geben die denen überhaupt eine Plattform? Ja, ich verstehe das ehrlich gesagt wirklich nicht, weil wenn man ansonsten irgendwie hier meint, so gib mal die Zahl ein, wie viele Frauen kennst du? Also, da steht ja nicht, wie viele Männer kennst du, könnten sie dir ja, auch... Ja, das ist ja auch ein Feigenblatt, denke ich, so ein bisschen. Ah, interessant aber gut, ne, lobenswert. Das ist ein Feigenblatt oder das könnte eine Täterhilfestelle sein, ne? Ja, das ist eine Täterhilfestelle hier, wo wir bei der Sache schon mal sind. Mhm. Allein Gesicht. Ja, und hier hat vor allen Dingen niemand die Sterne reingebracht. Soll ich die mal ergänzen? Ich. Sterne ergänzen? Ja, ich fixe das mal eben. Gewalt hingegen Frauen hin? Ich möchte nicht weiter von diesen Augen angestarrt werden. Geh weiter. So. Täterinnen. So. Hast du jetzt die Webseite verändert? Jetzt ist es gefixt. Du bist ein Fuchs, ey. Boah. Ja, und ich verrate euch nicht meine Portnummer. Ihr könnt mich auch foltern. Ich werde sie euch nie verraten. Alle Mann an Port. Ist es Steuerport oder Backport? Steuerport. In Deutschland müssen alle gewaltbetroffenen Frauen und ihre Kinder auf der ganzen Welt Zugang zu Schutz und Unterstützung haben. Das hört sich nach Claudia Roth. Und ihre Kinder, auch die Männer über 14? Nee. Ach nee, die dürfen ja nicht. Wegen hier. Ja, ist das Ding, Duluth-Modell. Die sind ja schon Teil vom Patriarchat. Die werden stimmt, ja damit die Frauen keine Angst vor 14-Jährigen haben müssen. Und ihren eigenen 14-jährigen Söhnen. Nee, das, ich denke, es geht da um die anderen Frauen. Ja, das sind die autonomen, das waren übrigens die Damen von den autonomen Frauenhäusern, die sich vom Staat finanzieren lassen. Frauenhäuser sind übrigens zu 50%. Autonome Frauenhäuser, bist du da mit Steinen beschmissen und Bengalos am Eingang oder was? Die Hälfte der Einsassen in Frauenhäusern sind Ausländer, habe ich gehört. Oder mit Migrationshintergrund, sagt man ja, glaube ich. Ne? So. Hier haben wir den Volksverpetzer in der Welt der Verrohung und der Fake News und all dem ganzen Blödsinn. Fragt der Volksverpetzer, ist der Täter von Augsburg Nazi? Also es geht hier um den Mann, der da... Au! Kater, lass mich in Ruhe, der beißt mich. Was soll das denn? Frechheit. Kamera an. Nee, der hat Bock zu spielen und ich spiele gerade nicht mit ihm, weil ich einen Stream und dann wird er das mit Nachdruck fordern jetzt hier. Augsburg war das nicht der Feuerwehrmann, der niedergestochen wurde oder erstochen wurde, getötet. Ah, Moment mal, meint er etwa rechte Morde seit der AfD-Gründung auf der Tagesordnung? Meint er etwa, das wäre eine Instrumentalisierung zur Stellung? Ich dachte, das wäre ein Talking Point, ein üblicher. Jo. Die Zahl der rechten Morde. Ja, so der hat seine Ideologie noch nicht richtig ausgebügelt, glaube ich. Muss noch lernen, der Laschig. Ja, das ist ein ziemlich krasser Artikel, der halt der AfD vollkommen abspricht, sich irgendwie um die Leute zu. Es geht nur um die Propaganda. Es gibt nur. Die AfD will uns zu Nazis machen. Die AfD tut so, als gäbe es erst seit 2015 mit der Aufnahme von Schutzsuchenden Mord und Totschlag. Was natürlich völlig absurd ist, wenn man auch nur 2 Sekunden darüber nachdenkt. Ja, die Behauptung, die AfD tue so, ist völlig absurd, wenn man nur 2 Sekunden darüber nachdenkt. Jeder weiß, das ist auch sogar schon bevor der erste türkische Gastarbeiter beim Zug kam in Deutschland auch Mord und Totschlag gab. Das würde sicherlich niemand, aber es geht um Qualität und die Art der Taten und die Alltäglichkeit und die Orte, an denen das passiert. Und egal, wie oft Christian Pfeiffer noch behauptet, früher hätten die jungen Männer auch irgendwie sich gegenseitig mit Messern ständig niedergestochen. Es wird dadurch nicht wahrer. Ja. Im Gegenteil, tatsächlich waren 2017 und 2018 die sichersten Jahre seit der Wiedervereinigung. Wer das nicht glauben kann, ist der AfD-Propaganda auf den Leim gegangen. Und nein, die meisten Straftaten, auch Mord und Totschlag, werden von Deutschen begangen. Ja, super Aussage, dann können wir mal nebeneinander stellen, na gut. Der Vergleich mit Nichtdeutschen macht wenig Sinn, da Touristen und Reisende die Statistik verzerren. Ja, das stimmt halt auch nicht. Also, das haben sie damals schon behauptet. Tourismus in Deutschland? Ja. Von Nichtdeutschen? Also, das wird aufgeführt. Also, es wurde damals, als der Faktenfinder schon behauptet hat, das würde nicht drinstehen in der PKS, da stand das drin in der PKS. Ich weiß nicht, da steht das Anmerkung da irgendwo drin, habe ich auch schon mal gesehen. Ich weiß nicht, ob es immer noch drinsteht, aber da gab es auf jeden Fall eine Aufschlüsselung nach Aufenthaltsgrund. Und in dem Aufenthaltsgrund gab es auch den Punkt durchreisender Tourist. Und das war da auf jeden Fall bei. Und das sind so Sachen, wo vor allen Dingen die Diebstähle und so ziemlich groß sind. Ne, halt bei Leuten, die irgendwo aus Polen oder so rüberfahren. Mhm. Und die werden dann da als durchreisender Tourist da aufgeführt. Und also steht da drin. Da steht sogar, wie viele von den Streitkräften hier in Deutschland irgendwelche Taten begehen, steht da auch drin. Also jetzt von Amerikanern, Engländern oder so. Mhm. Vor kurzem wurden 2 Tatverdächtige festgenommen. Beides sind gebürtige Augsburger. Der Haupttäter ist Deutscher mit doppelter Staatsbürgerschaft, der andere ist Italiener. Der AfD und den Nazis reicht das vollkommen, um so zu tun, als hätten sie mit ihrer realitätsfernen Hetze auch noch recht gehabt. Das Täterbild bestätigt sie angeblich. Ah ja, seit wann hat die AfD vor Italienern gewarnt und vor jungen Deutschen, die 2002 in Augsburg geboren wurden? Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann. Also bei junger Deutscher, der eine türkische und eine libanesische Staatsangehörigkeit hat. Sorry. Was ist das wirklich? Kann man das wirklich guten Gewissens als einen jungen Deutschen ohne weiteres dazu bezeichnen? Ja, ich glaube, das ist wieder einer aus dieser diese furchtbare rassistische Gesellschaft hat die Leute so gemacht, weil sie ja nicht akzeptiert werden und weil sie ja hier nicht ankommen und bla bla bla bla bla. Man heuchelt nur Trauer und Wut, wenn sich eine Tat für die eigene rassistische Agenda instrumentalisieren lässt. Nein, diese Nazis geilen sich regelrecht daran auf, dass sie sich vermeintlich mit ihrer rassistischen Weltsicht bestätigt sehen. Ja. Zum Beispiel denke ich auch die Leute, die damals im Bataclan waren, ja. Die geilen sich sicher voll daran auf, dass sie recht mit ihrer Weltsicht recht hatten, wenn sie noch leben. Es ist so lächerlich und so Volksverpetzer. Wir haben die ja letztens schon in der Don Alfonso-Geschichte gehabt und ich gelobe auch, die jetzt länger mal nicht mehr zu bringen, weil mir ist selber schon schlecht. Ich weiß, dass mit der doppelten Staatsbürgerschaft zum Beispiel, dass mich das eine Weile echt gewundert hat, weil ich weiß auch, dass wir das diskutiert haben im Lande und das wollten die meisten Leute nicht. Ne? Das wurde irgendwie offensichtlich doch irgendwie durchgedrückt und ich habe es jedenfalls nicht mitgekriegt und viele andere vielleicht auch nicht. Ja, warum vor allem eine dreifache Staatsbürgerschaft? Hört es irgendwo auch auf oder kann ich die sammeln? Gibt es davon dann auch Rare und Common und Uncommon Staatsbürgerschaften oder was? Ja, man merkt, dass du im Spieleladen gearbeitet hast. Das war von Price. Hier geht es wahrscheinlich um die Black Hebrew Israelites, wenn ich mich nicht irre. Das sind ja die schlimmsten Nazis. Und das ist ein Lied? Israelites? Es gibt ist auch Price gerade nicht da? Sieht so aus, als wäre Price. Sorry, habe ich mir natürlich wieder den perfekten Mann. Ja, hier geht es um ein Shooting, was in Amerika stattgefunden hat. Ich weiß nicht, was ihr jetzt schon alles gesagt habt. Sehr tragische Angelegenheit. Ja, eindeutiges rassistisches Motiv. Allerdings, die Täter passen halt nicht in das übliche Nazi-Schema. Und deswegen wurde sehr wenig darüber berichtet, obwohl das ein sehr blutiges... Ich bin mir über die Opferzahl jetzt gerade nicht so ganz im Klaren. Weil ich leider vergessen habe, da nochmal drauf zu gucken. Und es gibt halt auch nicht sehr viele Nachrichtenartikel darüber. Ich weiß gar nicht, ob es in Deutschland überhaupt berichtet wurde. Ich habe auch nichts mitbekommen als in Deutschland. Auf jeden Fall ist ganz wenig, sehr tragische Sache. Und das Problem ist, dass es halt auch nicht einfach nur ein alter Täter, gut verrückt, kann man behaupten, jeder, der irgendwelche Leute umbringt, aus welchen Motiven auch immer, ist verrückt, würde ich jetzt mal behaupten. Außer in irgendwelchen Kriegsszenarien, ne? Oder zur Selbstverteidigung. Die Normalität erdrückt oder so. Das, ja. Die sind halt Teil dieser, ja, wie soll man sagen, Sekte, Black Israelites. Das hatte der, glaube ich, ja schon erwähnt. Und ja, die haben halt eine sehr wirre Ideologie, die ich auch noch nicht so ganz nachvollziehen konnte. Im Gegensatz zu den Black Muslims, die ja auch relativ radikal sein können in Amerika, sind die nochmal eine Nummer krasser. Und ja, wie gesagt, ich kann die Ideologie von denen nicht so ganz nachvollziehen. Das letzte Mal, dass die bei mir auf dem Radar erschienen sind, ist im Zusammenhang mit dieser ganzen Angelegenheit mit den Kindern, die Magerkappen aufhatten und dann gab es eine riesen Aufregung darüber, weil, ja, die Schwarzen neben dem Indianer, die da waren, die Schwarzen, die da für Randale gesorgt haben und die halt wild beschimpft hatten, waren halt die Black Israelites. Und ich glaube, einer, der dabei war, war sogar unter den Tätern dabei. Aber da bin ich mir nicht so ganz sicher. Das habe ich nur aus einer unbestätigten Sache gesehen. Wie gesagt, ich konnte nicht nachfassen. Aber eine richtig tragische Angelegenheit. Und ja, das ist jetzt keine Organisation in Amerika, die von irgendwelchen Regierungsgeldern unterstützt wird oder sowas, aber an sich schon was, denke ich mal, in Richtung terroristische Vereinigung gehen könnte. Und da bin ich jetzt gespannt, inwiefern da in Amerika jetzt gegen vorgegangen wird, weil das natürlich höchst politisch brisant ist. Ja. Krass. Hier haben wir mal wieder die Susanne Schröter aus Frankfurt. Die hatten wir schon öfter mal hier mit zum Beispiel ihrer Veranstaltung zum Thema Kopftuch, die super hart angegangen wurde von gewissen Aktivisten, die haben versucht, das zu verhindern, haben versucht, irgendwie die Uni dazu zu bringen, halt sie fallen zu lassen, was die Uni glücklicherweise nicht getan hat. Und sie gibt halt hier dem Deutschlandfunk ein Interview, wir haben einiges zu verteidigen und da meint sie das, was wir so an Werten in unserem Land haben. Sie sagt zuerst mal, dass sie am liebsten politischer Islam sagt, statt Islamismus, weil Islamismus halt ständig von Muslimen entwertet wird nach dem Motto, ja, das hat ja mit Islam gar nichts zu tun, das ist ein vollkommen falsches Wort. Finde ich eigentlich gar keine schlechte Idee. Politischer Islam ist klarer und zeigt auch die Machtansprüche dieser Gruppe. Ziemlich klar. wie gesagt, ein interessantes Interview. Es geht um die DITIB, es geht um den Zentralrat der Muslime, um die Chance eines liberalen europäischen Islams und so weiter und so fort. Auch, aber auch um die Unterwanderung unseres Landes halt durch Gruppen wie die Grauen Wölfe, hier Mili Gürüş und solche Geschichten. Und was ich auch sehr nett finde, ist, dass sie halt mal erklärt, dass sie halt zwar Atheistin ist oder Laizistin ist, aber halt trotzdem keinerlei Probleme mit den Bräuchen hat oder das ablehnt oder irgendwas. Aber dass diese politische Bedrohung für Deutschland und für Europa und unsere Werte, dass die halt nicht klein geredet werden darf. Politischer Islam bedeutet auf der einen Seite, dass man ein fundamentalistisches Islamverständnis hat. Das heißt, dass man die wesentlichen Quellen des Islam, vor allem den Koran und die Sunna, also die Überlieferung zum Leben Mohammeds, dass man die in einer wortwörtlichen Weise nimmt und nicht wie progressive Theologen an den Text herangeht. Die sagen, naja, wir müssen unterscheiden zwischen den Versen, die einen Ewigkeitswert haben, und den Versen, die kontextuell und zeitlich begrenzt waren. Das heißt, da, wo Gott speziell zu Mohammed in einer bestimmten Situation gesprochen hat, da galt das eben auch nur für diese Situation, aber nicht für alle Ewigkeit. Das ist halt auch diese Unbeweglichkeit des Islam, die ihn einfach so furchteinflößend macht, dass man dann am Ende dann doch wieder beim geschriebenen Wort ist und dass das dann Buchstabe für Buchstabe befolgt wird. Ja. Das Kopftuch wird dann natürlich auch erwähnt und so weiter und so fort. Ich empfehle auf jeden Fall, denn ist ein sehr langes Interview. Viel Spaß beim Lesen. Und hier haben wir den Innensenator Grote, der sich ja in Hamburg mit ziemlich vielen Leuten angelegt hat, sowohl mit Rechtsaußen als auch zum Thema G20 mit Linksaußen. Es hieß es Steine, dann hieß es auch Farbbeutel zwischendrin. Der Mann blieb unverletzt. Ja, aber Gewalt geht grundsätzlich immer nur rechts aus. Komischerweise hat auf Indie Media inzwischen ein Bekennerschreiben sich dafür entschuldigt, dass man das gemacht hat, weil man habe nicht gewusst, dass auch der 7-jährige Sohn vom Grote im Auto gesessen hat. Finde ich auch wieder wunderbar. Das Kind wollten wir nicht, aber also wenn es die Leute, den Fahrer, irgendwas, scheißegal, aber auch ein Kind, na gut, da sind wir über das Ziel hinausgeschossen. Man sieht eure Fratze trotzdem. Auch wenn ihr irgendwie euch entschuldigt. Das ist wie mit Greta und den Leuten an die Wand stellen. Das ist alles nicht glaubhaft und das macht es nicht besser. Das ist der Preis, würde ich sagen. Ich glaube, das war Mammon. Das ist von mir. Okay. Die Bundesregierung verhindert die Aufarbeitung des Cum-Ex-Skandals, und zwar indem sie die Informationsfreiheitsgesetz beschränkt, oder zumindest für die Finanzämter, die Beteiligten. Und zwar gibt es wohl so eine Sitzung, eine regelmäßige, ich weiß jetzt nicht, was für ein Turnus, die sich treffen, wo die Finanzämter untereinander abstimmen, was jetzt legal sein soll, was nicht legal sein soll, wie die Gesetze auszulegen sind und so weiter. Das ist aber Steuergesetz nur so eine Sache. Und diese Ergebnisse, die sollen jetzt nicht mehr veröffentlicht werden, wurden sowieso nicht veröffentlicht, aber sollen eben auch nicht mehr herausgebbar sein oder müssen nicht mehr herausgegeben werden, wenn jemand anfragt, per Informationsfreiheitsgesetz. Das wäre dann so eine Verhinderung in dem Fall, weil man eben die Informationen nicht kriegt dafür, wo man das dann rauskriegen kann, ob das legal oder illegal gewertet wird. Ja, und so verhindern sie dann zumindest zukünftige Aufklärung, ne, in der Form und schränken gleichzeitig mal eben das Informationsfreiheitsgesetz ein. Finde ich ganz schön auch krass wieder eigentlich die Meldung. Und gleichzeitig faselt Konstantin Kuhle davon, dass Hochfinanz und Verstrickung mit Politik ja völlige Verschwörungstheorien sind. Ne? Cool. Ja, können weitere zusätzliche Löcher oder zukünftige Löcher können weiter ausgenutzt werden. Ja, ich bin ja aber der Meinung, dass die ganze Cum-Ex-Sache einerseits natürlich ein riesiger Skandal ist, aber es gibt andere Sachen, die mehr oder weniger öffentlich bekannt weiterhin laufen. Und deswegen reißt mich das Ganze nicht so sehr vom Hocker, muss ich wirklich sagen. Ja, das ist genau da. Ich halte dem jetzt nicht mehr so ganz, was da jetzt noch gemacht wird. denke mal, wir hatten ja hier über die Methodik irgendwann mal geredet. Und denen das interessiert, kann sich das ja nochmal durchlesen. Ja, Saudi Aramco. Saudi Aramco hat jetzt den größten Börsengang hingelegt, ein paar Monate in Börsenterms nachdem Alibaba wieder einen Rekord hingelegt hat. Und die Aktie ist auch weiterhin stabil, ist sogar etwas gestiegen, ja, von ungefähr ja, 0,5% seit Eröffnung, was ein gutes Zeichen ist. Normalerweise allerdings ist die Aktie sehr, sehr, sehr krisenbehaftet generell. Erstmal hatten sie 15-20% ein geringeres Emissionsvolumen gehabt, nachdem der Börsengang über mehrere Monate oder Quartale immer wieder verschoben wurde. Dann gab es ja den Anschlag auf die Raffinerie vor ein paar Monaten mit Drohnen. Es wurde ja angekündigt, dass vor dem Börsengang die ganzen Kapazitäten wieder hergestellt werden. Und es gab keine Lieferengpässe und größere Preissprünge, einfach aus dem Grund, weil die ganzen Öltanker, die als Reserve die ganze Zeit über die Weltmeere schippern, mehr als ausreichend dafür waren, um den Engpass auszugleichen. Weil die Raffinerie läuft jetzt wieder. Der Börsengang ist ursprünglich, einer der ursprünglich avisierten Börsengänge hatte ein Emissionsvolumen von bis zu 5.000 Milliarden US-Dollar-Äquivalent im Auge. Und es sind jetzt 1.700 Milliarden US-Dollar-Äquivalente geworden. Sehr hohe Zahlen, weil es auch einer der höchsten Börsengänge der Welt ist. Ja, und das in einem Zeitalter, wo die Welt immer weniger abhängig von saudischen Ölexporten wird. Ja, Russland baut östlich seine Pipeline-Kapazitäten aus. Amerika exportiert mittlerweile mehr, als dass es importiert. Ja, die setzen auf die Entwicklungsländer. Und ja, ich meine, wie das Ganze mit Klimaaktivismus und sowas aussieht. Ich meine, was hat Greta denn zum größten Börsengang aller Zeiten von dem bösen, bösen CO2-Emittenten zu sagen? Hört man da irgendwas? Naja. Da weiß ich doch gar nichts von. Ja, die Nord Stream 2 Pipeline, die zweite Pipeline zwischen Deutschland und Russland, steht jetzt 40 Tage vor der Vollendung. Und es gab mehrere diplomatische und wirtschaftliche Versuche, den Bau zu stoppen. Es wurde Druck auf Regierungen ausgeübt, aber im Endeffekt alle Regierungen haben weiterhin das grüne Licht gegeben. Dann hatte ich diesen einen Trick erwähnt, dass quasi die Baufirmen, die einzigen Firmen, die das Equipment haben, um diese Pipeline überhaupt bauen zu können, dass die mit Sanktionen belegt werden, dass die das nicht bauen dürfen. Und das ist alles fehlgeschlagen. Und jetzt wird quasi in letzter Minute noch versucht, zusätzliche Sanktionen durchzudrücken, indem in den National Defense Authorization Act, ja, das ist quasi zusammen mit dem Patriot Act die Gesetzgebung, die den amerikanischen Staat ermächtigt, die Grundrechte außer Kraft zu setzen, wenn es geht um Terrorismus und alles, was nationale Sicherheit ist. Und das ist sehr breit gefasst und wird halt auch sehr breit angewandt. Ja, und in diese Neuauflage, die jedes Jahr oder alle 2 oder 3 Jahre neu beschieden werden muss, da soll jetzt ein Passus extra eingefügt werden, die halt genau diese Firmen, die ich vorhin benannt habe, mit Sanktionen belegt, dass sie jetzt in den letzten Kilometern, wo die Pipeline zu Ende bauen, noch mit dem Bau aufhören müssen. Und weiterhin finde ich das Ganze sehr seltsam, weil einerseits die ganzen Infrastrukturausbauprogramme, die sonst in Russland laufen, teilweise von Amerika sogar mit amerikanischen Firmen in Kooperationen realisiert werden. Gerade wurde eine sehr große Erdölpipeline nach China fertiggestellt und eine Erdgaspipeline auch. Und da haben amerikanische Firmen teilweise mitgearbeitet und da gibt es überhaupt gar keine Probleme. Und wir haben ja auch schon den Vertrag mit denen geschlossen, dass die gesagt haben, okay, eine gewisse Kapazität muss weiterhin über die Ukraine bezogen werden. Und ihr müsst Terminals bezuschussen, dass die Amerikaner verflüssigtes Gas nach Europa exportieren dürfen. Das ist alles schon beschlossen. Allerdings wollen die Amerikaner es trotzdem weiterhin verhindern. Beziehungsweise eine gewisse Fraktion von Republikanern im amerikanischen Kongress und Senat. Zynismus, ne? Um Ted Cruz herum. Ne? Ich muss wirklich sagen, das Rational ist mir mittlerweile einfach überhaupt nicht mehr klar, warum die da so hardcore drauf bestehen, dass es nicht stattfindet, weil die alle in allen Verhandlungen ihre Punkte durchgedrückt haben. Ja, ich verstehe es nicht. Aber wie die wahren Intentionen hinter den Taten sind, ist manchmal halt schwierig einzuschätzen. Es könnte. Hier geht es um den Afghanistan-Krieg. So, das ist jetzt sehr starker Tobak. Im Endeffekt geht es darum, dass eine interne Kommission einberufen wurde. Und zwar war das die SIGAR-Kommission. Ja, die sollte alle Kriegseinsätze im Afghanistan-Konflikt und alle Protokolle auswerten. Mit fast allen Leuten, die in Afghanistan gedient hatten, wurden Interviews geführt. Das ist natürlich ein riesiger Datenberg. Und dann wurde ein Projekt gestartet, Lessons Learned, wo alle diese Daten ausgearbeitet wurden. Und dann wurde ein offizieller Report erstellt, der veröffentlicht wurde. Und der war im Endeffekt eine, wie sich jetzt herausgestellt hat, eine Parodie von dem, was da eigentlich drin war. Weil unter dem Mantel, dass man A, bestimmte Operationsmethoden, wie das Militär in gewissen Situationen agiert, nicht offenlegen und veröffentlichen werden müssen, bestimmte Sachen rausgenommen wurden und andererseits Privatschutz, das halt nicht zugeordnet werden kann, welcher Soldat war wo. Ja, und deswegen war das, was im Endeffekt veröffentlicht wurde, das hat sich nicht so gelesen, als ob da viel zensiert wurde, aber es wurde einfach fast alles zensiert und dann haben verschiedene Nachrichtenagenturen eine Freedom of Information Anfrage gestellt, weil die Daten ja vorhanden sind. Und in Amerika gibt es das Gesetz, dass alle Daten, die der Staat erhebt, veröffentlicht werden müssen auf Anfrage. Es sei denn, es gibt irgendwelche Gründe, die dagegen sprechen. So, und dann gab es über den ganzen Afghanistan-Konflikt schon sehr viele Gerichtsurteile, weil da halt verschiedene Menschenrechtsverletzungen und sowas gelaufen sind. Und die haben quasi das Tür und Türchen geöffnet, dass alle Dokumente komplett ohne irgendwie zensiert zu werden jetzt veröffentlicht werden können. Und da arbeiten jetzt auch viele Journalisten dran, das auszuwerten. Und ja, da geht es halt um von absoluter, ja, absoluter Ratlosigkeit der Soldaten, dass die sagen, ja, ich habe bei der Hälfte der Missionen, wo ich auf irgendwelche Leute geschossen habe, wusste ich gar nicht, worum es überhaupt geht und auf wen ich da schieße. Und dann sehr viel mit Drogen, sehr viel mit Korruption, sehr viel mit ja, diplomatisch brenzligem Sprengstoff. Und ja, das sind quasi die Afghanistan Papers. Und das wird jetzt ausgewertet und wird wahrscheinlich für einige Skandale sorgen. Aber sagen wir es mal so, wir wissen ja alle, dass das in Afghanistan nicht so alles mit rechten Dingen zu tun hat. Vor allem in der Opium-Erntesaison gehen da sehr seltsame Dinge vor sich. Näher will ich da jetzt mal nicht drauf eingehen. Ja, nun, die machen Protektion auch in der Beziehung, ne? Naja, es ist halt ein extremer Wirtschaftsfaktor und wenn die das nicht verkaufen könnten, würden da Wirtschaftszweige zusammenbrechen und es würde zivile Unruhen geben und so kann man das alles halt rechtfertigen. Aber ich wollte nicht mehr dazu sagen. Ja, Google verdient mit YouTube nicht viel Geld, ganz im Gegenteil, aber Google verdient sehr viel Geld in der Werbeindustrie. Und zwar gräbt Google ja üblichen Werbevertriebsfirmen das Wasser total ab, ja, und konzentriert hat alles auf sich. 4,7 Billionen, also Milliarden, haben die an Rohertrag gemacht. Aus der Annahme mit Verlinkung von Nachrichtenartikeln. Nicht Werbung. Explizit nicht Werbung. Nur Verlinkung von Nachrichtenartikeln, wo die Nachrichtenartikel quasi Google dafür gezahlt haben, dass sie in den Suchergebnissen aufgeführt wurden. Oder manche zahlen halt, dass sie mit Bild aufgeführt werden oder dass die Schrift größer ist. Und da gibt es ganz viele verschiedene Varianten. Könnt ihr mal gucken auf Google News, wie das so aussieht. Das ist alles kein Zufall. Und das ist im Endeffekt jetzt, wie sich herausgestellt hat, einer der größten Ertragsbringer von Google. Natürlich verdienen die im Werbemarkt immer noch mehr. Aber 4,7 Billionen nur durch diese Advertorial-Verlinkungen von den Werbesachen. Das, was übrigens hier für so große Kontroversen gesorgt hat, wegen dem Leistungsschutzrecht? Ja, ne? Ja. Dass halt die Nachrichtensendungen gesagt haben, hier Google soll uns dafür zahlen, dass die da halt Auszüge aus unseren Nachrichtenartikeln sagen. Ja, der Gegenteil ist der Fall. Die Nachrichten werden nicht angeklickt, wenn sie nicht bei Google sind. Das hat sich mittlerweile durchgesetzt und Google lässt sich dafür bezahlen. Ne? Nach dem Free-to-Play-Prinzip. Ne? Du stehst da, aber wenn du halt schick aussehen willst, ne, dann kannst du ja hier einen Skin kaufen für deinen Link zu deinem Nachrichtenartikel. Natürlich was von Monopol, ne? Also das ist natürlich nicht wirklich, aber hat was davon, ne? Wie gesagt, ich musste da halt an so ein Free-to-Play-Videospiel denken, wo du halt ganz normal spielen kannst, aber wenn du halt wirklich irgendwas reißen willst oder schick aussehen willst, dann musst du zahlen, extra. Ja. Apropos Journalismus. Wir haben jetzt ein Jahr Relotius und das hier ist ein Beitrag von Zapp dazu. Ich spiele mal nur das Ende, weil ich fand das... Ja, ich spiele es einfach mal vor und dann sage ich was dazu. Die Wirkung ist eingeschränkt. Es gibt wenige Leute, die mehr Fotos gemacht haben als Klaas Relotius. Nur waren die Personen, von denen er behauptete, es seien die auf den Fotos, die waren nicht echt, die gab es nicht. Das waren ganz andere Leute teilweise. Viel ist aufgearbeitet, vieles anders. Ein Jahr nach dem großen Knall. Eine Frage aber, sie quält die Journalisten noch immer. Vor allem hier beim Spiegel. Ich verstehe Relotius nicht. Ich verstehe nicht, warum er das gemacht hat. Dieses ist ein wirklich gutes Haus, das seinen Reportern alle Möglichkeiten gibt. Warum musste er fälschen? Warum glaubte er, dass er fälschen musste? Warum wollte er fälschen? Warum hat er es gemacht? Oder diese Geschichte Kiribati, für eine Geschichte um Klimawandel. Er sollte nach Kiribati, Inselgruppe in der Südsee, fliegen, Inseln in der Südsee. Soweit wir wissen, ist er nicht nach Kiribati geflogen. Hat aber so getan, als wäre er nach Kiribati geflogen. Warum das? Ein Journalist, der mal eben nach Kiribati fliegen kann und dort eine Reportage schreiben kann, warum erfindet man das dann? Warum? Ich verstehe es nicht. Na, habt ihr eine Idee? Narzissmus? Ja, eben, würde ich nämlich auch sagen. Also für mich ist das eigentlich alles ziemlich eindeutig. Diese Klimawandelgeschichte, er weiß ganz genau, was dahinter aber rauskommen soll. Diese ganzen anderen Sachen da mit den Trump-Wählern und so, er weiß ganz genau, wie er das haben will, wie er das darstellen will. Also warum soll er sich mit denen da abgeben, wenn die ihm da eh nicht das geben, was er haben will? Und er hat ja genug Preise gewonnen mit dieser Herangehensweise. Also ja, und gute Frage wäre ja auch, ob er das Reisebudget auch in Anspruch genommen hat, obwohl er nicht geflogen ist. Ja, mit Sicherheit. Ne? Und eine Frage, warum sollte man sowas machen? Die sind ja davon ausgegangen, dass er da, also... Die haben ja gedacht, er wäre dahin geflogen. Das ist erst im Nachhinein, dass da Zweifel gibt an der Sache. Und ich finde das jetzt nicht so schwierig zu verstehen, warum er das macht. Also, ja, fand ich ziemlich bemerkenswert. So dieses, warum? Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Wir sind doch ein anständiges Haus und so. Und du kannst als Journalist hier richtig arbeiten. Ja, aber der Typ hat eine vorgefertigte Ansicht. Also, von diesem ganzen Zeug, wo er sich dann nicht von den nervigen Fakten da irgendwie von seinen Reporterpreisen abbringen lassen will. Und du kannst diese Reporterpreise ja auch nur kriegen, wenn du diese völlig berechneten Dinge schreibst. Also ja, das war ja auch eine Voraussetzung für seinen Erfolg, ja, dass er das so alles modellieren konnte, dass es gepasst hat für einen Preis. Mhm. Ihr solltet euch lieber mal fragen, was ihr dagegen tun könnt und ob dieses Preise für Haltung, ob das irgendeinen Sinn macht im journalistischen Kontext. Ja, der Philosoph im Interview bei NTV ist jedenfalls nicht der Meinung, dass man da die Rede für einschränken sollte, die freie. Und hier geht es um Fake News. Er sagt halt, dass in der Regel natürlich Fake News, wirkliche Fake News, eben nicht einfach nur erfundene Sachen sind, die man so ohne weiteres mal eben als erfunden darstellen kann. Und deswegen sich das Ganze eben auch mit den Faktenfindern und so weiter ein bisschen schwierig gestaltet. Ja, sondern er sagt eben, dass dann in der Regel ein wahrer Kern dran ist und dann wird dann irgendwann an einer Stelle ein Spin gedreht, dass man da eine Meinung produzieren kann oder sonst angepasst in die Artikel, dass sie eben entsprechendes aussagen oder verschiedene Dinge weglassen. Ne? Lügner ist einer, der das alles erfindet, hat er gesagt. Und jemand, der das weglässt, der Sachen zum Beispiel weglässt, die ihm nicht passen, ist ein Bullshitter. Also das sind Bullshit-Artikel mehr so als Fake News sozusagen, hat er gemeint. Finde ich gar nicht schlecht, die Aussage, weil dieses plumpe Fake News, das existiert ja wirklich nicht. Ne? Klar ist das irgendwie auch ein bisschen profan, die Aussage, dass da immer ein wahrer Kern dran ist. Aber ja, sollten sich vielleicht manche Leute auch mal ein bisschen zu Gemüte führen und dann überlegen, ob sie nicht ein bisschen differenzierter sich das Ganze angucken sollten. Ne? Ja, Brexit-Missverständnisse. Okay. Das war von Flores. Ja, das fand ich mal einen sehr interessanten und schönen Artikel. Natürlich kann ich überhaupt nicht alles unterschreiben, was hier drin steht, aber es war einfach mal angenehm zu lesen während dieses ganzen Brexit-Wahnsinns. Was ich ja weiterhin für absolutes Schauspiel halte. Grundlegend wird sich nicht viel verändern. Aber alle hauen da jetzt auf die Pauke und die Wahl jetzt am 12.12. und die Reaktion darauf. Ich weiß ja nicht, was ihr gedacht habt, wo ihr die Nachrichten gesehen habt, aber ich habe mir einfach gedacht, keine Ahnung, hattet ihr alle eure Artikel schon fertig geschrieben in der Schublade liegen und auf einmal kam alles anders, als ihr es irgendwie gedacht habt und dann wüsstet ihr gar nicht, was ihr schreiben sollt? Ganz seltsam fand ich das Ganze. Ganz seltsam. Ja, weil es war an sich relativ absehbar, wie die Wahl ausgeht. Ja, das ist ein geringes Gespür dafür, haben die Journalisten da. Also es war an sich, wie nochmal, es war total absehbar, also wie sie jetzt im Endeffekt ausgegangen ist, teilweise ja erdrutschartig in Gebieten, wo wirklich keiner damit gerechnet hat. Das war schon was ganz anderes, aber dass die Konservativen die Mehrheit bekommen über Labour, die sehr zerstritten innerlich, sehr schwach aufgestellt und mit Corbyn mit einem sehr schlechten Kandidaten waren. Ich meine, hat das wirklich irgendjemanden wirklich großartig überrascht? Es wurde ja sehr anders dargestellt. Und hier sind mehrere Missverständnisse, die in der deutschen Medienlandschaft wohl als wahr im Narrativ übertragen wurden, dargestellt. Wie ich finde, recht gut. Natürlich unterschreibe ich alles nicht. Schaut es euch an. Es ist auf jeden Fall kurz, knapp und knackig und kann man sich gut dran schauen. Ich persönlich sage nochmal dazu, es ist wichtig zu bedenken, dass Einzige, was Unsicherheit in diese ganze Sache bringt, ist, an welchem Datum passiert jetzt das Ganze. Sobald alle Unternehmen auch wissen, auf welches Datum sie sich einstellen müssen, dann geht es alles reibungslos weiter. Das Einzige, was wirklich Unsicherheit in die ganze Sache bringt, ist, passiert es jetzt oder nicht und wann. Ja, das ist das Einzige, was wirklich problematisch an der Sache ist und alles andere ist nur Theater, meiner Meinung nach. Wie lange geht das schon? 3 Jahre? Seit 2016 war das, glaube ich, das Referendum. Geil. Der Eintritt ging bestimmt schneller. Naja. Tja, ja. Ja, hier haben wir eine sehr interessante Studie. Ist eine Kollaboration mit der Oxford University vom Reuters Institute. Das ist ein Institut für Journalistenforschung. Und das ist eine europaweite Studie von Nachrichtenkonsumenten mit einer jeweiligen Befragungsbasis von 2.000 bis 3.000 Leuten jeweils pro Land, was beachtlich ist. Und Ja, die Erkenntnisse sind sehr divers. Ja, erstmal geht es darum, haben die sich angeschaut, wie sieht es aus mit den alten Kanälen, Fernsehen, Offline-Kanäle und den Online-Kanälen? Wie wird das benutzt? Und da ist es interessant, einfach zu gucken, in welchen Ländern, wie das auch durch die Bevölkerung genutzt wird. Generell ist es so, dass in Großbritannien fast die Online-Angebote und die Offline-Angebote sich die Waage halten in der Benutzung über fast alle Altersgruppen hinweg. Das ist sehr interessant. Das heißt, die BBC hat das geschafft, da alle gut zu durchdringen. Vergleichsweise in Deutschland ist es so, 60% der Deutschen konsumieren halt die Öffentlich-Rechtlichen regelmäßig und benutzen es auch zur Informationsgewinnung. Und offline die Online-Angebote von den Öffentlich-Rechtlichen dahingegen nur um die 10 oder 12%. Da sind ganz interessante Grafiken ganz unten. Ich muss selber jetzt nochmal gucken, wo die interessanten Sachen waren. Muss ich mir selber nochmal aufrufen. Aber interessant ist weiterhin die Betrachtung über die politischen Lager hinweg. Ja, da wurde aufgeschlüsselt, sind die eher populistisch oder weniger populistisch und sind sie linksorientiert oder rechtsorientiert? Ja, und da für die einzelnen Länder aufgeschlüsselt, ist es halt auch sehr interessant zu gucken, ja, aus britischer Sicht ist die deutsche Medienlandschaft extrem zersplittert zwischen links und rechts und die öffentlichen Medien stehen links und die privaten Medien stehen rechts und es gibt kaum Überschneidungspunkte vom Publikum. Ja, das heißt, es gibt sehr viele Leute, die RTL oder sowas gucken, aber überhaupt gar keine Öffentlich-Rechtlichen und die Leute, die Öffentlich-Rechtlichen gucken, gucken in der Regel keine RTL. Die können das nicht ertragen. Dieses RTL. Ist das so? Tja. Ja, komm, zeig's mir mal an. Ja, es ging auch um den Bildungsgrad und wie ihr euch denken könnt, eher gebildete Leute gucken eher Öffentlich-Rechtliche. Na gut, ob die jetzt fehlgeleitet sind oder ob das ein Intelligenzmesser ist, ist natürlich die Frage. Moment, ich gucke, wo das genauer. Wenn zwei Seiten runter, da fängt das mit dem Rechts-Links-Schema an. Cross-Platform Audience Maps for Political Left-Right Orientation. Mit den Kugeln, genau. Und ich denke mal, da sieht man auf einen ersten Blick, eine gewisse Teilung. In Spanien ist es besonders krass. Aber in Deutschland sieht man auch, es gibt da eine Überschneidung, aber die ist nicht sehr ausgeprägt. Das war das zweite von links oben. Da sieht man ARD, ZDF, Deutschlandradio, den Kreis von der Mittelpunkt der hier wie auch immer gewählten politischen Mitteachse. Leicht über der Achse und rechts sieht man RTL und NTV. RTL und ARD, ZDF, die Radio haben leichte Überschneidung, was das Publikum angeht, und NTV ist komplett abseits. Und wird hier halt eher als politisch rechts eingestuft. Beziehungsweise die Zuschauerschaft wird als politisch eher rechts eingestuft. Laut der Befragung, laut Fragebogen. So. Die ganze Methodik steht immer da drunter. Da steht zum Beispiel die Frage und sowas, aber das wird jetzt zu weit führen, da reinzugehen. Interessant, die nächste Kugelgrafik, auch ein paar Seiten weiter runter. Ah ja, das ist interessant. Verzeihung, doch, das war die wie viel Vertrauen haben die Leute in den einzelnen Ländern in die öffentlich-rechtlichen Medien? AfD und ZDF von 10, 7,1, 7,1, 5,0. Je nachdem, ob man sich eher links sieht, eher moderat oder rechtslehnend. So. Da sieht man es über die Länder und mit der Ausnahme von, ich glaube, das ist Slowakei oder Tschechien, ich bin mir nicht sicher, ganz rechts, dass grundlegend Leute, die sich eher politisch rechts einorientieren würden, weniger Vertrauen in die Medien haben. Wer hätte es gedacht? Und sehr interessant ist, eine weitere Schlussfolgerung, die weiter unten kommt, aber da ist keine schöne Grafik zu, dass es durch die Bank so ist, dass Leute, die sich eher als Populisten einschätzen, selber immer skeptischer sind gegenüber den Nachrichten als Leute, die sich eher als moderat oder als, ich weiß nicht, was weniger populistisch einschätzen würden. Ja, also hier haben wir nochmal das mit den Sendern. Hier sehen wir die Leute, die sich eher populistisch einschätzen, sind hier weiter abgerückt von den Öffentlich-Rechtlichen, was Deutschland angeht. Und NTV ist hier eher moderater, im moderaten Spektrum. Wo es um links und rechts ging, da war NTV ja weiter rechts außen abgebildet. Und genau, jetzt da ist doch eine Grafik zu. Stimmt, hatte ich gar nicht im Hinterkopf. Difference between average trust scores of populists and non-populists. Wie sehr glaubt ihr den Nachrichten oder den Informationen, die euch da dargereicht sind? Hinterfragt ihr das oder nicht? Darum geht's. Und schätzt ihr euch als Populisten selber ein oder nicht? Und hier, ja, die haben halt durch die Bank gesehen, dass ein ziemlich eindeutiges Ergebnis ist, Populist trust significantly less than non-populist. Also es ist ja so ein Narrativ, dass Populisten halt irgendwie einfache Parolen von sich geben würden und dumme Leute wie Rattenfänger einfach einlullen würden. Und ja, gut, vielleicht sind die Leute einfach dumm und bezeichnen sich selber nicht als Populisten. Aber generell gibt das die Studie hier nicht her. Und nochmal, die Studie hat eine relativ gute Basis. Da unten sieht man zum Beispiel Zahlen, UK 1400 zu 875 Populist, Non-Populist. Und ja, schaut euch das Ding nochmal an. Das ist sehr, sehr interessant. Und generell eine Schlussfolgerung daraus ist halt, die Online-Medien, Angebote von Öffentlich-Rechtlichen werden generell durch die Bank außer in Großbritannien nicht akzeptiert. Populisten sind immer kritischer als Nicht-Populisten und die Überschneidung des Nachrichtenangebotes von Leuten, die sich eher rechts oder links einschätzen würden, überschneidet sich in manchen europäischen Ländern mehr oder weniger stark, aber wir haben es ja gerade gesehen, beispielsweise in Deutschland kaum. Das heißt, ja, Leute gucken das eine, aber gucken nicht das andere und das ist ein schlechtes Zeichen. Man muss sich immer umfassend informieren. Deswegen tun wir uns ja auch immer den Cringe an. Wir zeigen ja nicht nur Sachen, die wir gut finden. Ja. Also, dass wir bei euch gucken, aber die Angebotsbreite ist ja in Ordnung. Ist ja alles da eigentlich. Man kann es ja, man könnte ja alles gucken. Das interessant, die Reuters-Studie. Und es sind auch ein paar andere Datenpunkte. Manche Leute interpretieren das und sagen, generell ist es so, dass in den Redaktionen von deutschen Nachrichtenunternehmen ein extrem politisch SPD, Linkspartei, Grünen-Bias herrscht. Ich sage, das gibt diese Studie und die Annexe, die nicht in diesem Dokument sind, nicht her. Aber es gibt andere Studien, die das sehr nahelegen. Aber nur nochmal, oftmals wird diese Studie, die Reuters-Institut-Studie wird da hergezogen, um zu sagen, ja, in der Reuters-Studie steht doch, dass die einen Bias haben. Das sind nicht andere Erkenntnisse, die interessant sind, ja. Ja, im September ist die Studie. In Frankfurt, mit deren Korruptionsaffäre. Ja, da habe ich fälschlicherweise eingereicht, glaube ich. Ich musste wieder zumachen, weil es ein Bezahlartikel habe ich nichts von lesen können. Sorry, habe ich nicht. Ja, da kann man einfach nur zu sagen, dass das immer größere Kreise zieht und dass da immer schlimmere Sachen bei rauskommen. Und, ja. Das stand dann noch zu sehen, dass da irgendwie, boah, er hat irgendwie sowas gesagt, wenn einer Frankfurt sagt, dann suchen alle nur zusammen oder so. Ja. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja. Ja, und wie jedes Jahr am 12.12. wird erinnert an den 12.12.2012, an dem das Beschneidungsgesetz erlassen wurde, Paragraph, weiß ich nicht, 1530, glaube ich. Und der hohe Preis, der hier benannt wird, ist auch ein längerer Artikel, den man sich vielleicht durchlesen sollte, der hohe Preis, der da benannt wird, das ist im Prinzip der, dass die Beschneidung von Mädchen dadurch auch immer unsicherer wird oder so. Also es gibt durchaus Gerichtsverfahren, hat er berichtet, wo Leute dann ja durchklagen möchten, dass sie ihre Tochter auch beschneiden dürfen, weil sie ihren Jungen ja beschneiden dürfen. Ne? Und da ist zwar nicht in Deutschland, aber diese Ergebnisse, die stellen natürlich das vorhandene Erreichte sozusagen wieder in Frage. Und das ist ja auch auf jeden Fall negativ dann, auch wenn das Weltkrieg ein bisschen zynisch erscheint, so ist es immer nicht gemeint, glaube ich, ganz allgemein, den Kinderschutz da hochzuhalten, ja, das klappt eben so nicht, wenn man solche Regelungen dann einführt, ne, oder auch aufrechterhält und im Eilverfahren durchpeitscht, ne, wie sie es immer sehr gemacht haben. Ja, eine kleine Erinnerung, eine Memory. Memberberry. Ja, das fand ich auch ganz gut, die Transgender-Menschen, die sich selber dafür halten, die haben in ihrer Zahl doch deutlich zugenommen. Und zwar werden die berichtet von zwei Kliniken, glaube ich. Entsprechende ärztliche Einschätzung eben. Ja, eine Klinik, scroll doch mal eben rein. Ich glaube, es war vor 10 Jahren, 2007, kamen in die eine Klinik 3 Transgender-Menschen und jetzt kommen 200 jedes Jahr. Also 2019 waren es 200. Da steht es. Und in dem anderen war es auch so ähnlich, dass das war dann in England und da hieß es irgendwie, dass vor 10 Jahren 15 Leute da waren. Ja. Und mittlerweile, 2019 waren es 624. Alex Jones hat sich einfach nur geirrt. Das macht die Frösche nicht schwul, was die ins Wasser tun. Ja, was ich Transgender meinst. Oh, das habe ich nicht gesagt. Ja, das haben sie doch gerade nachgewiesen mit dem BPA in den Verpackungsmaterialien, dass das unfruchtbar macht und weibliche Hormone stimuliert. Talate. Ja. Die EU-Forscher haben auch so. Das ist Zufall. Davon hab ich gehört. Apropos, da in den Kassenbons ist das ja auch drin. zumindest früher. Ich weiß nicht, ob sie das mittlerweile schon ersetzt haben. Da hört man unterschiedliche Dinge. Ja, das fand ich ganz interessant, weil es... Ja, ich lese das mal vor. Also es ist hier die Leni Breimeier, ihres Zeichens, glaube ich, Abgeordnete von den... Einen Satz sagen zu dem Transgender-Ding. Und zwar hieß es ja, dass ganz viele Leute sich dann zurückwünschen oder so, wenn sie das gemacht hätten. Und das habe ich in einem anderen Artikel noch gelesen, dass das angeblich auch nicht der Fall wäre, sondern nur 2% oder so sich zurückwünschen würden. Das nochmal als Anmerkung, sorry. Ja, wurde auf die hohe Selbstmordrate hingewiesen? Nee, das war da nicht das Thema. Das ist der traurige Nebenaspekt. Ja. Ja, auf jeden Fall, die Dame hier ist, glaube ich, Abgeordnete von den Linken oder vielleicht von der SPD. Ich bin mir nicht mehr ganz so sicher, aber auf jeden Fall von einem von den beiden. Und die schreibt hier, es geht um diese Bonpflicht, die ja jetzt kommen soll ab nächstem Jahr für ja so ziemlich alles, was man kauft, dass man da dann immer eine Quittung ausgeben muss wegen Steuerhinterziehung. Und sie schreibt Griechenland, sag's doch, wie es ist, wegen den Griechen. Und sie schreibt hier, niemand wird gezwungen, Kassenbons auf Thermopapier auszudrucken. Es gibt auch normales Papier. An der neuen Regelung müssen auch die konkreten Händler und Steuerzahler ein Interesse haben und nicht der vorgeschobene Umweltargumentation auf den Leim gehen. Und ich fand das so lustig einfach, dass bei allem möglichen Krempel hier können wir die Gesellschaft umbasteln, so ja, hier, jetzt lass mal Sozialismus machen wegen Klimawandel und so. Das ist alles prima. Aber jetzt kommen hier einmal die Leute und sagen so, ja, diese ganzen Kassenbons und so, das ist doch für die Umwelt nicht so gut. Und schon ist es eine vorgeschobene Umweltargumentation, der wir nicht auf den Leim gehen sollten. Ja, ja. Ne, wisst ihr Bescheid. Leni. Ja, die alte Umweltsünderin, die will auf normalem Papier drucken, also wenn, dann bitte Recycling, ja. Ja, ich muss mir das gerade vorstellen, da stellt sich jeder Bäcker so einen Plotter dann da hinten. Ja, wie viel wollen Sie haben? 2 Brüche und so? Okay, ich druck das mal eben auf. Also ich weiß jetzt nicht so genau, ob das regional unterschiedlich ist, aber es gab ja gerade jetzt Ende letzten Jahres gerade eine neue Regelung, dass alle Leute sich hier zumindest hier in der Gegend neue Kassensysteme kaufen mussten, weil die entweder eine Online-Datenübertragung oder per SD-Kartenübertragung Finanzamtdaten bereitstellen müssen. Das ist neue Gesetze, ne? Unglaublich. So, also es ist das fand ich schon irgendwie einfach nur ein Wirtschaftsankurbelungsprogramm, dass irgendein Politiker halt irgendjemanden kennt, der so eine Firma hat, ja, die Dinger herstellt. Die den Zettel immer hinlegen. Wer nimmt das denn mit? Niemand nimmt den Zettel mit. Tja, was ist mit den Pfandbons? Die brauchst du ja vielleicht oder nicht. Ist uns der Flaschenpfand wirklich diese Umweltsünde der Bons wert? Müssen wir mal drüber nachdenken. Abwägungssache. Ja, vielleicht ist der Titel ein bisschen übertrieben, aber es ist ja so, dass die Strompreise wieder steigen und die Hazis müssen das aus ihrem normalen Haben sozusagen bestreiten. Und das ist jetzt schon mehrfach passiert, dass die Strompreise doch deutlich angezogen sind. Ich glaube, dieses Jahr waren es wieder 5% werden. Und für einige wird es dann eben dunkel, wenn sie nicht vernünftig haushalten können damit, beziehungsweise nicht dann einschränken können oder so. 6 Euro heißt es ungefähr im Monat, würde das mehr kosten. 8 Euro bekommt der Regelsatz, dann steigt der Regelsatz. Ja, haben sie dann 2 Euro mehr. Dann dürfte eigentlich bei niemandem das Licht ausgehen, aber wie gesagt, die Preise werden weiter steigen. Und ja, finde ich auch hart auf jeden Fall. Bei den Leuten geht es dann direkt vom Essen ab, ne? So könnte man das vielleicht sehen. Ja, gegen Exxon haben sie ja geklagt, weil die angeblich Falschangaben gemacht haben zum Klimawandel, und zwar ihren Aktionären gegenüber. Und die haben sich dann gewehrt, dass wir den Aktionären keine falschen Informationen gegeben hätten und haben jetzt vor Gericht gewonnen. Ja, es ging wohl darum, dass es also auch darum, dass eben zwar der Öffentlichkeit vielleicht falsche Informationen gegeben wurden, aber den Anlegern angeblich nicht. Ja, und die Leute sind da sauer, die verklagt wurden, die von der New Yorker Staatsanwaltschaft, also im Prinzip ein Offizialdelikt, was sie da verfolgt haben, und kommen damit nicht durch, weil ja vielleicht das, was Exxon da rausgegeben hat, doch nicht falsch war damals. Ich weiß es nicht genau, ich kenne deren Veröffentlichungen von damals nicht. Aber es heißt ja immer wieder, dass sie das alles wussten und nicht veröffentlicht hätten. Vor Gericht sind sie damit nicht durchgekommen mit der Behauptung erstmal, ne? Hier fand ich auch ganz witzig, berichtet die Frankfurter über so ein vermeintliches Wettrennen zwischen Tesla und Porsche, und zwar jetzt nur um die Elektroautos. Boah, die Überschrift ist ja mal purer Cringe. Ja, total. Die Story fand ich immer gut, weil die Tesla haben wohl irgendwie davon gehört, dass sie mit einem Taycan, wie er heißt, der neue Porsche-Elektrowagen, da so eine gute Zeit aufgestellt haben am Nürburgring, und zwar 7 Minuten 19. Und dann sind die mit 2 Teslas angerückt und ein paar Teams, mit einem Team, ein paar Mitarbeitern, und haben dann so lange in den Kreis gefahren, bis sie 7 Minuten 16 oder was gefahren sind, sowas in dem Dreh. Und der neue Porsche soll demnach jetzt die 7 Minuten 10 anpeilen auf dem Ring, aber niemand äußert sich dazu und so. Also der Musk spielt da gerne mit, scheinbar. Ich bin gespannt, wer der schnellste wird auf dem Nürburgring, aber sonst interessiert das wahrscheinlich niemand. So schaffen wir das wahrscheinlich dann bald mit dem Weltraum flügen, mit der Überlichtgeschwindigkeit oder so. Weltraumbahnhof Nürburgring, das war doch immer so ein Investitionsloch, da kann man doch da jetzt dann mal richtig klotzen. Und also ich muss sagen, mich interessiert das auf jeden Fall. Ja, okay. Das wird dann der Cybertruck mit dem, wie heißt das Ding, Modell S oder so, und dem SpaceX dann in einen Mixer gepackt. Der Cybertruck darf doch in Deutschland gar nicht fahren, haben sie doch die Woche schon erklärt. Ja, aber im Weltall darf der fahren. Und, na, da kommen wir ja gleich auch noch zu, Robert, das darf. Sozusagen mit dem nächsten Artikel. Okay. Obwohl Artikel ist zu viel gesagt, das ist... Latitude, Machtverhältnisse umdenken für eine entkolonialisierte und antirassistische Welt. Und jetzt kommt's, Decolonize Your Space Travel. Wie kolonial ist deine Reise zum Mond? Da haben sich also ein bildender Künstler, eine Kuratorin und ein Weltraumforscher online getroffen. Und ihr könnt jetzt, wenn Chris mal runterscrollt, so exemplarisch, damit man das Format sieht, das da benutzt worden ist, das ist so ein Gespräch, ja, so wie auf Twitter oder so. Ja, und es geht halt darum, dass die NASA zum Beispiel auch von Kolonisierung spricht. Kolonisierung. Die Raumfahrt-Community, wenn ich das schon lese. Alter Schwede, ich glaube, die muss direkt erwachsen werden, die Raumfahrt-Community. Ich gehe auch davon aus, ja. Das ist ein kleiner Schritt für einen Menschen. Moment, ist ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein großer für einen BIPOC. Ja. Vielleicht handelt es sich bei der Verwendung dieses Begriffs für die künftige Präsenz von Menschen im Weltraum um ein Wortspiel. Was meint ihr? Und dazu sagt dann, also das fragt der Weltraumforscher. Und die Kuratorin sagt, ich glaube nicht, dass das ein Wortspiel ist. Es gibt viele Menschen, denen die Auswirkungen der Kolonisierung auf zahlreiche Länder immer noch nicht bewusst sind. Es ist jedoch wichtig zu sehen, wie verschiedene Bereiche wie etwa Literatur, Künste und Wissenschaft diese hinterfragen. Kolonisierung? Geht die davon aus, dass wir auf dem Mond oder auf dem Mars, weil das sind so die einzigen Sachen, wo ich mir auch nur den Ansatz einer Kolonisierung im Moment vorstellen könnte, geht die davon aus, dass da indigene Völker sind? oder ja, bei dem Gedanken, den Mond zu kolonialisieren, muss ich sofort daran denken, wie die heutigen USA von den Europäern entdeckt wurden. Ja, nur da gab es halt indigene Völker, die es auf dem Mond normalerweise nicht gibt. Und Südamerika und Spanien. Aber die Amerikaner sind indigen auf dem Mond, oder nicht? Ja, die haben schon ihre Fahne aufgestellt. Die bösen Kolonialisten. Und glaubt ihr einfach nicht an den Mann im Mond? Und hat der den aufgestellt? Aber war ja der Mann im Mond, Hilfe. Also da muss sofort eine Frauenquote eingeführt werden, würde ich sagen. Ich glaube, es war nicht sogar überhaupt noch gar keine Frau auf dem Mond? Nö, war keine Frau auf dem Mond. Das glaube ich nämlich auch. Oh, war ja, ey. Diese Mondfahrer-Community ist ganz schön sexistisch. Ja, und dann geht es aber auch darum, dass halt also dieses Weltraumfahrt an sich ja sowieso schon so ein Elitenprojekt ist, das überhaupt nicht alle Menschen betrifft und so. Ja, Mondkolonisierung. Das kommt alles noch, pass mal auf. Und die Kuratorin sagt, man könnte, es könnte ja auch sein, dass wir da Bakterien einschleppen. Auf dem Mond und auf dem Mars. Und so. Ja, wir haben doch schon ein paar von diesen, wie heißen diese Dinger? Kartoffeltiere oder so? Die haben wir doch da schon hinterlegt. Pantoffel, ja. Die Frage ist, wer an der Erkundung beteiligt wird. Sind doch schwarze oder indigene Menschen repräsentiert? Mhm. Leute, alles muss irgendwie... Wir wollen Raumschiff bauen zur Kolonisierung, aber wir müssen alle für jede noch so kleine Minorität müssen wir da einen reinsetzen. Ja? Deswegen schaffen wir das nicht, weil das Raumschiff ist dann zu groß. Ja, schafft es nicht bis zum Mars. Die Leute erfrieren jämmerlich überall, wo sich keiner schreit. Ja, also wenn ich das hier so durchscrolle, dann glaube ich, dass hier dieser alte weiße Mann, dieser junge weiße Mann hier, dass der da ganz schön mansplaint hier, den People of Color. Also der müsste mal seine Privilegien checken, würde ich sagen, der Herr Horensky. Und die Kuratorin weist dann am Ende zum Schluss des Gesprächs alle nochmal auf ein Kunstwerk hin, das sie gut findet. Das finde ich auch toll, so. Ich habe gerade letztes Jahr noch ein Thunderfoot-Video gesehen, wie er erklärt hat, warum das mit dem Mars-Trip nicht so einfach das möglich ist, oder vielleicht ist es ja für den einen oder anderen möglich, aber in was für einer Situation ist man dann, ne? Dann sitzt man am Arsch der, ja nicht Welt, am Arsch des Weltalls, nimmt da auf dem Mars rum und in so einer kleinen Kabine mit fünf anderen Leuten oder so, die einem voll auf den Sack gehen und ja, also. Warte mal, da wurden da Weltraumaffen erwähnt in eigentlich, weiß ich gar nicht, hat man darüber gesprochen? Wäre ja auch eine Frage, weil sonst schließt man uns ja irgendwie auch aus. Und das, wir haben das Weltraum ja schon im Namen. Und ich würde mich da schon kolonisiert fühlen. Das war oder nicht? Hunde und Affen haben sie doch geschickt, meine ich. Ja. Laika. Ja. Und eben. Die hatte sogar eine Kamera dabei. Darf ich mal kurz was Ernstes sagen zu der ganzen, dass die diskutieren ja wirklich Luxusprobleme. Und das zu einer Zeit, ja, wo die ganzen Star Wars Abkommen gekündigt sind. Und ja, die dürfen jetzt in den Filmen machen, was sie wollen. Wir stehen gerade vor einer extremen Phase der Militarisierung des Weltraums. Ja, nicht nur von Amerika und Russland, sondern auch von China, von Brasilien, von Indien, von Nordkorea sogar. Ja, und da könnte man drüber reden und diese ganzen Sachen, ja, hier, wir fliegen zum Mars und wir fangen uns in Asteroiden ein und so weiter, das ist schön und gut. Aber keiner redet über den Militäraspekt und es wird gerade viel mehr in die militärische Raumfahrt investiert und keiner redet drüber als in die zivile Raumfahrt und kommerzielle Raumfahrt. Hier, der Besprechakt bestimmt die Wahrheit. Außerdem ist es wichtig, in einem interdisziplinären und vielfältigen Austausch so viele Stimmen wie möglich einzubeziehen. Feministische Weltraumforschung. Wir sollten in Zukunft offen für den Dialog und die Möglichkeiten der Begegnung mit anderen Lebensformen oder Gemeinschaften sein. Weißt du Bescheid? Das haben wir ja auch noch nie irgendwie auch popkulturell bearbeitet oder Denk so. Doch mal an die Außerirdischen. Die sind auch jetzt schon in der Intersektionalität drin. The People of Grey. People of Space. Obwohl, nee, das sind die Fettaktivisten. Ah. Was passiert, wenn nach der ersten Generation weitere Leute den wirklichen Exoplanet besiedeln? Wird sich die Geschichte der Erde wiederholen und uns Kämpfe mit den Indigenen geben? Das sind ja keine Indigenen, wenn die besiedelt haben. Dafür empfehle ich auf jeden Fall The Expanse. Guckt The Expanse, ist eine gute Serie. Ich komme da nicht rein. Jetzt vierte Staffel. Ich habe die ersten zwei Folgen probiert, aber irgendwie... Ja, du musst mehr gucken. Oh, Skifahren in Nordkorea. Ja, good news, everyone. Nun, Nordkorea. Nordkorea ist ja nur in den Nachrichten, wenn die mal wieder irgendeinen Raketentest machen oder sonst irgendwas. Aber tatsächlich ist es so, dass es Fortschritte gibt in den ganzen internationalen Verhandlungen. Der Trump ist jetzt nicht mehr direkt involviert. Ich glaube, das tut der ganzen Sache sogar gut, einfach nur PR-mäßig. Da redet einfach keiner jetzt drüber. Aber es gibt Fortschritte. Und wie prognostiziert und wie ja auch schon mal hier angesprochen, investiert Nordkorea massiv in den Tourismussektor. Und jetzt ist es auch so, dass der Tourismussektor jetzt nicht mehr durch Sanktionen betroffen ist. Das heißt, theoretisch, wie jeder, der Lust hat, kann jetzt nach Nordkorea als Tourist fahren. Das haben andere Länder schon relativ erfolgreich gemacht, ne? Trotz Kommunismus sozusagen. Ja, genau. Und wie hat er es dargestellt? Moment, was hat er gesagt? Yeah, represses my happiness, saying that it has become possible to provide people with a new culture and one more plan of the party to make our people enjoy high civilization under socialism as early as possible. Ja, ja, finde ich gut. Enjoy high civilization under socialism. Ja, da werden bestimmt sehr viele Nordkoreaner hinfahren. Nein, aber sagen wir es mal so, das ist jetzt der vierte große touristische Komplex, der, wenn man das Bild sieht, der ist signifikant groß. Ja, das ist ein Skiresort von, gut, Olympia-Rang hat das jetzt nicht, ja, aber es ist massiv groß und es ist nicht das größte. Es gibt auch ein Projekt, was 2002 gestartet wurde mit Südkorea. Da haben quasi südkoreanische Firmen einen riesigen Hotelkomplex gebaut. Allerdings sind die Spannungen zwischen Nord- und Südkorea ja weiterhin, trotz aller Fortschritte, halten die an und Südkoreaner können nicht nach Nordkorea reisen, weil die Südkoreaner das nicht erlauben. Und da steht jetzt seit ein Jahrzehnt, seit 2008 verfallender, also über 10 Jahre verfallender Hotelkomplex, der wird jetzt abgerissen und das wird dann das vierte große Projekt sein. Ja, nach ich glaube, das eine ist ein Sommerresort gewesen und dann war so ein Bergresort, das von den Südkoreanern gebaut wurde und zwei Skiresorts. Also Nordkorea ist open for business, Ja, ja, der Koreaner hat da keine Kraft da drauf, ne? Der hat ja nichts zu essen immer. Ein bisschen was für Hunde, ne? Winter, und im Winter passt dann der Jack Nicholson drauf auf. Ja, man muss realistischerweise dazu sagen, dass natürlich diese, je mehr Touristen nach Nordkorea kommen, desto mehr Importe unter dem Deckmäntelchen des Tourismus kann sich der nordkoreanische Staat dann erlauben. Ja, die können dann halt gewisse Lebensmittel, Medikamente oder andere Sachen importieren, weil es für die Touristen notwendig ist, für die Touristenversorgung, und können die Sachen ja halt besonders großzügig kalkulieren und so halt andere Sanktionen auch umgehen. Und das ist, und die Sanktionen sind explizit so gestaltet. Und jetzt, Achtung, jetzt kommt der Aluhut. Der Trump ist doch auch im Hotelbusiness und so unterwegs, ha? Oh. Ja, ich finde auf jeden Fall, das ist ein schönes kleines Modell. Also, der kennt sich mit Touristikregeln aus und mehr sage ich dazu nicht. Also, ja, vielleicht hat er die Idee gepflanzt, das kann schon sein, ja. Kann Zufall sein oder nicht. Auf jeden Fall ist das eine Sache, die seltsam gut funktioniert für Nordkorea im Moment. Super, dafür kriegen wir doch garantiert einen Strike und fliegen raus wegen Targeted Harassment. Ja, das ist eine Twitter-Serie von Leuten, die ihren Avatar gezeigt haben. Fand ich ganz witzig, wie man sich so vorstellt, wie man sich selbst so vorstellt zu sein. Oh. Alright. Ach ja. Ach ja, das fand ich einfach nur interessant auch dargestellt. Direkt die Bilder nebeneinander. Hier sehen wir Miss Universe, Miss America, Miss USA und Miss Teen USA. Und Leute, die uns nur hören und das Bild nicht sehen, denen wird jetzt überhaupt nichts auffallen. Gibt überhaupt gar keine Gemeinsamkeiten. Und wo ich das gesehen habe, habe ich mir gedacht, alles klar, Achievement unlocked. Nächste Trophy wird dann, dass alle vier wahrscheinlich Transgender sein werden. Es gibt da nämlich einen Trend zu Schönheitswettbewerben und Transgender-Leuten, die da dran. Ja, ich würde doch nochmal tippen, dass es noch ein paar mehr schwarze Frauen in Amerika gibt als Transgender. Also noch. Ja, also sagen wir es mal so. Diese ganzen Schönheitswettbewerbe, die sind immer natürlich extrem kommerzialisiert, aber auch immer ein bisschen politisch gefärbt. So, das ist schon immer so gewesen. Und was für ein Zufall. Trump hat doch auch mal so einen Schönheitswettbewerb. Ach, nee. In einem Hotel. Ja. Und jetzt kommst du. Ja, hier haben wir... Ihr merkt, es geht aufs Ende der Sendung zu, wenn wir mit Blödsinn anfangen. Hier haben wir I Am Jesus Christ, den offiziellen Trailer für das PC-Spiel, das in Zukunft erscheinen soll. Wenn du mal runterscrollst, können wir ein paar Bilder sehen. Du kannst also hier zum Beispiel, weiß nicht genau, was du da gerade heilst, aber ich nehme mal an, vielleicht Lepra oder so. Ein realistischer Simulator soll es sein, schreibt die Bild. Fand ich schon mal grandios. Ein realistischer Soldat. Simulator für hier so ein für Jesus. Also du kannst du sollst Wunder vollbringen und du sollst dich von Satan versuchen lassen. Sie werben damit, dass es von der Krippe bis zum Kreuz praktisch das ganze Leben von Jesus zu erleben gibt. Ja. Ach so, auch die Jahre, über die keiner irgendwas weiß. Auch hier Maria Magdalena und so. Die sind besonders realistisch. Maria Magdalena kommt dann mit dem Hot Coffee Mod. Der kommt dann später erst. Aber ich fand's einfach schön. Also, ich find's toll, dass Spieler erwachsen werden und sich auch mal um echte Themen kümmern und nicht immer nur Peng-Peng und so. Und das findet auch wirklich ernst oder kann man da, keine Ahnung, beim letzten Abend mal irgendwie eine Essensschlacht anfangen oder so? Das glaube ich eher nicht. Ich kann's nicht. Jesus könnte theoretisch das Essen in der Hand materialisieren und direkt werfen. Unlimited Ammo. Hier haben wir einen Artikel von Kotaku. Kotaku hat hier 5 Spiele aufgezählt, die für die Dekade entscheidend waren, aus der wir jetzt scheiden sozusagen. Da war zum einen Minecraft, dann Mass Effect 3, Tales from the Borderlands, Broken Age und dann Platz 5. Depression Quest von Zoe Quinn. Und jetzt könnt ihr euch ungefähr überlegen, was... Ich meine, ich bin schon mit den anderen 4 Sachen, bis auf Minecraft, nicht einverstanden. Also weder dieses von Tim Schäfer hingedingste Adventure ist irgendwie wirklich entscheidend gewesen, noch ist Tales from the Borderlands entscheidend gewesen. Im Gegenteil, das hat den Sargnagel in Telltale Productions getrieben und dafür gesorgt, dass wir jetzt nichts mehr von den guten Sachen kriegen, die sie mal gemacht hat. Also wirklich. Und Mass Effect 3, ich denke mal, dass sie das eher im Zusammenhang mit dem darum befindlichen Entwicklungen sehen und weniger das Spiel, hoffe ich doch. Weil, ja, Blödsinn. Aber Depression Quest finde ich wirklich eine Frechheit, dass das hier auftaucht. Wo es doch immer heißt, es geht nicht um Zoe Quinn und es geht bla und überhaupt. Und dann kommt Kotaku daher mit so einem Hot-Take, so eines der 5 wichtigsten Spiele der Dekade. Drunter geht's nicht, ne? Wem hat sie diesmal... Macht's gut. Kotaku verschwindet endlich, geht pleite. Eine der am langlebigsten hier wie heißt es, Korruption der Dekade. Korruptionssimulator 3, auch bekannt als Kotaku. Ich würde mal so einen Wrestler verklagen oder so. Oder, nee, beleidigen und dann sich verklagen lassen. Dann sind die pleite. Das hat ja schon beim letzten Mal nicht richtig geklappt. Aber Kotaku ist auf dem Weg nach unten und das macht mich immer wieder froh. Ja, Kotaku bei Journalists Die in Darkness. Ah nee, das war woanders. Kotaku Bell können sie vielleicht fast. Kotaku Bell. Da gibt es bestimmt große Synergieeffekte. Nicht schlecht, ja. Ein neues Ziel. Naja, aber Burgerbraten können die sicher alle. Ich bin mir nicht sicher, ob die alle die Grundlagen der Programmierung verstehen. Die machen dann ja so ein bisschen CSS und so für die Progression Quest, kriegt, glaube ich, jeder hin. Ja, das schon. Deswegen ist es ja auch ein Spiel, das die Dekade irgendwie, und du würdest 1000 Spieler fragen und 10 kennen das. Das kann eigentlich gar nicht wahr sein. Die kennen das aus diesem Artikel. 2013 ist die Person Quest. Ja, man kann es noch spielen, okay. Mhm. Ja. Wenn man nicht schon Depressionen hat, dann... Wenn man die alte Hardware noch hat. Von damals. So weit sind die Browser noch nicht fortgeschritten seitdem. Bowser heißt der. Bowser. Ja. Hier, das ist war Versuch einer Beleidigung. Schick sofort deine Portnummer ans BKA. Wie, das muss ich jetzt dann auch selber machen? Aber ich darf doch nichts davon wissen. Ja, du bist so ein Teledienstanbieter, Medien. Also los. Nach dem Telespiel Mediengesetz. So hieß das nämlich früher. Wisst ihr, so alt ist keiner von euch. Mammon, der erinnert sich auch noch dran, dass Videospiele früher mal Telespiele hießen. Ja, genau. Und dann haben wir uns gegenseitig damit geärgert. Wenn der eine verloren hat, hat der andere immer gesagt, Telespiele sind wohl nicht dein Ding. Also ich wurde in den 90ern noch aufgezogen mit Videospielen. Das wäre schon zu alt. Man sagt Games. Ja, siehst du mal. Ja, alles Hassrede Telespiele. Hier. Als Hassrede, als alte weiße Männer hier. Und im Weltraum ist jetzt Kulturmarxismus, wie ich heute gelernt habe. Ja, weil da waren nämlich ganz kleine Erreger waren an dem Tesla dran, den sie ins Weltall geschossen haben. Kulturmarxismus-Erreger. Und die breiten sich jetzt ungehindert aus. Und keiner kann die Leute schreien hören im Weltall. Ja, nur Kolonialisierung kann sie noch stoppen. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Und freut euch auf Weihnachten so richtig. Genau, Weihnachten oder wie es bei mir immer heißt, Depression Quest. Das wichtigste Spiel der Dekade. Und dran denken, in weihnachtlicher Stimmung. Und Zeit frei haltet, ne? Mit Nachmittags irgendwann. Genau, wieder Sonderstream. Ich habe gesagt, dass man, wenn man 4 Kerzen anzündet, dann muss man schon zu viel Feinstaub in der Wohnung hat. Wenn man 4 Kerzen anzündet, erscheint Greta hinter deinem Rücken und. Nein, dann produziert man so viel Feinstaub, dass man dann praktisch in der vergifteten Umgebung sitzen würde nach Richtlinien. Aber das stimmt so nicht, weil es ging um Kubikmeter. Diese Richtlinie ist Kubikmeter. Also ich bezahle dann einfach ein Erste-Klasse-Ticket. Ich kaufe mir einfach ein Erste-Klasse-Ticket im ICE und setze mich auf den Gang als CO2-Zertifikat-Ersatz quasi. Stell dafür die Leute an die Wand, die über mich drüber steigen. Genau. Man lässt sich auf ein Segelboot einladen oder so. Ja, wenn der alte weiße Mann den Kamin runterrutscht, dann hat er Blackface. Dann sagt er C-Ho-Ho-Ho-2. Oh Mann. Ciao, Leute. Es ist schon Sauerstoffmangel, glaube ich, irgendwie in dem Studio.